Und kopfschüttelnd vor Begeisterung verschwindet er. Thomas empfindet das dringende Bedürfnis, sich noch einmal hinaufzubegeben. Die Konsulin sitzt noch am Frühstückstisch und trommelt mit ihren weißen Fingern leicht auf das Tischtuch. Toni sitzt am Fenster, hält die Arme verschränkt und blickt weder nach rechts noch nach links, sondern mit würdiger und sogar strenger Miene geradeaus. Nun? Ein angenehmer Mann. Ganz meine Meinung. Toni? Dann macht Thomas eine schnelle und überaus galante humoristische Wendung nach Toni hin, als befrage er ehrerbietigst auch sie um ihre Meinung. Toni schweigt, sie blickt streng geradeaus. Aber mich dünkt, Tom, er sollte das fluchen lassen. Verstand ich ihn recht, so sprach er in einer Weise vom Sakramente und vom Kreuz. Oh, das macht nichts, Mutter. Dabei denkt er nichts Böses. Und vielleicht ein wenig zu viel Nonchalance im Benehmen. Wie? Ja, lieber Gott, das ist süddeutsch. Du kommst heute mit Gerda zu Tischen, nicht wahr, Tom? Tu mir die Liebe. Ja, gern, Mutter, mit dem größten Vergnügen. Ehrlich gesagt, ich verspreche mir viel Vergnügen von diesem Hausbesuch. Du nicht auch? Das ist doch mal etwas anderes als deine Geistlichen. Jeder nach seiner Art, Tom. Einverstanden. Ich gehe. Apropos, du hast entschiedenen Eindruck auf ihn gemacht, Toni. Nein, ganz ohne Zweifel. Weißt du, wie er dich eben da unten genannt hat? Ein lieber Kerl. Das sind seine Worte. Hier aber wendet Toni sich um. Gut, Tom, du erzählst mir dies. Er wird es dir wohl nicht verboten haben. Aber trotzdem weiß ich nicht, ob es passend ist, dass du es mir hinterbringst. Das aber weiß ich, und das möchte ich denn doch aussprechen, dass es in diesem Leben nicht darauf ankomme, wie etwas ausgesprochen und ausgedrückt wird, sondern wie es im Herzen gemeint und empfunden ist. Und wenn du dich über Herrn Permanidas ausdrucksweise mokierst, wenn du ihn lächerlich findest... Aber Toni, ich denke doch gar nicht daran, worüber ereiferst du dich? Assi. Und sie wirft ihrem Sohn einen ernsten und bittenden Blick zu, welcher bedeutet, schone sie. Nicht böse sein, Toni. Ich habe dich nicht ärgern wollen. Die grünen Stores in Tonis Schlafzimmer werden sacht von dem lauen Atem einer klaren Juninacht bewegt. Tonis hübscher Kopf liegt weich in den von breiten Spitzenborten umrandeten Kissen. Ihre Hände liegen gefaltet auf der Steppdecke, aber ihre Augen, zu nachdenklich, um sich zu schließen, folgen langsam den Bewegungen eines großen Insekts, das standhaft mit Millionen lautloser Flügelschwingungen das helle Glas der Öllampe umkreist. Ida? Ja, Kindchen? Sitzt du noch da und stopfst? Die treue Preußin sitzt noch aufrecht und stopft Strümpfe für die kleine Erika. Ja, Toni, mein Kindchen. Schlaf nur. Wirst morgen früh aufstehen müssen. Wirst nicht ausgeschlafen haben. Der Wagen ist auf 8 bestellt. Für morgen ist ein Ausflug geplant mit Herrn Permaneder. Übermorgen wird er abreisen. Er hat während der letzten Tage reihum die ganze Familie kennengelernt und Thomas hat sich viel Zeit genommen, ihn in der Stadt herumzuführen, ihm alle Sehenswürdigkeiten, die Kirchen, die Tore, die Brunnen, den Markt zu zeigen, ihn in jeder Weise zu unterhalten, ihn immerhin auch an der Börse mit seinen nächsten Freunden bekannt zu machen, Herrn Permaneder in die Gesellschaft einzuführen, nahm Thomas Abstand. Die Saison war ja auch schon zu weit fortgeschritten, man schickte sich zum großen Teil schon an die See zu gehen. Ida? Ach, setz dich doch noch ein bisschen zu mir. Hier auf den Bettrand. Sieh mal, ich muss beständig am Morgen denken. Was soll ich nur tun? Bei mir dreht sich alles im Kopf herum. Meinst du, dass er wird fragen morgen? Sicher, Ida, da ist gar kein Zweifel. Kannst du mir nicht raten? Ich habe es so nötig. Ja, Tonichen. Hab auch schon viel drüber nachgedacht. Aber was ich finde, das ist, dass da gar nicht mehr zu raten ist, mein Kindchen. Er kann gar nicht mehr weg, ohne mit dir und deiner Mama zu sprechen. Und wenn du nicht wirst wollen, ja, da hättest ihn müssen früher wegschicken. Da hast du recht, Ida. Aber das konnte ich doch nicht, denn es soll ja schließlich doch sein. Ich muss nur immer denken, noch kann ich zurück. Noch ist es nicht zu spät. Und da liege ich nun und quäle mich. Magst ihn leiden, Toni? Sag mal ehrlich. Ja, Ida, da müsste ich lügen, wenn ich das leugnen wollte. Er ist nicht schön, aber darauf kommt es nicht an in diesem Leben. Und er ist ein grundguter Mann und keiner Bosheit fähig, das glaube mir. Ach, wenn ich da an Grünlich denke. Oh Gott, er sagte beständig, dass er rege und findig sei und bemäntelte in tückischer Weise seine Filuhaftigkeit. So ist Permaneder nicht, siehst du. Er ist, möchte ich sagen, zu bequem dazu und nimmt das Leben zu gemütlich dazu, denn sie sind alle so da unten. Und das ist es, was ich sagen wollte, Ida. Das ist die Sache. Nämlich in München, wo er unter seinesgleichen war, da liebte ich ihn geradezu, so nett fand ich ihn so. Treuherzig und behaglich. Und ich merkte auch gleich, dass es gegenseitig war. Wozu vielleicht viel beitrug, dass er mich für eine reiche Frau hält. Für reicher fürchte ich, als ich bin. Denn Mutter kann mir nicht mehr viel mitgeben, wie du weißt. Aber das wird ihm nichts ausmachen, bin ich überzeugt. So sehr viel Geld, das ist gar nicht nach seinem Sinn. Ja, genug. Was wollte ich denn sagen, Ida? In München, Tonichen. Aber hier... Ja, aber hier, Ida. Du merkst schon, was ich sagen will. Hier nämlich, wo er so ganz aus seiner eigentlichen Umgebung herausgerissen ist, wo alle anders sind, strenger und ehrgeiziger und würdiger sozusagen, hier muss ich mich oft für ihn genieren. Ja, ich gestehe es dir offen, Ida, ich geniere mich für ihn. Obgleich es vielleicht eine Schlechtigkeit von mir ist. Siehst du, mehrere Male ist es ganz einfach vorgekommen, dass er im Gespräch mir statt mich gesagt hat. Das tut man da unten, Ida. Das kommt vor, das passiert den gebildetsten Menschen, wenn sie in guter Laune sind. Und tut keinem weh und kostet nichts und niemand wundert sich. Aber hier sieht Mutter ihn von der Seite an und Tom zieht die Augenbraue hoch und Onkel Justus gibt sich einen Ruck und pruscht beinahe los und Pfiffi Buddenbrook wirft Henriette oder Friederike einen Blick zu und dann schäme ich mich so sehr, dass ich am liebsten aus dem Zimmer laufen möchte und kann mir nicht denken, dass ich ihn heiraten möchte. Ach wo, Tonichen, sollst ja auch in München mit ihm leben. Ja, da hast du recht, Ida. Aber nun kommt die Verlobung und die wird gefeiert und nun bitte ich dich, wenn ich mich vor der Familie und vor Kistenmakers und Möllendorfs und den anderen beständig schämen muss, weil er so wenig vornehm ist. Ach, Grünlich war vornehmer, wofür er allerdings innerlich schwarz war. Innerlich schwarz, wie Marcellus Stengel sagt. Ach, Ida, der Kopf dreht sich mir. Bitte. Ach, wollen mal ein Kompresschen machen, Kindchen. Ach ja. Das ist nun gut und gern seine 10 Jahre her, seit ich Grünlich nahm. 10 Jahre. Und nun bin ich wieder so weit und soll wieder jemandem mein Ja-Wort erteilen. Weißt du, Ida, das Leben ist furchtbar ernst. Aber der Unterschied ist, dass damals ein großes Wesen gemacht wurde und alle mich drängten und quälten und dass sich jetzt alle ganz still verhalten und es als selbstverständlich nehmen, dass ich Ja sage. So, Kindchen. So. Ah, schön. Danke, Ida. Schließlich soll es ja doch so sein. Denn die Hauptsache ist und bleibt, dass ich wieder unter die Haube komme und hier nicht länger als geschiedene Frau herumliege. Und wenn ich seine Frau bin, Ida, da sollst du sehen, dann will ich schon dafür sorgen, dass er ehrgeiziger wird und mir und uns allen Ehre macht. Denn die Verpflichtung übernimmt er schließlich, wenn er eine Buddenbrook heiratet. Um mein Glück handelt es sich eigentlich gar nicht dabei, sondern indem ich diese zweite Ehe eingehe, mache ich nur in aller Ruhe und Selbstverständlichkeit meine erste Ehe wieder gut. Denn das ist meine Pflicht unserem Namen gegenüber. So denkt Mutter und so denkt Tom. Ach wo, Tonichen, wenn du ihn nicht wirst wollen und wenn er dich nicht wird glücklich machen? Ida, ich kenne das Leben und bin keine Gans mehr und habe meine Augen im Kopf. Mutter, das mag sein, die würde nicht geradezu darauf dringen, denn über fragwürdige Dinge geht sie hinweg und sagt, assez. Aber Tom, der will es. Er denkt, jeder, der nicht absolut unwürdig ist. Denn es handelt sich diesmal nicht um eine glänzende Partie, sondern nur darum, dass die Scharte von damals durch eine zweite Ehe so ungefähr wieder ausgewetzt wird. Im Spätherbst heiratet Toni Herrn Alois Permaneda. Was die Hochzeit angeht, so verläuft sie genau, wie Toni es erwartet und nicht anders gewünscht hat. Lassen wir den Pomp, Du bist wieder verheiratet und es ist ganz einfach, als hättest du nie aufgehört, es zu sein. Die Damen Buddenbrook aus der Breitenstraße aber zeigen sich besorgt. Hoffentlich hält es diesmal. Ja, hoffentlich. Hoffentlich, ja. Wobei das Unangenehme der allgemeine Zweifel ist, ob sie dies wirklich hoffen. Sesemi Weichbrot jedoch erhebt sich auf die Zehenspitzen, küsst ihren ehemaligen Zögling, die nunmehrige Frau Permaneda, mit leicht knallendem Geräusch auf die Stirn und sagt mit ihren herzlichsten Vokalen: Sei glücklich, du gutes Kind. Christian Buddenbrook hat im Club gefrühstückt und ein kleines Spiel gemacht. Eine Zigarre rauchend kommt er sichtlich guter Laune ins Kontor. Morgen, meine Herren. Es ist ein heller Frühlingsnachmittag. Ach, auf zwei Worte, mein Lieber. Du musst mich mal ein paar Schritte durch den Garten begleiten. Ja, schön, ja. Sie gehen rasch durch die Diele, über den Hof und an der Rokoko-Fassade des Portals vorbei in den Garten. Man hat mir von einer Bemerkung erzählt, die du gestern im Club hast fallen lassen. Und die so deplaciert, so über alle Begriffe taktlos war, dass ich... Hast du Lust, dich zu erinnern? Wer hat dir denn das erzählt? Was tut das zur Sache? Döhlmann. Aha, ja. Mit einer Stimme selbstverständlich, dass die Leute, die die Geschichte etwa noch nicht kennen, sich ebenfalls darüber freuen können. Ja, ja, Tom, ich muss dir sagen, ich habe mich für Hagenström geschämt. Du hast dich für... Na, aber das ist denn doch... Höre mal, du sagst in einer Gesellschaft, die sowohl aus Gelehrten wie aus Kaufleuten besteht, dass es alle hören können, eigentlich und bei Lichte besehen sei doch jeder Geschäftsmann ein Gauner? Ja, ich... Du, selbst ein Kaufmann, Angehöriger einer Familie, die aus allen Kräften nach absoluter Integrität, nach makelloser Solidität strebt? Lieber Himmel, Thomas, ich machte Spaß. Obgleich eigentlich... Und Christian kraust die Nase und schiebt den Kopf ein wenig schräg nach vorn. Spaß, Spaß. Ich bilde mir ein, einen Spaß zu verstehen. Aber du hast ja gesehen, wie der Spaß verstanden worden ist. Ich meinerseits halte meinen Beruf sehr hoch, hat Hagenström dir geantwortet. Und da saßest du nun, ein verbummelter Mensch, der von seinem eigenen Beruf nichts hält. Ja, Tom, was sagst du dazu? Ich versichere dich, die ganze Gemütlichkeit war plötzlich zum Teufel. Die Leute lachten, als ob sie mir recht geben. Und da sitzt dieser Hagenström und sagt fürchterlich ernst, ich meinerseits, der dumme Kerl, ich habe mich wahrhaftig für ihn geschämt. Ich hatte ein ganz sonderbares Gefühl dabei. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Schwatze nicht! Ich bitte dich, schwatze nicht! Ich gebe dir ja zu, dass die Antwort vielleicht nicht der Stimmung entsprach, dass sie geschmacklos war. Aber man sucht sich eben die Leute aus, zu denen man dergleichen sagt, wenn es schon einmal durchaus gesagt werden muss, und setzt sich nicht in seiner Albernheit einer so schnöden Abfertigung aus. Hagenström hat die Gelegenheit benutzt, uns eins zu versetzen. Denn weißt du, was sein Ich meinerseits bedeutete? Solche Erkenntnisse verschaffen Sie sich wohl im Kontor Ihres Bruders, Herr Buddenbrook. Das bedeutet es, du Esel. Na, Esel. Schließlich gehörst du nicht dir allein an. Aber trotzdem soll es mir gleichgültig sein, womit du dich lächerlich machst. Und womit machst du dich nicht lächerlich? Thomas ist blass und die blauen Äderchen an seinen schmalen Schläfen, von denen das Haar in zwei Einbuchtungen zurücktritt, sind deutlich zu sehen. Eine seiner hellen Brauen hält er emporgezogen. Du machst dich lächerlich mit deinen Liebschaften, mit deinen Harlekiniaden, mit deinen Krankheiten, mit deinen Mitteln dagegen. Na, Thomas, was das betrifft, so kannst du es nicht so ganz verstehen. Gebrauche ich zum Beispiel meine Salbe für die Halsmuskeln nicht, so komme ich mir ganz verloren und hilflos vor. Ich bin unruhig und ängstlich und in Unordnung und kann nicht schlucken. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ach ja, nun tu es doch, handle doch danach, aber rede nicht darüber. Aber ich verbiete, ich verbiete es dir, die Firma in einer Weise zu kompromittieren, wie du es gestern Abend getan hast. Alle Kaufleute sind Schwindler, sagst du. Gut, bist du deines Berufes überdrüssig? Du hast damals die Erlaubnis dazu von Vater erwirkt. Ja, Tom, ja. Ich würde wahrhaftig lieber studieren. Auf der Universität wärst du. Das muss ja nett sein. Man geht hin, wenn man Lust hat, ganz freiwillig, setzt sich und hört zu, wie im Theater. Theater! Ins Café Chantant gehörst du, als Possenreißer. Und du erfrechst dich, eine solche Bemerkung von dir zu geben? Du, der du nicht einmal eine Ahnung davon hast, was Arbeit ist? Ja, das ist wahr. Ja, das ist der Unterschied zwischen uns, siehst du? Du siehst auch gerne ein Theaterstück an und hast früher unter uns gesagt auch deine Techtelmechtel gehabt. Aber du hast es immer so gut verstanden, das alles mit der ordentlichen Arbeit und dem Ernst des Lebens zu verbinden. Das geht mir ab, siehst du. Ich werde von dem anderen, von dem Kram, ganz und gar aufgebraucht, weißt du. Und behalte für das Ordentliche gar nichts übrig. Also das siehst du ein? Ja. Und lässt dennoch alles beim Alten? Ja, bist du denn ein Hund, Christian? Du bist ein Auswuchs. Eine ungesunde Stelle am Körper unserer Familie. Hör mal, du bist von übel hier in dieser Stadt. Und wenn dies Was fällt dir denn ein, Thomas? Er hat einen Anfall von Entrüstung, was sich peinlich sonderbar ausnimmt. Er steht geknickt da, in der Haltung, die krummbeinigen eigen ist, Kopf, Bauch und Knie nach vorne geschoben, ein wenig fragezeichenartig. Gehe schon von selbst. Du brauchst mich nicht hinauszuwerfen. Pfui! Merkwürdigerweise entgegnet Thomas hierauf durchaus nicht noch heftiger. Es scheint ihm geradezu wohl zu tun, seinen Bruder endlich zu einem Protest vermocht zu haben. Du kannst mir glauben, dass diese Unterredung mir aufrichtig leid tut. Aber sie musste einmal stattfinden. Wir können ganz gelassen reden über diese Dinge, mein Junge. Du gefällst dir nicht in deiner jetzigen Position, wie ich sehe. Nicht wahr? Nein, Tom. Nein. Siehst du, zu Anfang war ich ja außerordentlich zufrieden. Aber was mir fehlt, ist die Selbstständigkeit, glaube ich. Ich habe dich immer beneidet, wenn ich dich sitzen sah und arbeiten. Denn es ist ja eigentlich gar keine Arbeit für dich. Du arbeitest nicht, weil du musst, sondern als Herr und Chef. Gut, Christian. Hättest du das nicht schon früher sagen können? Es steht dir doch frei, dich selbstständig zu machen. Es gibt in Hamburg oder wo auch immer sichere und beschränkte Geschäfte genug, die einen Kapitalzufluss gebrauchen können. Nun, wie denkst du zum Beispiel über HCF Burmeister und Kompanie in Hamburg? Ja, ich kenne den Mann. Ne? Ich bin überzeugt, dass er zugreifen würde. Ja. So wurde Christian Teilhaber der Firma Burmeister und Kompanie. Und Toni? Arme Toni. Sie schreibt aus München. Und wenn ich Frikadellen sage, so begreift sie es nicht, denn es heißt hier Pflanzerln. Und wenn sie Karfiol sagt, so findet sich wohl nicht so leicht ein Christenmensch, der darauf verfällt, dass sie Blumenkohl meint. Und wenn ich sage Bratkartoffeln, so schreit die Barbette, die jetzige, die Babette heißt, was aber Barbette auszusprechen ist, so schreit also die Barbette, was? Und damit meint sie, wie beliebt. Und das ist... Allein es sind nicht nur die Pflanzerln und der Karfiol, die ihr das Leben vergiften. Gleich in den Flitterwochen schon hat sie einen Schlag getroffen. Ein unfassliches ist über sie hereingebrochen. Als nämlich die 51.000 Mark Courant, Tonis Mitgift, in Permanedas Hände gelangt sind, da hat dieser ohne Zögern und Erröten sich also geäußert. Donald. Er nennt sie Donald. Du, Donald, mir war's nur. Mehr braucht man nicht mehr. Ich hab mich allerweil geschunden und jetzt möchte ich meine Ruhe. Ich mich sakramit. Permaneda? Ja, wir vermieten das Parterre und die zweite Etage. Und da hier haben wir eine gute Wohnung und können Schweinsachsen essen und brauchen uns nicht allweil so einen Nobi zusammenrichten und auftragen. Und am Abend habe ich das Hofbräuhaus. Ich bin kein Brotsnit und mag nicht allweil bloß Geld zusammenschauen. Ich mag meine Gemütlichkeit. Von morgen an mache ich Schluss und werde Privatier. Permaneda! Und es hatte sich ein Streit entsponnen, wie er so früh, so ernst und heftig das Glück einer Ehe für alle Zeit erschüttern muss. Permaneda war Sieger geblieben. Die Tage gingen, dann aber schien doch ein Glück kommen zu wollen, und zwar dasjenige, das man in der Breitenstraße und in der Mengstraße vergeblich ersehnt. Gerda freilich behandelt diese Frage der Nachkommenschaft mit souveränem Gleichmut, der einer degutierten Ablehnung äußerst nahe kommt. Thomas verschweigt seinen Kummer. Nun aber bei Toni wurde zu Anfang des Jahres 59 die Hoffnung zur Gewissheit, dass sie zum zweiten Mal Mutter werden soll. Doch die Taufe, Tonis Kopf ist erfüllt von Plänen in Betreff eines vornehmen Empfangs, arme Toni, diese Taufe, die ihr als ein entzückendes Fest vorschwebte, als ein kleines Fest mit Blumen, Konfekt und Schokolade, diese Taufe sollte überhaupt nicht stattfinden. Das Kind, ein kleines Mädchen, kam tot zur Welt. Nichts gegen Herrn Permanedas gutes Herz. Er war aufrichtig erschüttert. Dicke Tränen waren angesichts seines leblosen Kindes aus den verquollenen Äuglein in den ausgefransten Schnurrbart geflossen. Es ist heute ein Kreuz. Ein Kreuz ist. Oh mein. Aber seine Gemütlichkeit hatte nach Tonis Begriffen nicht lange genug darunter gelitten. Seine Abende im Hofbräuhaus hatten ihn bald darüber hinweggebracht. Heute nun, ein Tag Ende November 59, findet Konsul Thomas Buddenbrook seine Mutter im Frühstückszimmer am Tische über eine Depesche gebeugt. Tom, erschrick nicht. Etwas Unangenehmes. Bitte? Er verfärbt sich. Erschreckt nicht. Komme umgehend mit Erika. Alles ist zu Ende. Eure unglückliche Antonie. Ja. Ach, umgehend. Und aus Berlin? Was tut sie in Berlin? Ich weiß es nicht. Ich begreife es noch nicht. Die Depesche ist vor 10 Minuten gekommen. Alles ist zu Ende. Und dann Antonie. Aber Kindereien. Die Konsulin sitzt im Landschaftszimmer und versucht, in einem Buch zu lesen, auf dessen schwarzen Lederdeckel ein in Gold gepresster Palmzweig zu sehen ist. Da hält unten eine Droschke und schon kommt man die Treppe herauf, Toni und die 13-jährige Erika. Madame Permaneder trägt einen pelzbesetzten Überwurf und einen länglichen Filzhut mit Schleier. Sie sieht sehr bleich und angegriffen aus, ihre Augen sind gerötet und ihre Oberlippe bebt wie früher, wenn sie als Kind geweint hatte. Sie hebt die Arme, lässt sie wieder sinken und gleitet nun bei ihrer Mutter auf die Knie, indem sie das Gesicht in den Kleiderfalten der Konsulin verbirgt. Das alles macht den Eindruck, als sei sie in dieser Weise geradenwegs von München in einem Atem daher gestürmt und da liegt sie nun am Ziele ihrer Flucht, erschöpft und gerettet. Toni, was ist denn, mein Kind? Was ist geschehen? Aber man muss sich mit Geduld wappnen, denn es dauert noch ziemlich lange, bevor dieser Frage eine Antwort zuteil wird. Mutter, Mama. Dabei bleibt es. Komm, Kind, komm her, Erika, und sage guten Tag. Du bist groß geworden, siehst frisch und wohl aus, wofür wir Gott danken wollen. Wie alt bist du nun? 13, Großmama. 1000, eine Dame. Und über Tonis Kopf hinweg küsst die Konsulin das kleine Mädchen. Geh mit Ida hinauf, mein Kind, wir werden bald essen. Aber jetzt hat deine Mama mit mir zu reden, weißt du? Nun, meine liebe Toni, willst du nicht aufhören zu weinen? Er ist ein verworfener Mensch. Ein verworfener Mensch ist er. Solltest du am Ende deinen Mann damit meinen, mein Kind? Ich sollte nicht auf diesen Gedanken kommen, ich weiß. Aber es bleibt mir nichts anderes. Hat Permaneder dir Leid zugefügt? Babette! Babette? Die Konsulin lehnt sich zurück und lässt ihre hellen Augen durchs Fenster schweifen. Sie weiß nun, um was es sich handelt. Toni, ich sehe nun, dass dir in der Tat ein Kummer zugefügt worden ist. Aber war nun diese Reise hierher notwendig, sodass es für weniger verständige Leute als du und ich beinahe den Anschein haben könnte, als wolltest du niemals zu deinem Mann zurückkehren? Das will ich auch nicht. Nie. Nie. Folgender Sachverhalt wird allmählich klar. Um die Mitternacht des vorgestrigen Tages ist Madame Permaneder von einem Geräusch auf der Treppe geweckt worden. Nicht einen Augenblick konnte man über das Wesen dieses Geräuschs im Zweifel sein. Madame Permaneder hat erst wie gelähmt in den Kissen gelegen, dann mit bebenden Händen Licht gemacht, voll Verzweiflung, Grimm und Abscheu das Bett verlassen, die Türe aufgerissen und ist in Pantoffeln bis in die Nähe jener Treppe geeilt, jener sogenannten Himmelsleiter, die schnurgerade von der Haustüre in das obere Stockwerk hinaufführt. Jesus, Maria und Josef. Mit hängenden Armen, hängendem Kopf und hängendem Schnauzbart hat Herr Permaneder vor seiner Gattin gestanden. Ist das diese Hitz? Ach, ist das diese Grätz? Sei Staat. Er geht zu, sei Staat, Dummerl. Er schaut, der Ramsauer Franz Lottuch hat seinen Namenstag gehabt. Und wir sind alle ein wenig schwer. Ein Champagner hat es auch gegeben. Aber der starke alkoholische Geruch, den Permaneder im Zimmer verbreitete, hat Tonis Exaltation zum Gipfel gebracht. Sie hat ihm laut ihren ganzen Abscheu, ihre fundamentale Verachtung seines ganzen Seins und Wesens ins Gesicht geschleudert. Permaneder aber hat geantwortet. Er hat ja nicht nur viele Maß, sondern dem Ramsauer Franzl zu Ehren auch viele Champagner getrunken. Er hat geantwortet. Ein Streit, viel schrecklicher noch als derjenige bei Herrn Permaneders Rückzug in den Ruhestand, ist in Brand. Frau Antonia hat ihre Kleider zusammengerafft, um sich ins Wohnzimmer zurückzuziehen. Da ist aber zum Schluss ein Wort ihr nachgeklungen. Ein Wort seinerseits. Ein Wort, das sie nicht wiederholen würde, das über ihre Lippen niemals kommen würde? Ein Wort. Ein Wort. Willst du nun die Güte haben, mir dieses gottverdammte Wort mitzuteilen? Ja oder nein? Niemals, Thomas. Niemals werde ich es mit meinen Lippen wiederholen. Ich weiß, was ich mir und dir in diesen Räumen schuldig bin. Ja, dann ist nicht mit dir zu reden. Ja, das mag sein. Toni, du machst mir keinen Skandal. Ach, du bist doch ein Kindskopf, Toni. Jedes Wort, das du sprichst, ist ja eine Kinderei. Merkst du denn nicht, dass du dich benimmst, als hättest du etwas Ernstes und Schweres erlebt? Als hätte dein Mann dich grausam betrogen, dich vor aller Welt mit Schmach überhäuft? Aber so bedenke doch nur, dass ja nichts geschehen ist. Dass von diesem albernen Vorkommnis auf eurer Himmelsleiter in der Kaufingerstraße ja keines Menschen Seele etwas weiß. Dass du deiner und unserer Würde durchaus keinen Abbruch tust, wenn du in aller Ruhe und höchstens mit einer etwas mokanten Miene zu Permaneder zurückkehrst. Im Gegenteil, dass du unserer Würde erst schadest, indem du das nicht tust. Denn erst dadurch machst du etwas aus dieser Bagatelle. Erst dadurch erregst du Skandal. Jetzt sei still, Thomas. Jetzt bin ich an der Reihe. Jetzt höre zu. Bitte? Wie? Ist nur das Schande und Skandal im Leben, was unter die Leute kommt? Ach nein. Der heimliche Skandal, der im Stillen an einem zehrt und die Selbstachtung wegfrisst, der ist viel schlimmer. Sind wir Buddenbrooks Leute, die nach außen hin tipptopp sein wollen, wie ihr hier immer sagt, und zwischen unseren vier Wänden dafür Demütigungen hinunterwürgen? Du kannst täglich aller Welt deine Bücher zeigen und sagen, da. Und anders darf es mit keinem von uns sein. Ich fürchte mich gar nicht. Lass Julchen Möllendorf, geborene Hagenström, nur an mir vorübergehen und mich nicht grüßen. Und lass Pfiffi Buddenbrook nur donnerstags hier sitzen und sich vor Schadenfreude schütteln und sagen, nun, es ist ja leider schon das zweite Mal, aber es hat natürlich beide Male an den Männern gelegen. Aber aus Angst vor Julchen Möllendorf und Pfiffi Buddenbrook mich in einem ungebildeten Bierdialekt beschimpfen lassen, das nenne ich unwürdig, das nenne ich skandalös, will ich dir sagen. Toni, du machst mir nichts weiß. Ich habe es schon vorher gewusst, aber in deinen letzten Worten hast du dich verraten. Es ist gar nicht der Mann, es ist die Stadt. Es ist gar nicht diese Albernheit auf der Himmelsleiter, es ist das Ganze überhaupt. Du hast dich nicht akklimatisieren können. Sei aufrichtig. Ja, du hast recht, Thomas. Ha. Ich bemerke dir ausdrücklich, dass ich kein dummes Ding mehr bin und weiß, was ich vom Leben zu halten habe. Ich erstarre nicht mehr, wenn ich erfahre, dass es nicht immer ganz säuberlich zugeht darin. Ich habe Leute wie Tränentrischke gekannt und bin mit Grünlich verheiratet gewesen und kenne unsere Suitiers hier in der Stadt. Ich bin keine Unschuld vom Lande, will ich dir sagen. Und die Sache mit Babette an und für sich und aus dem Zusammenhang genommen, hätte mich nicht auf und davon gejagt. Das glaube mir. Aber sie hat das Maß voll gemacht und dazu gehörte nicht viel. Denn es war eigentlich schon voll, schon lange voll. Schon lange voll. Mit ausgestreckter Hand weist Toni ihrem Bruder ins Gesicht. Mit der anderen Hand hält sie den Stuhl erfasst. Nun senkt sie den Blick. Denn ich kann da unten nicht leben. Bei Gott und seinen heiligen Heerscharen, ich kann es nicht. Wie unglücklich ich gewesen bin, Thomas, das habe ich nicht merken lassen. Nein, denn ich bin eine Frau von Takt und habe immer zur Verschlossenheit geneigt. Aber ich habe gelitten. Gelitten, Tom, mit allem, was in mir ist und sozusagen mit meiner ganzen Persönlichkeit. Wie eine Pflanze, um mich dieses Bildes zu bedienen. Wie eine Blume, die in fremdes Erdreich verpflanzt worden ist. Denn in fremderes Erdreich konnte ich nicht kommen. Und lieber ginge ich in die Türkei. Ach, wir sollten niemals fortgehen, wir hier oben. Wir sollten an unserer Seebucht bleiben und uns redlich nähren. Ihr habt euch zuweilen über meine Vorliebe für den Adel mokiert. Ja? Ich habe in diesen Jahren oft an einige Worte gedacht, die mir vor längerer Zeit einmal jemand gesagt hat. Ein gescheiter Mensch. Sie haben Sympathie für die Adligen, sagte er. Soll ich Ihnen sagen, warum? Weil Sie selbst eine Adlige sind. Ihr Vater ist ein großer Herr und Sie sind eine Prinzess. Ein Abgrund trennt Sie von uns anderen, die wir nicht zu Ihrem Kreise von herrschenden Familien gehören. Ja, Tom, wir fühlen uns als Adel und fühlen einen Abstand und wir sollten nirgends zu leben versuchen, wo man nichts von uns weiß und uns nicht einzuschätzen versteht, denn wir werden nichts als Demütigungen davon haben und man wird uns lächerlich hochmütig finden. Ja? Alle haben mich lächerlich hochmütig gefunden. Man hat es mir nicht gesagt, aber gefühlt habe ich es zu jeder Stunde. Und auch darunter habe ich gelitten. In einem Lande, wo die Prinzen falsches Deutsch reden und wo es als eine verliebte Handlungsweise auffällt, wenn ein Herr einer Dame den Fächer aufhebt. In einem solchen Lande ist es leicht, hochmütig zu erscheinen, Tom. Thomas, ich habe ausgehalten und nicht gemurrt. Ich bin allein und unverstanden und als hochmütig verschrien herumgegangen und habe mir gesagt, du hast ihm dein Ja-Wort fürs Leben erteilt. Er ist ein bisschen plump und träge und hat deine Hoffnungen getäuscht, aber er meint es gut und sein Herz ist rein. Und dann habe ich dies erleben müssen und ihn in diesem widerwärtigen Augenblick gesehen. Und dann habe ich erfahren, so gut versteht er mich und um so viel besser weiß er mich zu respektieren als die anderen, dass er mir ein Wort nachruft. Ein Wort, das keiner deiner Speicherarbeiter einem Hunde zurufen würde. Und als ich hier vom Bahnhof die Holstenstraße hinauffuhr, ging der Träger Nielsen vorüber und nahm tief seinen Zylinder ab und ich habe wieder gegrüßt. Durchaus nicht hochmütig, sondern wie Vater die Leute grüßte. So, mit der Hand. Und du kannst 2 Dutzend Arbeitspferde anspannen, Tom. Nach München bekommst du mich nicht wieder. Ganz erschrocken, beinahe erschüttert, steht Thomas vor ihr und schweigt. Tja, da ist nichts zu machen. Tom, bist du mir böse? Ach nein, keineswegs. Tom, deine Schwester hat es nicht sehr gut im Leben. Alles kommt auf sie herab. Ich hätte nicht gedacht, dass es mir so gänzlich misslingen würde, dir ein wenig zur Seite zu stehen, Tom. Mit Christian, das ist wohl nichts Rechtes. Tja, und ich bin nun fertig. Nun müsst ihr mir wohl das Gnadenbrot geben. Und du musst ganz allein zusehen, dass wir Buddenbrooks den Platz behaupten. Und Gott sei mit dir. Auf das Scheidungsbegehren Tonis antwortet Permaneder, wie niemand es erwartet hätte. Er schreibt, dass er das Vorgefallene herzlich bedauere, dass er aber einsehe, sie und er, sie passten halt doch nimmer so recht zueinander. Und er wünscht Erika und mir für immer alles erdenkliche Glück. Tja. Ausdrücklich erbietet er sich in einer Nachschrift zur sofortigen Restituierung der Mitgift. Er für seinen Teil könne mit dem Seinen sorglos leben. Er brauche keine Frist. Die Summe sei sofort liquid. Tja. Toni ist fast ein wenig beschämt und fühlt sich zum ersten Male geneigt, Herrn Permaneders geringe Leidenschaft in Geldangelegenheiten lobenswert zu finden. Tja. Später, auf irgendeine niemals aufgeklärte Weise, ist einzelnen Familienmitgliedern das Wort bekannt geworden. Dieses disparate Wort, das Herr Permaneder in jener Nacht sich hatte entschlüpfen lassen. Was hatte er gesagt? Geh zum Teufel, saulurder Dreckatz. Ja. So schloss Toni Buddenbrooks zweite Ehe. Taufe. Taufe in der Breitenstraße. Nebenan im Saal, vor einem als Altar verkleideten Tischchen, hinter dem in schwarzem Ornat und schneeweißer, gestärkter, mühlsteinartiger Halskrause ein junger Geistlicher spricht, hält eine reich in Rot und Gold gekleidete, sorgfältig genährte Person ein kleines, unter Spitzen und Atlasschleifen verschwindendes Etwas auf ihren schwellenden Armen, ein Erbe. Ein Stammhalter, ein Buddenbrook. Begreift man, was das bedeutet? Begreift man den stummen Enthusiasmus, mit dem Frau Permaneder, als die erste leise Kunde davon von der Breiten in die Mengstraße gekommen, ihre Schwägerin Gerda umarmt hat? Und nun, im Frühjahr 1861, ist er da, der Stammhalter. Er, der seit langen Jahren erwartet, ersehnt worden ist, den man von Gott erbeten und um den man Dr. Grabo gequält hat. Er ist da und sieht ganz unscheinbar aus. Hier im Esszimmer am Tisch, behutsam und ohne Geklapper, füllt das Volkmädchen Schlagsahne in viele Tassen kochend heißer Schokolade, die dicht gedrängter von einem ungeheuren runden Teebrett mit vergoldeten muschelförmigen Griffen beieinander stehen, während der Diener Anton einen ragenden Baumkuchen in Stücke schneidet und Fräulein Ida Jungmann Konfekt und frische Blumen in silbernen Schüsseln ordnet. Blass, die liebe Gerda. Furchtbar blass. Die ist doch immer so bleich. Ja, wie bleich Gerda ist und wie fremdartig schön in ihrer Blässe, mit ihrem schweren, dunkelroten Haar und ihren rätselhaften Augen, die mit einer gewissen verschleierten Mokerie auf dem Prediger ruhen. Und so lasst uns denn, Geliebte in dem Herrn, Gott loben und preisen. Es ist Andreas Pringsheim, Pastor Marianus, Nachfolger des alten Pastors Kölling. Er hat blondes, kurzgelocktes Haar und ein knochiges, glatt rasiertes Gesicht, dessen Mimik zwischen fanatischem Ernst und heller Verklärung wechselt. Ungesund sieht es aus, das Kind. Na, wundert doch, dass es überhaupt lebt. Ja, das Kind lebt und es könnte auch anders sein. Konsul Thomas Buddenbrook wird nie den Händedruck vergessen, mit dem der gute alte Dr. Grabo zu ihm gesagt hat, seien Sie dankbar, mein Freund, es hätte nicht viel gefehlt. Thomas hat nicht zu fragen gewagt, woran nicht viel gefehlt habe. Er weiß den Gedanken, dass es mit diesem so lange vergebens ersehnten Geschöpf, das so sonderbar lautlos zur Welt kam, beinahe gegangen wäre wie mit Tonis zweitem Töchterchen mit Entsetzen zurück. Glücklich und zärtlich beugt er sich zu Gerda hinunter, die die Lackschuhe auf einem Sammetkissen gekreuzt neben der alten Konsulin in einem Armsessel lehnt. Nun wendet der Pastor sich an die Paten. Willst du, Justus Kröger? Justus Kröger ist der eine Pate. Alle Zeit ein treuer Pate sein? Und du, Kaspar Överdiek? Der zweite Pate willst aber? Willst du dem Kinde Johannes alle Zeit ein treuer Pate sein? Der zweite Pate ist dieser schneeweiße, würdige alte Herr, der Herr, der hier mit seiner hohen Halsbinde und seinem weichen schwarzen Tuchrock sich in den bequemsten Lehnstuhl über seinen Krückstock beugt, Bürgermeister Dr. Överdiek. Guter Gott, es besteht doch kaum eine Verwandtschaft. Sie haben den Alten direkt an den Haaren herbeigezogen. Nicht wahr? Und in der Tat, es ist ein Streich, eine kleine Intrige, die Konsul Thomas Buddenbrook zusammen mit seiner Schwester Madame Permaneder eingefädelt hat. Ein Junge, Toni! Der soll den Bürgermeister zum Gevatter haben. Es ist zuerst nur ein Scherz gewesen, aber Toni hat es aufgegriffen. So haben sie sich hinter Onkel Justus gesteckt, der seine Frau zu deren Schwägerin, der Frau des Holzhändlers Överdiek, geschickt hat, die ihrerseits ihren greisen Schwiegervater hat präparieren müssen. Und so taufe ich dich im Namen des Vaters und des Sohnes. Und nun sprengt, während die Amme die Haube des Kindes lüftet, der Pastor vorsichtig zwei oder drei Tropfen aus der silbernen, innen vergoldeten Schale, die vor ihm steht, auf das spärliche Haar des kleinen Buddenbrook. Auf die Namen Justus Johann Kaspar. Der Herr segne dich und behüte dich. Dann folgt ein kurzes Gebet. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht. Und nun gehen die Verwandten vorbei, um dem stillen, gleichmütigen Wesen einen glückwünschenden Kuss auf die Stirn zu drücken. Sein Kopf liegt ein wenig seitwärts, sodass die Augen mit einem beinahe altklug prüfenden Blinzeln auf die Verwandten blicken. Die Augen liegen so tief. Und die blauen Schatten. Kleinlein, 4 Wochen alt ist nicht zum Besten. Aber Gott wird geben, dass es nichts Ungünstiges bedeutet. Die Schatten, Gott, Pfiffi. Gerda hat dieselben Schatten in den Augenwinkeln und ist wohlauf. Gleich viel, das Kind lebt und dass es ein Knabe ist, das ist die eigentliche Freude. Zuletzt kommt Sesami-Weichbrot und die Amme muss ihr das Kind ein wenig herunterreichen. Dafür aber gibt Sesami ihm 2 Küsse. Werde glücklich, du gutes Kind. Man hat sich in Salon und Wohnzimmer gruppiert. Auch Pastor Pringsheim in seinem langen Ornat, unter dem die breiten, blankgewichsten Stiefel hervorsehen, sitzt da, nippt die kühle Schlagsahne von seiner heißen Schokolade und plaudert mit verklärtem Gesicht in einer ganz leichten Art, die im Gegensatz zu seiner Predigt von besonderer Wirksamkeit ist. In jeder seiner Bewegungen liegt ausgedrückt, seht, ich kann auch den Priester ablegen und ein ganz harmlos fröhliches Weltkind sein. Hier und da, wenn er sich besinnt, kreuzt er die Hände im Schoß, legt den Kopf zurück, verfinstert die Brauen und macht ein langes Gesicht. Ich bin mal arm, meine Herrschaften, aber ich heffen empfindend hart und das Glück und die Freude von meinem Herrn Konsul Buttenbrook, die immer gut zu mir wechseln, das geht mir noch. Und so bin ich arm und den Herrn Konsul und die Frau Konsul und die ganze hochverehrte Familie mit vollen Harten zu gratulieren. Und dass das Kind gedeihen möchte, das verdienen sie vor Gott und den Menschen. Und so ein Herrn als Konsul Buttenbrook gibt das nicht fehlen. Das ist ein edlen Herrn und uns Herrgott wird ihn das alles lohnen. Es ist Grobleben. Grobleben, an dessen magerer Nase zu jeder Jahreszeit beständig ein länglicher Tropfen hängt, ohne jemals hinunterzufallen. Grobleben ist Speicherarbeiter und im Nebenberuf Stiefelputzer bei Konsuls. Bei Familienfestlichkeiten aber stellt er sich im schwarzen Rock, ein Abgelegter des Konsuls, nebst Schmierstiefeln mit Schäften ein, bringt Blumen, hält während der Tropfen an seiner Nase balanciert seine Ansprache, worauf er ein Geldgeschenk entgegennimmt. Aber er tut es nicht deswegen. So, Grobleben, was haben Sie schön gesagt. Vielen Dank, oh Grobleben. Was wollen Sie denn mit den Rosen? Aber Grobleben ist noch nicht zu Ende. Uns, Herrgott, wird Ihnen das alles lohnen, sag ich. Ihn und die ganze hochverehrte Familie. Wenn das wohl so wie es ist und wie vor sie in Stol stehen. Denn einmal mögen wir alle in die Gruf vor. Einige Familienmitglieder, wie zum Beispiel Madame Permaneda, bedecken ihren Mund mit einem Taschentuch. Der Konsul zieht eine seiner hellen Augenbrauen. Arm und Rief, das ist ein heiligen Ratschluss. Und einer kriegt einen feinen, polierten Sarg und Dürenhold. Und die anderen kriegen ohne Kiste. Während die alte Konsulin ihm bei jedem Wort zunickt. Ewa Tomoda möt wie alle waren, wie möt all Tomoda waren, Tomoda. Nee, Grobleben, wir haben ne Taufhüt. Und seh mit ihren Moder. Ja, das wären hier noch einige Blumen. Danke Ihnen, Grobleben. Das ist aber doch fehl. Was hätten Sie sich doch kosten lassen, Mensch? Und so ne Rät hab ich allang nicht gehört. Na, ja. Machen Sie sich einen vergnügten Tag. Und Thomas legt ihm die Hand auf die Schulter, indem er ihm einen Taler gibt. Da, guter Mann, haben Sie auch Ihren Heiland lieb? Oh, den habe ich von harten lieb, Frau Konsulin. Das ist so wohl. Ein Grobleben nimmt auch von ihr einen Taler in Empfang. Und dann einen dritten von Madame Permaneda, worauf er sich unter Kratzfüßen zurückzieht und die Rosen in Gedanken wieder mitnimmt. Dort sitzen Krögers. Sie haben ihren Jürgen mitgebracht, den Postbeamten aus Wismar. Ein einfach gekleideter, stiller Mensch. Wo Jakob der Zweite, Missratensohn, sich aufhält, weiß niemand. Außer seiner Mutter. Furchtbar. Furchtbar. Die Damen Buddenbrook aus der Breitenstraße, die Töchter Onkel Gottholz. Ihre Mienen sind pikiert und voll Kritik. Und sie äußern diese Letztere auch, wie man bereits gehört hat. Pastor Tiburtius und seine Gattin Clara, geborene Buttenbrook, haben die weite Reise von Riga nicht gescheut und übrigens dem Bruder ein prachtvolles Geschenk mitgebracht, einen mächtigen, ausgestopften Bären mit offenem Rachen. Ja, wir haben ihnen eine Visitenkartenschale zwischen die Tatzen gestellt. Und so ausgerüstet steht der Bär nun drunten im Vestibül. Sievert Tiburtius hat die Enden seines langen, dünnen Backenbarts über beide Schultern gelegt. Hier und da erweitern sich seine kleinen grauen Augen in ungeahnter Weise. Er spricht mit seiner Frau Clara, die dunkel, ernst und streng dreinblickt und manchmal eine Hand zum Kopfe führt, denn dort schmerzt es. Die Gehirnschmerzen, an denen sie schon als junges Mädchen litt. Neuerdings periodisch auf. In fast unerträglichem Grade. Christian, heute Morgen von Hamburg eingetroffen, sitzt da und lässt seine tiefliegenden Augen von einer Seite zur anderen schweifen. Im linken Bein hat er die Qual. Die Qual. Der Bürgermeister ist aufgebrochen. Ein Zeichen zum Abschiede auch für die übrigen Gäste, denn Gerda Buddenbrook bedarf der Schwung. Als Letzte schon in der Türe wendet Toni sich noch einmal um. Ach, das ist ein schöner Tag, Tom. Ich bin so glücklich wie seit manchem Jahr nicht mehr. Wir Buddenbrooks pfeifen noch nicht aus dem letzten Loch, Gott sei Dank. Wer das glaubt, der irrt im höchsten Grade. Jetzt, wo der kleine Johann da ist, es ist so schön, dass wir ihn wieder Johann genannt haben. Thomas, jetzt ist mir, als ob noch einmal eine ganz neue Zeit kommen muss. Es ist um 21:30 Uhr am Abend des Tauftages. Christian Buddenbrook, Inhaber der Firma HCF Burmeister und Company zu Hamburg, seinen modischen grauen Hut und seinen Stock mit der Nonnenbüste in der Hand, kommt in das Wohnzimmer seines Bruders, der mit Gerda lesend beisammensitzt. Guten Abend. Thomas, ich muss dich mal dringend sprechen. Entschuldige, Gerda. Es eilt, Thomas. Thomas ahnt nichts Gutes. Er geht mit Christian ins Speisezimmer hinüber. Thomas hat mit Christian keine Zeile mehr gewechselt seit jenem Tage in Hamburg, wo Christian 10.000 Mark Courant aus seinen Händen zur Deckung von Schulden empfangen. Nun? Ich kann es nun nicht mehr. Darf ich fragen, was du nun nicht mehr kannst und was dich zu mir führt? Ich kann es nun nicht mehr. Und er dreht mit fürchterlichem Ernst seinen Kopf hin und her und lässt seine kleinen, runden, tiefliegenden Augen schweifen. Er zählt jetzt 33 Jahre, aber er sieht weit älter aus. Sein rötlich-blondes Haar ist so stark gelichtet, dass fast schon die ganze Schädeldecke freiliegt. Zwischen den tief eingefallenen Wangen buckelt sich nackt und fleischlos in ungeheurer Wölbung seine große Nase. Wenn es nur dies wäre. Er fährt an seiner linken Seite hinunter. Es ist kein Schmerz, weißt du. Es ist eine Qual. Eine beständige, unbestimmte Qual. Du hast keine Vorstellung. Keinen Abend schlafe ich ordentlich ein, fahre auf, weil plötzlich mein Herz nicht mehr klopft und ich einen ganz entsetzlichen Schreck bekomme. Und das geschieht nicht einmal, sondern 10-mal, bevor ich einschlafe. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also, ich will es dir ganz genau beschreiben. Es ist... Lass nur. Ich nehme nicht an, dass du hierher gekommen bist, um mir dies zu erzählen. Nein, Thomas. Wenn es nur das wäre. Aber das ist es ja nicht allein. Es ist mit dem Geschäft. Ich kann es nun nicht mehr. Du bist wieder in Unordnung? Nein, Thomas. Um die Wahrheit zu sagen, ist ja nun doch gleich, ich bin niemals recht in Ordnung gekommen. Auch durch die 10.000 damals nicht, wie du selbst weißt. Die waren eigentlich nur, damit ich nicht gleich zuzumachen brauchte. Die Sache ist die... Ich habe gleich darauf noch Verluste gehabt, in Café und bei dem Bankrott in Antwerpen, das ist wahr. Und dann habe ich eigentlich gar nichts mehr getan und mich still verhalten. Ja, aber man muss doch leben. Nun sind da Wechsel und andere Schulden, 5.000 Taler. Du weißt nicht, wie sehr ich herunter bin und zu allem diese Qual... Also du hast dich still verhalten. Du hast die Karre im Dreck gelassen und dich anderweitig unterhalten. Ja, meinst du denn, dass ich nicht vor Augen sehe, wie du gelebt hast? Im Theater und im Zirkus und in Clubs und mit minderwertigen Frauenzimmern? Du meinst Aline. Ja. Ja, für diese Dinge hast du wenig Sinn, Thomas. Und es ist vielleicht mein Unglück, dass ich zu viel Sinn dafür habe. Denn darin hast du recht, dass es mich zu viel gekostet hat. Und noch immer ziemlich viel kosten wird. Denn ich will dir eines sagen. Wir sind hier unter uns Brüdern. Das dritte Kind, das kleine Mädchen, das seit einem halben Jahr da ist, ist von mir. Esel. Sag das nicht, Thomas. Du musst gerecht sein, auch im Zorne, gegen sie und gegen... Warum sollte es denn nicht von mir sein? Aber was Aline betrifft, so ist sie durchaus nicht minderwertig. So etwas darfst du nicht sagen. Es ist ihr keineswegs gleichgültig, mit wem sie lebt. Und sie hat meinetwegen mit Konsul Holm gebrochen, der viel mehr Geld hat als ich. So gut ist sie gesinnt. Nein, nein, nein, nein. Du hast keinen Begriff, Thomas, was für ein prachtvolles Geschöpf das ist. Sie ist so gesund. So gesund. Er wiederholt es, indem er eine Hand mit gekrümmten Fingern vors Gesicht hält. Du solltest nur ihre Zähne sehen, wenn sie lacht. Ich habe solche Zähne auf der ganzen Welt noch nicht gefunden. In Valparaiso nicht und in London nicht. Ich werde nie den Abend vergessen, als ich sie kennenlernte bei Ulrich in der Austernstube. Sie hielt es damals mit Konsul Holm. Aber ich erzählte ein bisschen, war ein bisschen nett mit ihr. Und als ich sie dann nachher bekam... Tja, Thomas, das ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn man ein gutes Geschäft macht. Ja, du hörst nicht gern von solchen Dingen. Ich sehe es doch jetzt wieder an. Ist ja nun auch zu Ende. Ich werde ihr nun Adieu sagen, obgleich ich ja wegen des Kindes mit ihr in Verbindung bleiben werde. Ich will in Hamburg alles bezahlen, was ich schuldig bin, verstehst du, und dann zumachen. Ich kann es nun nicht mehr, ich kann es nicht mehr. Mit Mutter habe ich gesprochen, sie will mir auch die 5000 Taler im Voraus geben, damit ich Ordnung machen kann. Und damit wirst du ja einverstanden sein. Es ist doch besser, man sagt ganz einfach, Christian Buddenbrock liquidiert und geht ins Ausland, als wenn ich bankrott mache. Na, darin wirst du mir recht geben. Ich will nämlich wieder nach London gehen, Thomas. In London eine Stelle annehmen. Naja, die Selbstständigkeit, das ist so gar nichts für mich. Das merke ich immer mehr und mehr, diese Verantwortlichkeit. Als Angestellter geht man abends sorglos nach Hause und in London bin ich gerne gewesen. Hast du was dagegen? Thomas hat während der ganzen Auseinandersetzung seinem Bruder den Rücken zugewandt und die Hände in den Hosentaschen mit einem Fuße Figuren auf dem Boden beschrieben. Schön. Gehe also nach London. Und ohne sich auch nur halbwegs noch einmal nach Christian umzuwenden, lässt er ihn hinter sich und geht zum Wohnzimmer zurück. Aber Christian folgt ihm. Er geht auf Gerda zu, die dort allein bei ihrer Lektüre sitzt, und gibt ihr die Hand. Gute Nacht, Gerda. Ich gehe nun also demnächst wieder nach London. Merkwürdig, wie man umhergeworfen wird. Nun wieder so ins Ungewisse, weißt du, in solche große Stadt, wo es bei jedem dritten Schritt ein Abenteuer gibt und man so viel erleben kann. Sonderbar. Kennst du das Gefühl? Es sitzt hier, ungefähr im Magen. Das ist ganz sonderbar. James Müllendorf, der älteste kaufmännische Senator, starb auf groteske und schauerliche Weise. Diesem diabetischen Greise waren die Selbsterhaltungsinstinkte so sehr abhanden gekommen, dass er in den letzten Jahren seines Lebens mehr und mehr einer Leidenschaft für Torten und Kuchen unterlegen war. Dr. Grabo, auch bei Müllendorf Hausarzt, hatte mit aller Energie, deren er fähig war, protestiert. Ein wenig Franzbrot, ein wenig Taube, und keine Süßigkeiten. Und die besorgte Familie hatte ihrem Oberhaupte das süße Gebäck mit sanfter Gewalt entzogen. Was aber hatte der Senator getan? Geistig gebrochen wie er war, hatte er sich irgendwo in einer unstandesgemäßen Straße, an der kleinen Gröpelgrube oder im Engelswisch, ein Zimmer gemietet, eine Kammer, ein wahres Loch, wohin er sich heimlich schlich, um Torte zu essen. Und dort fand man auch den Entseelten, den Mund noch voll halb zerkauten Kuchens. Die widerlichen Einzelheiten dieses Todesfalls verbreiteten sich rasch in der Stadt und bildeten den Gesprächsstoff an der Börse, auf den Bällen und Diners, denn das Ereignis fiel in den Februar des Jahres 62, und das gesellschaftliche Leben ist noch in vollem Gange. Gleich mit dem ersten Gerücht von dem Ableben dieses alten Ratsherrn tauchte zugleich eine große Frage auf. Seit aber nun die Erde ihn deckt, ist es diese Frage allein, die alle Gemüter beherrscht. Wer ist der Nachfolger? Konsul Hunois ist verfassungsmäßig ausgeschlossen, weil sein Bruder schon dem Senat angehört. Mhm, reich genug wäre er ja, ne? Kistenmacker. Ich tippe auf Hagenström. Na, ich mehr auf Buddenbrock. Hagenström ist ein fortgeschrittener Mann. Buddenbrock etwa nicht? Anders. Anders. Hagenström ist nicht alteingesessen, hat keine Tradition. Nee, er ist allerdings nicht der Mann, große Geldsummen zur Erhaltung unserer mittelalterlichen Denkmäler zu überführen. Ja, aber er ist der Erste, der absolut Erste in der ganzen Stadt gewesen, der seine Wohnung und seine Kontors mit Gas beleuchtet hat. Und seinen Eifer in öffentlichen Angelegenheiten. Wer kann den wohl leugnen? Und die frappierende Schnelligkeit, wie da die Firma Strunk und Hagenström emporgeblüht ist. Und das Haus, das er führt. Und die Gänseleber, die er frühstückt. Buddenbrook ist Vornehmer. Ach was, das ist ja gerade das Gute an Hagenström, dass er ohne viel Tradition ist. Dass er frei auf seinen eigenen Füßen steht. Mhm. Hagenström ist liberal und tolerant. Mhm. Und großzügig, das ist sicher. Ich tippe auf Buddenbrook. Aber dann spricht Gosch, Makler Gosch. Konsul Buddenbrook, meine Herren. Oh, welch ein Mann. Ich habe an der Seite seines Vaters gestanden, als er anno 48 die Wut des entfesselten Pöbels mit einem Wort zähmte. Im Grunde jedoch ist es nicht sowohl Konsul Buddenbrook selbst, der das Innere des Herrn Gosch in Flammen setzt, als vielmehr die junge Frau Konsulin, geborene Arnoldsen. Nicht, als ob der Makler je ein Wort mit ihr gewechselt hätte. Er gehört nicht zu dem Kreise der reichen Kaufleute, speist nicht an ihren Tafeln. Aber Gerda Buddenbrook war nicht so bald in der Stadt erschienen, als der immer sehnsüchtig nach außerordentlichem schweifende Blick des finsteren Maklers sie auch schon erspäht hatte. Seitdem umkreist er in Gedanken diese nervöse und aufs Äußerste reservierte Dame, der niemand ihn vorstellt, wie der Tiger den Bändiger, mit demselben verbissenen Mienenspiel, derselben tückisch-demütigen Haltung, in der er auf der Straße, ohne dass sie das erwartet hätte, seinen Jesuitenhut vor ihr zieht. Diese Welt der Mittelmäßigkeit bietet ihm keine Möglichkeit, für diese Frau eine Tat von grässlicher Ruchlosigkeit zu tun, welche er bucklig, düster und kalt in seinen Mantel gehüllt mit teuflischem Gleichmut verantwortet haben würde. Nichts lässt sie ihm übrig, als im Rathause für die Wahl ihres ingrimmig verehrten Gatten zu stimmen und ihr vielleicht dereinst die Übersetzung von Lope de Vegas sämtlichen Dramen zu geben. Eine Gerechtigkeit auf Erden, so hätte schon sein Vater, schon der Vater. Ja, das Prestige Thomas Buddenbrooks ist von Art als das Hermann Hagenströms. Man ehrt in Thomas noch die unvergessenen Persönlichkeiten seines Vaters, Großvaters und Urgroßvaters und abgesehen von seinen eigenen geschäftlichen und öffentlichen Erfolgen ist er der Träger hundertjährigen Bürgerruhmes. Freilich die leichte, geschmackvolle und bezwingend liebenswürdige Art, in der er ihn repräsentiert und verwertet, ist wohl das Wichtigste. Und was ihn auszeichnet, ist ein selbst unter seinen gelehrten Mitbürgern ganz ungewöhnlicher Grad formaler Bildung, der, wo er sich äußert, ebenso viel Befremden wie Respekt erregt. Edelmann, Bedelmann, Doktor, Pastor. Toni zählt die Pflaumenkerne auf dem Kompottteller ihres Bruders. Ein Kern fehlt. Jetzt schnellt sie mit ihrer Messerspitze einen von sich zu ihres Bruders Teller hinüber. Ratsherr! Und sie beginnt, ihre Zungenspitze an der Oberlippe spielen zu lassen und verschlagen zu ihrem Bruder hinüberzublicken. Was die Damen Pfiffi, Henriette und Friederike, es ist Donnerstag und Familienessen veranlasst, unbeschreiblich spitzige Blicke zu tauschen und dann sämtlich wie auf Kommando während einer Sekunde Augen und Lippen ganz fest zu schließen. Nach Tische unfähig an sich zu halten, zieht Toni ihre Bruder in eine Fensternische. Oh Gott, Tom, wenn du es wirst, wenn unser Wappen in die Kriegsstube im Rathause kommt, ich sterbe vor Freude, ich falle um und bin tot, du sollst sehen. So, liebe Toni, nun etwas mehr Haltung und Würde, wenn ich dich bitten darf. Das pflegt dir doch sonst nicht abzugehen. Und du wirst hoffentlich am Leben bleiben, im einen wie im anderen Falle. Und die Agitation, die Beratungen, die Kämpfe der Meinungen in der Stadt nehmen ihren Fortgang. Jede im Senate erledigte Stellung muss binnen 4 Wochen wieder besetzt werden, so will es die Verfassung. Nun ist der Wahltag herangekommen, ein Tauwettertag am Ende des Februar 1862. Vorm Rathause drängen sich mittags um 1 Uhr die Leute. Sie stehen unentwegt in dem schmutzig-wässrigen Schnee der Straße, der unter ihren Füßen vollends zergeht, und recken die Hälse. Gott, heiratet Feder nicht ihn, Herr Kurz. Nee, du Dösbaddel, das brauchst du mir nicht aufvertellen. Seitdem ist ja wohl über Hagenström, Kistenburger und Buddenbrook auf. Hey, nun ist das der Frog, wecker von den drei, die anderen über ist. Ja, ja, das sagst du mal noch wohl. Hinter diesen beiden tabakkauenden Arbeitsleuten steht eine Dame, die in großer Erregung den Kopf hin und her wendet, um zwischen den Schultern der beiden 4 schrötigen Kerle hindurch auf das Rathaus sehen zu können. Sie trägt eine Art von langem, mit braunem Pelz besetzten Abendmantel, den sie von innen mit beiden Händen zusammenhält. Und ihr Gesicht ist gänzlich von einem dichten, braunen Schleier verhüllt. Die Sache zieht sich sehr in die Länge, Denn dort hinter jenem Portale im Ratssaale mit seinen 14 im Halbkreise stehenden Armsesseln erwartet noch zu dieser Stunde die Wahlversammlung die Vorschläge der Wahlkammern. Jetzt wird ich glaube, sei wehen Hagenström. Ja, du Klugschieder. Red du und der Dübel. Er speit seinen Tabak vor sich nieder, denn das Gedränge erlaubt ihm nicht, ihn im Bogen von sich zu geben. Hagenström, das ist doch ein Fresssack. Krieg nicht mal mehr Luft durch den Nase, fettes Herr. Nee, wo mein Herr Kurz dann nur Wetter nicht werden, da nur bin ich für Buttenbrock. Das ist ein fixen Kiel. Da zeigst du wohl. Über Hagenström ist all fein, Rieke. Ach, da kümmt das nicht ab an. Das steigt nicht in Frau. Und dann ist Buttenbrock auch immer so höllschen fien mit seinen Manschetten und seinen sieben Krawatt und seinen pielen Schnurrbart. Es denn gehen sein? Hei huckt immer so ein Beten als ein Fagel. Ja, du Dömmel, Klaas, davon ist doch gar nicht die Rede. Hei hätt ja wohl eine Schwester, die von zwei Männern wieder aufgekommen ist. Die Dame im Abendmantel erbebt. Ja, das ist so ein Sorg. Aber da werden wir nix von. Und dann kann der Konsul da auch nichts fahren. Nein, nicht wahr? So denkt die Dame im Schleier, indem sie ihre Hände unterm Mantel zusammenpresst. Nicht wahr? Oh, Gott sei Dank. Und dann hätte auch Bürgermeister Ölver die Gefahr, wie sie in Sönston. Da will was bedüten weg, die man vertellen. Nicht wahr? Ja, Gott sei Dank, es hat gewirkt. Sie zuckt zusammen. Ein neues Gerücht ist herausgekommen, läuft im Zickzack nach hinten und gelangt zu ihr. Die allgemeine Wahl hat keine Entscheidung gebracht. Eduard Kistenmarker, der die wenigsten Stimmen erhalten hat, ist ausrangiert worden. Der Kampf zwischen Hagenström und Buttenbrock dauert fort. Und dabei ist Seehals ein immer und ewig betrunkener Mensch, der Dampfbrot auf einem Handwagen herumfährt. Alles lacht und stellt sich auf die Zehenspitzen, um den Witzbold zu sehen. Die Dame im Schleier jedoch, mit einer Bewegung, die ausdrückt, ist dies die Stunde, Späße zu machen, nimmt sich zusammen und lugt weiter leidenschaftlich zwischen den beiden Arbeitsmännern zum Rathaus hinüber. Aber jetzt lässt sie die Hände sinken, dass ihr Abendmantel sich vorne öffnet, steht da mit hinabgefallenen Schultern, erschlafft, vernichtet. Hagenström. Die Nachricht ist da, niemand weiß woher. Sie ist da wie aus dem Erdboden hervorgekommen oder vom Himmel gefallen und ist überall zugleich. Es gibt keinen Widerspruch, es ist entschieden. Hagenström. Ja, ja, er ist es nun also. Die Dame im Schleier hätte es vorher wissen können, so geht es immer im Leben. Man kann nun ganz einfach nach Hause gehen. Sie fühlt, wie das Weinen in ihr aufsteigt. Kaum hat dieser Zustand eine Sekunde gedauert, als ein plötzlicher Stoß, eine ruckartige Bewegung durch die ganze Menschenansammlung geht, ein Schub, der sich von vorn nach hinten fortsetzt und die Vorderen gegen ihre Hintermänner lehnt, während zu gleicher Zeit dort hinten am Portale etwas Rotes aufblitzt, die roten Röcke der Ratsdiener, Kaspersen und Uhlefeld, welche in Gala mit drei spitz weißen Hosen, gelben Stulpen und Galanteriedegen Seite an Seite erscheinen und durch die zurückweichende Menge hindurch ihren Weg gehen. Sie gehen wie das Schicksal, ernst, stumm, verschlossen, ohne nach rechts oder links zu sehen, mit gesenkten Augen, und schlagen mit unerbittlicher Entschiedenheit die Richtung ein, die ihnen das Ergebnis der Wahl, von dem sie unterrichtet sind, gewiesen hat. Und es ist nicht die Richtung der Sandstraße, wo Hagenström wohnt, sondern sie gehen nach rechts. Die breite Straße hinunter, die Dame im Schleier traut ihren Augen nicht, aber rings um sie her sieht man es gleich ihr. Nee, nee, Buttenbrock, nicht Hagenström. Und schon kommen in angeregten Gesprächen allerlei Herren aus dem Portale, biegen um und gehen geschwinden Schrittes die breite Straße hinunter, um die Ersten bei der Gratulation zu sein. Da nimmt die Dame ihren Abendmantel zusammen und läuft davon. Sie läuft, wie eine Dame sonst eigentlich nicht läuft. Ihr Schleier verschiebt sich und lässt ihr erhitztes Gesicht sehen, aber das ist gleichgültig. Und obgleich einer ihrer pelzbesetzten Überschuhe in dem wässrigen Schnee beständig ausschlappt und sie in der boshaftesten Weise behindert, überholt sie alle Welt. Sie erreicht zuerst das Eckhaus an der Bäckergrube. Sie schellt am Windfang Feuer und Mordio. Sie nimmt die Treppe, stürmt droben ins Wohnzimmer, wo selbst ihr Bruder, der wahrhaftig ein wenig bleich ist, die Zeitung beiseite legt und ihr eine etwas abwehrende Handbewegung entgegenbringt. Tom! Sie kommen! Sie kommen! Tom, du bist es! Und Hermann Hagenström ist durchgefallen! Das war ein Freitag. Schon am folgenden Tag steht Senator Buddenbrook im Ratssaal vor dem Stuhle des verstorbenen Senators Möllendorf und in Gegenwart der versammelten Väter sowie des Bürgerausschusses leistet er diesen Eid. Ich will meinem Amte gewissenhaft vorstehen, das Wohl des Staates nach allen meinen Kräften erstreben, die Verfassung desselben getreu befolgen, das öffentliche Gut redlich verwalten und bei meiner Amtsführung, namentlich auch bei allen Wahlen, weder auf eigenen Vorteil noch auf Verwandtschaft oder Freundschaft Rücksicht nehmen. Ich will die Gesetze des Staates handhaben und Gerechtigkeit üben gegen jeden, er sei reich oder arm. Ich will auch verschwiegen sein, in allem, was Verschwiegenheit erfordert. Besonders aber will ich geheim halten, was geheim zu halten mir geboten wird. So wahr mir Gott helfe. Unsere Wünsche und Unternehmungen gehen aus gewissen Bedürfnissen unserer Nerven hervor, die mit Worten schwer zu bestimmen sind. Das, was man Thomas Buddenbrooks Eitelkeit nennt, die Sorgfalt, die er seinem Äußeren zuwendet, der Luxus, den er mit seiner Toilette treibt, ist in Wirklichkeit etwas gründlich anderes. Ursprünglich war es um nichts mehr als das Bestreben eines Menschen der Aktion, sich vom Kopf bis zur Zehe stets jener Korrektheit und Intaktheit bewusst zu sein, die Haltung gibt. Die Anforderungen aber, die er selbst und die Leute an seine Begabung und an seine Kräfte stellen, wachsen. Er ist mit privaten und öffentlichen Pflichten überhäuft. Im Senat ist ihm als Hauptressort das Steuerwesen zugefallen, aber auch Eisenbahn, Zoll und andere staatliche Geschäfte nehmen Thomas in Anspruch und in 1000 Sitzungen von Verwaltungs- und Aufsichtsräten, in denen er das Präsidium hat, bedarf es seiner ganzen Umsicht, Liebenswürdigkeit und Elastizität, beständig die Empfindlichkeit weit älterer Leute zu berücksichtigen und dennoch die Macht in Händen zu behalten. Wenn nun das Merkwürdige zu beobachten ist, dass damit gleichzeitig seine Eitelkeit, nämlich eben dieses Bedürfnis, sich körperlich zu erquicken, zu erneuern, mehrere Male am Tage die Kleidung zu wechseln, sich wiederherzustellen und morgen frisch zu machen, in auffälliger Weise zunimmt, so bedeutet das, obgleich Thomas Buddenbrook kaum 37 Jahre zählt, ganz einfach ein Nachlassen seiner Spannkraft. Eine raschere Abnützbarkeit. Aber es treibt ihn vorwärts und lässt ihm keinen Frieden. Seine Fantasie arbeitet unaufhörlich, sodass er sich trotz aller Arbeit hinter den 1000 Plänen in seinem Kopfe beständig im Rückstande fühlt. Und darum ist es nicht Übermut, was ihn im Sommer des Jahres 63 bewegt. Ein neues Haus? Mhm. Thomas? Siehst du, die Wendeltreppe zum Badezimmer, das ist ja ganz spaßhaft. Aber im Grunde ist dieses Haus in der Breiten Straße doch nur eine Schachtel. Es ist wenig repräsentabel, wie? Da hast du recht, Tom. Oh Gott, wie recht du hast. Und solltest du dir nicht ein neues großes Haus gestatten dürfen, Tom? Du, dessen Geschäfte so ausgezeichnet gehen? Du? Ja, die Geschäfte der Firma Johann Buddenbrook gehen in diesen Jahren so ausgezeichnet wie ehemals nur zur Zeit von Thomas' Großvater. Und ich bin stolz, Tom, dass du mich zuerst ins Vertrauen ziehst. Und wenn schon, Tom, dann auch vornehm. Das sage ich dir. Ja, der Meinung bin ich auch. Ich will etwas dran wenden. Eine radikale Veränderung. Aufräumen, Umzug, Neuinstallierung, Ausscheidung des Alten und Überflüssigen. Diese Vorstellungen geben ihm ein Gefühl von Sauberkeit, Neuheit, Erfrischung, Stärkung. Und er muss dessen wohl bedürftig sein. Gerda wird auch glücklich sein. Ein großes Musikzimmer mit guter Akustik. Ich habe da ein ziemlich umfangreiches Grundstück in der Fischergrube im Auge. Wer glücklich ist, bleibt am Platze. Andererseits muss ich mir gestehen, dass unser jetziges Haus für Gerda, das Kind, mich und die Dienerschaft Raum in Fülle hat. Aber... Aber Thomas' Bedürfnisse, diese halbbewussten Bedürfnisse, sind stärker. Und jetzt, Toni, wo du es richtig dahin gebracht hast, dass ich Senator geworden bin, mit einem Wort... Bin ich mir's schuldig? Da gibt es gar keinen Einwand. Denn wessen Geschäfte so ausgezeichnet stehen und wer zum Überfluss eine Arnoldsen geheiratet hat? Ach, mein Gott, was ist sich Thomas Buddenbrook in den Augen seiner Schwester nicht schuldig? Und deshalb In dem Wunsche nämlich, in seinem Vorhaben von außen her bekräftigt zu werden, hat Thomas sich zunächst seiner Schwester eröffnet. Die alternden Mädchen Buddenbrook aus der breiten Straße aber finden wahrhaftig zu wenig Ablenkung von dem Anblick des eklatanten Aufschwungs, den Thomas' äußeres Leben nimmt. Am Donnerstag beim Familienessen die arme Verwandte Clotilde zu verhöhnen, bereitet auf die Dauer wenig Genugtuung. Und Christian? Über Christian schweigt man ja wohl am besten. Ja, er hat ja kürzlich von London telegrafiert. Man weiß nicht was. Es muss was Furchtbares gewesen sein. Christian hat wirklich von London aus, wo er eine Stellung angenommen hat, herübertelegrafiert. Den aberwitzigen Wunsch herübertelegrafiert, Fräulein Aline Puffvogel als Gattin zu nehmen, woraufhin er allerdings von der Konsulin aufs Strengste zurückgewiesen wurde. Wie Jakob. Ja, über Christian, der ganz einfach zur Rangordnung Jakob Krügers gehört, sind die Akten geschlossen. So entschädigt man sich ein wenig an den kleinen Schwächen der Konsulin. Die neueste Coiffure, Tante Betsy? Aus Paris? Chignon nennt man's. Ach, Kinder, ich trage mein Haar schlicht. Während doch alle von Gott mit Verstand begabten Menschen, vor allem aber die Damen Buddenbrook, sich sagen müssen, dass der unveränderlich rötlich-blonde Scheitel unter der Haube der alten Konsulin längst nicht mehr ihr Haar genannt werden könne. Noch lohnender aber ist es, Cousine Toni zu veranlassen, sich ein wenig über die Personen zu äußern, die ihr bisheriges Leben in hassenswerter Weise beeinflusst haben. Rühnlich, Tränentrischke, Permaneder, Hagenströms, Aline Puffvogel. So? Und der kleine Johann? Hanno, meine Liebe, Hanno, so nennt ihn ja die liebe Gerde. Ja, was das Gehen betrifft, so ist dem kleinen Hanno bis jetzt im Alter von 5 Vierteljahren noch kein selbstständiger Schritt gelungen. Und das Sprechen lernt er auch zum Erschrecken langsam? Ja, zum Erschrecken. Zum Erschrecken. Das kann man sich nicht verhehlen. Und Sie übernehmen keineswegs die Verantwortung, es zu verschweigen. Das Kind wird taub bleiben und stumm. Sein Leben lang. Traurig. Die Damen dürfen später diese traurige Prophezeiung als Irrtum erkennen. Aber niemand leugnet, dass Hanno von sehr zarter Gesundheit ist. Die Krise des Zahnens hat er mit Lebensgefahr überstanden und in seiner Entwicklung etwas zurücksteht. Unter den Blicken voll verhaltener Zärtlichkeit, die sein Vater ihm schenkt, unter der Sorgfalt, mit der seine Mutter seine Kleidung und Pflege überwacht, angebetet von seiner Tante Antonie, beschenkt von der Konsulin und Onkel Justus, beginnt Hanno zu leben. Und wenn sein hübscher kleiner Wagen auf der Straße erscheint, blicken die Leute ihm mit Interesse und Erwartung nach. Stadtgespräch aber ist Thomas' neues Haus. Das schönste Wohnhaus weit und breit. Gibt's in Hamburg schönere? Muss aber auch verzweifelt teuer sein. Und der alte Konsul hätte solche Sprünge sicher nicht gemacht. Das Richtfest kommt heran und wird mit allen Umständlichkeiten begangen. In einem nahen Wirtshause erwartet sämtliche Arbeiter ein Festmahl mit Bier, belegtem Butterbrot und Zigarren. Und Senator Buddenbrook schreitet mit seiner Gattin und seinem kleinen Sohne, den die Bonne auf dem Arm trägt, zwischen den Reihen der Tafeln hindurch und nimmt dankend die Hochrufe entgegen. Gegenüber dem neuen Hause steht ein Häuschen, ein schmales Ding mit einem kleinen Blumenladen im Erdgeschoss. Vor dem dürftigen Schaufensterchen steht Iversen, der Besitzer des Geschäfts, ein blonder, riesenstarker Mann, neben seiner Frau, die einen malaiischen Gesichtstypus zeigt. Sie hält einen kleinen Jungen an der Hand, schiebt mit der anderen ein Wägelchen, in dem ein kleineres Kind schläft und befindet sich ersichtlich guter Hoffnung. Als Thomas mit Gerda noch einmal den Fahrdamm überschreitet, um von gegenüber einen Blick an der roten Fassade des neuen Hauses mit den weißen Karyatiden hinaufgleiten zu lassen, verbeugt Iversen sich ebenso tief wie ungeschickt. Herr Senator, guten Tag, Oak. Während seine Frau, die nicht aufhört, das Kinderwägelchen hin und her zu rollen, aus ihren schwarzen, länglich geschnittenen Augen ruhig und aufmerksam die Senatorin betrachtet, die am Arme ihres Gatten über die Straße hin auf sie zukommt. Sie denkt an den Abend, an dem der junge Thomas Buddenbrook sich von ihr verabschiedete. Wenn ich am Leben bin, werde ich das Geschäft übernehmen, werde eine Partie machen. Ja, ich bin offen gegen dich beim Abschied. Und auch du. Das wird so gehen. Ich wünsche dir alles Glück, meine liebe, gute, kleine Anna. Die Richtkrone? Das haben Sie schön gemacht, Iversen. Könnt mir nicht zu, Herr Senator. Dat's Annas. Dat's min froh, er sag. Ah. Wobei er mit einem kleinen Ruck den Kopf hebt und eine Sekunde lang hell, fest und freundlich in das Gesicht Frau Anna Iversens blickt. Und ohne ein Wort hinzuzufügen, verabschiedet er sich mit einer verbindlichen Handbewegung. Eines Sonntags, Senator Buddenbrook hat seit etwa 4 Wochen sein neues Haus bezogen, erscheint Madame Permaneda noch gegen Abend bei ihrem Bruder. Sie überschreitet den kühlen, steinernen Flur, der mit Reliefs nach Torwalzen geschmückt ist, geht am Kontoreingang vorbei, dorthin, wo über ihr das kolossale Treppenhaus sich auftut. Dieses Treppenhaus, das im ersten Stockwerk von der Fortsetzung des gusseisernen Treppengeländers gebildet wird, in der Höhe der zweiten Etage aber zu einer weiten Säulengalerie in Weiß und Gold wird, während von der schwindelnden Höhe des einfallenden Lichtes ein mächtiger, goldblanker Lüster herniederschwebt. Vornehm. Dann aber fällt ihr ein, dass sie in einer betrübenden Angelegenheit hierher gekommen ist, und sie wendet sich langsam dem Kontoreingang zu. Na, Toni, was bringst du Gutes? Ach, nicht viel Gutes. Nein, das Treppenhaus ist gar zu herrlich. Übrigens sitzt du hier im Halbdunkeln und schreibst. Ja, ein eiliger Brief. Also nichts Gutes? Horch! Gerda spielt. Wie himmlisch. Oh Gott, dieses Weib, sie ist eine Fee. Wie geht es Hanno, Tom? Er wird gerade mit der Jungmann zu Abend essen. Ins neue Haus ist Ida Jungmann zur Betreuung des kleinen Hanno mit eingezogen. Schlimm, dass es mit Hannos Gehen immer noch nicht so recht vorwärts will. Das wird schon kommen, Tom. Hm. Das wird schon kommen. Hm. Tom? Ja? Die Sache ist die. Tiburtius schreibt... Clara? Also bitte kurz und ohne Umstände. Ja, Tom, es steht schlimm um sie. Und der Doktor fürchtet, dass es Tuberkeln sind. Hm. Gehirntuberkulose. Sieh her, das ist der Brief, den ihr Mann an mich schreibt. Hm. Und dann ist hier eine Einlage von Clara selbst sehr unsicher geschrieben an Mama. Tiburtius schreibt, es seien ihre letzten Zeilen. Es sei das Traurige, dass sie sich gar keine Mühe gebe zu leben. Sie hat sich ja immer nach dem Himmel gesehnt. Du bist so still, Tom. Und du hast recht. Was soll man auch sagen? Und dies gerade jetzt, wo auch Christian... Christians Qual in der linken Seite ist in letzter Zeit so stark geworden, dass er seiner Mutter geschrieben hat, er müsse nach Hause kommen. Es scheint, dass eins zum anderen kommen soll. Aber du musst nicht verzagt sein, Tom. Dazu hast du noch lange kein Recht. Du hast guten Mut nötig. Ja, bei Gott. Den hätte ich nötig. Sag mal, wieso warst du eigentlich am Donnerstag den ganzen Nachmittag so schweigsam? Wenn ich das wissen darf? Ach, Geschäfte, mein Kind. Ich habe eine nicht ganz kleine Partie Roggen nicht sehr vorteilhaft... Also kurz und gut, eine große Partie sehr unvorteilhaft verkaufen müssen. Oh, Tom, das passiert heute und morgen bringst du es wieder ein. Sich dadurch gleich die Stimmung verderben zu lassen? Falsch, Toni. Meine Stimmung ist nicht unter Null, weil ich Misserfolg habe. Umgekehrt. Das ist mein Glaube und darum trifft es auch zu. Aber was ist es denn mit deiner Stimmung? Clara ist am Leben. Alles wird gut gehen mit Gottes Hilfe. Und im Übrigen, hier ist dein Haus, ein Traum von einem Haus. Hermann Hagenström bewohnt eine Karte im Vergleich damit. Das alles hast du zu Wege gebracht. Ja, es ist fast zu schön, Toni. Es verstört mich noch ein wenig und daher mag die üble Stimmung kommen, die mir zusetzt und in allen Dingen schadet. Die Vorfreude war, wie ja immer, das Beste. Denn das Gute kommt immer zu spät, wenn man sich nicht mehr recht darüber freuen kann. Nicht mehr freuen, Tom? Jung, wie du bist? Ach, man ist so jung oder so alt, wie man sich fühlt. Und wenn es kommt, das Gute und Erwünschte, dann kommt es schwerfällig und verspätet, mit allem kleinlichen, störenden, ärgerlichen Beiwerk behaftet, allem Staube der Wirklichkeit, mit dem man in der Fantasie nicht gerechnet hat und der einen reizt. Reizt. Ja, ja. Aber so jung oder so alt, wie man sich fühlt, Tom? Ja, Toni. Es mag vorübergehen, eine Verstimmung, gewiss. Aber ich fühle mich in dieser Zeit älter, als ich bin. Ich habe geschäftliche Sorgen und im Aufsichtsrat der Büchener Eisenbahn hat mich Konsul Hagenström gestern ganz einfach zu Boden geredet, widerlegt, beinahe dem allgemeinen Lächeln ausgesetzt. Mir ist, als ob mir etwas zu entschlüpfen begönne, als ob ich dieses Unbestimmte nicht mehr so fest in Händen halte wie ehemals. Ich habe in den letzten Tagen oft an ein türkisches Sprichwort gedacht, das ich irgendwo las. Wenn das Haus fertig ist, so kommt der Tod. Nun, es braucht noch nicht gerade der Tod zu sein. Aber der Rückgang, der Abstieg, der Anfang vom Ende. Siehst du, Toni, als wir Hanno tauften, erinnerst du dich, da sagtest du zu mir, mir ist, als ob jetzt noch eine ganz neue Zeit beginnen müsse. Ich höre es noch ganz deutlich. Und es schien dann, als solltest du recht bekommen, denn es kam die Senatswahl. Ich hatte Glück. Und hier wuchs das Haus aus dem Erdboden. Aber Senator und Haus, das sind Äußerlichkeiten. Und ich weiß etwas. Ich weiß es aus Leben und Geschichte. Ich weiß, dass oft die äußeren, sichtbarlichen und greifbaren Zeichen und Symbole des Glückes und Aufstieges erst erscheinen, wenn in Wahrheit alles schon wieder abwärts geht. Diese äußeren Zeichen brauchen Zeit anzukommen. Wie das Licht eines Sternes, von dem wir auch nicht wissen, ob er nicht schon erloschen ist, wenn er am hellsten strahlt. Ach, wie traurig du sprichst, Tom. Dann atmet Frau Permaneder so mühsam auf, dass es wie Schluchzen klingt. Du fragst mich nicht. Du gehst über mich hinweg. Ich disponiere über mein Vermögen, wie es mir beliebt. Ach, Billigkeit und Vernunft setzen deinem Belieben Schranken. Nie hätte ich gedacht, dass du mich so zu kränken vermöchtest. Nie hätte ich gedacht, dass du mir so rücksichtslos ins Gesicht zu schlagen vermöchtest. Tom, aber Tom! Was geht vor? Etwas Entsetzliches, etwas Grauenerregendes, etwas, was den Beteiligten selbst als monströs und unglaublich erscheint. Und vernunftlos gehandelt. Vernunft ist nicht das Höchste. Ach, keine Phrasen! Ich bemerke dir, mein Sohn, dass du in deinem Ton die Ehrfurcht außer Acht lässt, die du mir schuldest. Und ich entgegne dir, meine liebe Mutter, dass ich diese Ehrfurcht noch niemals vergessen habe. Dass aber meine Eigenschaft als Sohn zu null wird, sobald ich dir in Sachen der Firma und anstelle meines Vaters gegenüberstehe. Alle drei tragen Trauer um Clara, die nicht mehr auf Erden weilt. Und alle drei sind bleich und außer sich. Thomas war zum Begräbnis nach Riga gereist, war zusammen mit seinem Schwager Tiburtius zurückgekehrt, der einige Tage hier im Hause seiner entschlafenen Gattin verbrachte und auch Christian im Krankenhause besuchte. Und jetzt, da der Pastor sich seit 2 Tagen wieder in seiner Heimat befindet, hat die Konsulin mit ersichtlichem Zögern die Eröffnung gemacht. 127.500 Courantmark. Thomas schüttelt die gefalteten Hände vor seinem Gesicht. Hätte er meinetwegen die 80.000 Mitgift behalten mögen, obgleich kein Kind vorhanden ist. Aber das Erbe, Claras Erbe, ihm auch noch zuzusprechen. Und du fragst mich nicht, du gehst über mich hinweg. Thomas, um Christi willen, lass mir Gerechtigkeit widerfahren. Konnte ich denn anders? Sie, die nun bei Gott und all dem entrückt ist, sie schreibt mir von ihrem Sterbebette aus, mit zitternder Hand. Mutter, schreibt sie, wir werden uns hier unten niemals wiedersehen. Und dies sind meine letzten Zeilen. Mit meinem letzten Bewusstsein schreibe ich sie, dass meinem Manne gilt. Gott hat uns nicht mit Kindern gesegnet, aber was mein gewesen wäre, wenn ich dich überlebt hätte, lass es, wenn du mir dereinst dorthin nachfolgst, lass es ihm zufallen, damit er es zu seinen Lebzeiten genieße. Mutter, es ist meine letzte Bitte, die Bitte einer Sterbenden. Du wirst sie mir nicht abschlagen. Nein, Thomas. Ich habe ihr sie nicht abgeschlagen. Ich konnte es nicht. Ich habe ihr depeschiert, und sie ist in Frieden hinübergegangen. Ja, und mir gönnt man nicht eine Silbe. Man verheimlicht mir alles, man geht über mich hinweg. Ja, ich habe geschwiegen, Thomas, denn ich fühlte, dass ich die letzte Bitte meines sterbenden Kindes erfüllen musste. Und ich wusste, dass du versucht hättest, es mir zu verbieten. Ja, bei Gott, das hätte ich. Du hättest das Recht dazu nicht gehabt, denn drei meiner Kinder sind einig mit Och, mir. Och, mich dünkt meine Meinung wiegt die zweier Damen und eines maroden Narren auf. Du sprichst so lieblos von deinen Geschwistern wie hart zu mir. Mutter, Clara war eine fromme, aber unwissende Frau. Und Toni ist ein Kind, das übrigens bis zur Stunde ebenfalls nichts gewusst hat, denn es hätte ja zur Unzeit geplaudert, nicht wahr? Und Christian? Ja, er hat sich Christians Einwilligung verschafft, dieser Pastor Tiburtius. Wer hätte dergleichen von ihm erwartet? Weißt du noch nicht, begreifst du dennoch nicht, was er ist, dieser ingeniöse Pastor? Ein Erbschleicher ist er. Schwiegersöhne sind immer filus. Ein Erbschleicher. Was tut er denn? Er fährt hierher, er setzt sich an Christians Bett und redet auf ihn ein. Ja, sagt Christian, ja, Tiburtius, Gott befohlen. Haben Sie einen Begriff von der Qual in meiner linken Seite? Ach, Dummheit und Schlechtigkeit sind gegen mich verschworen. 4 Jahre sind vergangen. Tonis Tochter Erika, nun 20-jährig, Erika Grünlich, heißt jetzt Madame Weinschenk. Madame Permaneder ist von lichter Gemütsverfassung. So muss ich sagen, dass das Leben doch hin und wieder seine angenehmen Seiten zeigt. Was sich in Aperçus wie diesem äußert. Hugo Weinschenk, Direktor der städtischen Feuerversicherungsgesellschaft, ein hochachtbarer... Ein fleißiger Mensch mit 12.000 Courantmark jährlichen Einkünften. Ein self-made man. Madame Permaneder hatte rasch die Lage überblickt und eingeschätzt. Direktor Weinschenk ist wie Erika ohne jegliche gesellschaftliche Verbindung. Die beiden sind geradezu aufeinander angewiesen. Und von Gott ersichtlich füreinander bestimmt. Die Familienmitglieder, wenn auch nicht gerade die Damen Buddenbrook aus der Breitenstraße, sind gegenüber diesem tüchtigen Büromenschen, diesem gesellschaftlich unerfahrenen Mann der harten Arbeit, zu taktvoller Nachsicht bereit. Romeo und Julia, liebe ich sehr das Stück von Schiller. Sie ist vonnöten. Komm ja nicht, Feelingstheater, zu viel zu tun, aber etwas weiß man ja. Dies und Ähnliches äußert er. Dinge, die er unter sorglosem Händereiben, den Oberkörper schräg gegen die Stuhllehne zurückgeworfen, mit vieler Frische und Festigkeit hervorbringt. Und wie geht's der Geige, Frau Senator? Vollkommen verzweifelt gestaltet sich Hugo Weinschenks Verhältnis zu Gerda Buddenbrook. Die Persönlichkeit dieser Dame befremdet Hugo Weinschenk in solchem Grade, dass er außerstande ist, einen auch nur für 2 Minuten ausreichenden Gesprächsstoff für sie zu finden. So beschränkt er sich darauf, bei jedem Familientag am Donnerstag aufs Neue die scherzhafte Frage an sie zu richten. Wie geht's der Geige, Frau Senator? Seit dem 3. Male bereits enthält die Senatorin sich jeder Antwort hierauf. Am besten verständigt Weinschenk sich mit dem Senator, der über Politik und Geschäftliches hin eine Unterhaltung mit ihm sicher zu steuern weiß. Mit Erikas Hochzeit aber beginnt Toni Buddenbrooks 3. Ehe. Ja, diese Bezeichnung ist zutreffend. Der Senator selbst hat die Sache bei diesem Namen genannt, was Frau Permaneder sich mit Behagen hatte gefallen lassen. Und in der Tat, es ist zwar Erikas Name, den sie zusammen mit dem des Direktors mit vor Freude unsicherer Hand in die Familienpapiere schreibt, aber sie selbst, Toni Buddenbrook, ist die eigentliche Braut. Sie ist es, die noch einmal mit kundiger Hand Portieren und Teppiche prüfen, noch einmal Möbel und Ausstattungsmagazine durchstöbern, noch einmal eine vornehme Wohnung besichtigen und mieten darf. Sie ist es, die noch einmal das fromme und weitläufige Elternhaus verlassen, denn auf den Wunsch des Direktors hin wird Toni bei den Weinschenks wohnen, und aufhören soll, bloß eine geschiedene Frau zu sein. Ja, ist es ein Traum? Schlafröcke erscheinen auf der Bildfläche. 2 Schlafröcke für sie und Erika, aus weichem, gewirktem Stoff mit breiten Schleppen und dichten Reihen von Sammetschleifen, vom Halsverschluss bis zum Saumring. Die Vase, das ist Meißen. Und hier die Portiere von Jakobs in der Fischstraße. Das Silber für 12 Personen. Die Schleppe ihres Schlafrocks hinter sich herziehen, den Kopf zurückgelehnt und am Arme den mit Atlasschleifen besetzten Schlüsselkorb. Gott, ich schwärme für Atlasschleifen. Zeigt Frau Antonie den Besuchern die Möbel. Sie ist ein Kind, Gerda. Die großen Ölgemälde, lauter Stillleben von Esswaren. Und unbekleidete Frauengestalten. Ja, denn dies ist Hugo Weinschenks Geschmack. Ja, es ist schön hier. So schön, dass wir, bescheidene Mädchen, wie wir sind, nicht darin wohnen möchten. Tonis Bewegungen aber sagen, seht, dahin habe ich es noch einmal gebracht im Leben. Es ist fast so vornehm wie bei Grünlich und sicherlich vornehmer als bei Permanede. Ich ging so ganz bemalt, so desplanat, da ging so lüttje dern, so vor mir. Dann und wann, wenn er im Club niemanden angetroffen hat, erscheint auch Christian bei Weinschenks, nimmt ein Gläschen Benediktiner. Eine Agentur für eine Champagner- und Cognac-Firma will ich übernehmen. Dann darauf verstehe ich mich. Es ist eine leichte, angenehme Arbeit. Man ist sein eigener Herr, schreibt sich hier und da ein bisschen was in sein Notizbuch und schwupp, da hat man sich im Handumdrehen 30 Taler verdient. That's Maria. Maria, weißt du, ist die schändlichste von allen. Wenn eine das Sündhafteste begangen hat, that's Maria. Das Allerschlimmste, das Laster. Und er kraust die Nase und erhebt mit gekrümmten Fingern die rechte Hand. Er gerät in Begeisterung, er redet in Zungen, spricht Englisch, Dänisch, Plattdeutsch und Hamburgisch mit solcher Komik und Schwunghaftigkeit, dass er einen Saal voll Menschen hätte unterhalten können. Dann ganz plötzlich verstummt er, verändert sich sein Gesicht, erschlaffen seine Bewegungen. Er streicht mit der Hand an seiner linken Seite hinunter. Es ist, als horche er in sein Inneres hinein, wo selbst Seltsames geschieht. Glaubst du, die würden mir abends eine Lampe aufs Zimmer stellen? Meinst du, ich hätte immer eine Kerze? Selten. Meistens muss ich mit einem Streichholz zu Bett gehen. Das ist Riekchen Severin. Sie vernachlässigt deine Bedürfnisse. Riekchen Severin, die Nachfolgerin Ida Jungmanns bei der Konsulin. Ja, schlechte Zeiten. Früher war das alles anders. Was meinst du wohl? Ich muss mir jetzt oft 5 Schillinge für Zahnpulver leihen. Christian, wie unwürdig. Ja. Mit einem Streichholz. 5 Schillinge. Sprich doch wenigstens nicht davon. Die hat schon feinen Pli mit so einem französischen Kühl und Grauten der Nacht. Die 5 Schillinge für Zahnpulver entleiht Christian sich von seinem alten Freund Giesecke, Doktor beider Rechte. Diese Freundschaft ehrt Christian, denn Giesecke, dieser Suitier, aber ein Suitier, der die Würde zu wahren weiß, ist kürzlich Senator geworden. Seinen Lebenswandel beeinflusst das nicht, da er, wie gesagt, die Dehors zu wahren weiß. Man weiß, dass ihm, der seit seiner Verheiratung mit einem Fräulein Huneus inmitten der Stadt ein geräumiges Haus besitzt, auch in der Vorstadt jene kleine, grün bewachsene Villa gehört, die von einer jungen und außerordentlich hübschen Dame unbestimmter Herkunft ganz allein bewohnt wird. Über der Haustür prangt in zierlich vergoldeten Buchstaben das Wort Quisisana. Und in der ganzen Stadt ist das friedliche Häuschen bekannt unter diesem Namen, den man übrigens Quisisana ausspricht. Christian Buddenbrook aber hat dort auf die nämliche Art reüssiert, wie zu Hamburg bei Aline Puhvogel. Er hat ein bisschen erzählt, war ein bisschen nett und er verkehrt nun in dem grünen Häuschen mit der gleichen Regelmäßigkeit wie Senator Giesecke selbst, ob mit dessen Wissen und Einverständnis steht dahin. Sicher aber ist, dass Christian in Quisisana ganz kostenlos dieselbe freundliche Zerstreuung findet, die Senator Giesecke mit dem schweren Gelde seiner Gattin bezahlen muss. Sie dreht sich um so recht und kickt mir ans Recht. Toni, leih mal bitte 40 Schillinge. Damit du der ersten Liebhaberin vom Stadttheater ein Bukett überreichen kannst. Mm. Na komm, hier. Mm. Fräulein Meyer de la Grange ist es freilich nicht mehr. Aber Christian ficht das nicht an. Er ist in Gedanken. Na, nun will ich mal ein bisschen nach Quisisana gehen. Und den Hut etwas schief auf dem Kopf, gestützt auf seinen Stock mit der Nonnenbüste, langsam, steif und ein wenig lahmend, geht Christian die Treppe hinab. Es ist im Frühling des Jahres 68, als sich Frau Permaneda eines Abends in der ersten Etage des Fischergrubenhauses einstellt. Oh, du bist es, Toni. Guten Abend. Guten Abend, Tom. Schon zurück von Pöppenrade? Mhm. Toni war auf Pöppenrade zu Besuch bei ihrer Pensionsfreundin Armgard von Schilling, jetzt Frau von Maiboom. Du bist hier ganz einsam? Ja, du kommst mir sehr erwünscht. Ich habe heute Abend allein essen müssen, wie der Papst. Denn dieser Jungmann kommt als Gesellschaft nicht recht in Betracht, weil sie jeden Augenblick aufspringt, um nach Hanno zu sehen. Gerda ist im Casino. Tamayo geigt dort. Christian hat sie abgeholt. 1000, um wie Mutter zu reden. Ja, ich habe in letzter Zeit bemerkt, Tom, dass Gerda und Christian sich gut vertragen. Ich auch. Seit er dauernd hier ist, fängt sie an, Geschmack an ihm zu gewinnen. Mein Gott, er amüsiert sie. Neulich sagt sie zu mir, er ist kein Bürger, Thomas. Er ist noch weniger ein Bürger als du. Bürger? Bürger, Tom? Ach, mir scheint, dass es auf Gottes weiter Welt keinen besseren Bürger als dich. Nun ja, nicht gerade so zu verstehen. Leg ein bisschen ab, mein Kind. Dein Aussehen ist superb. Die Landluft hat dir gut getan. Ja, Tom. Die Sache ist nun die, dass, wie sich herausgestellt hat, die Maiboms mich nicht ganz aus uneigennützigem Antriebe zu sich eingeladen haben. Wieso? Herr von Maibom braucht Geld. Er ist ein liebenswürdiger Mann, Thomas, aber ein Junker Leichtfuß, ein Daus. Er spielt in Rostock, er spielt in Warnemünde. Kurz, er braucht Geld. Er braucht sofort eine größere Summe. Und da hat sich Armgard nun in ihrer Bedrängnis hinter mich gesteckt, da ich deine Schwester bin. Verstehst du? Ich glaube, ja. Das scheint mir alles auf einen Vorschuss auf die Pöppenrader Ernte hinauszulaufen, wenn ich nicht irre. 35.000 Courantmark, die binnen 2 Wochen fällig sind. Das Messer steht ihm an der Kehle und er muss, um deutlich zu sein, schon jetzt sofort verkaufen. Auf dem Halm? Mhm. Oh, der arme Kerl. Wer weiß in das Netz, welchen Halsabschneiders der arme Herr von Maibom nun gerät. Halsabschneider? Aber es ist doch von dir die Rede, Tom. Von dir. Von mir? Aber geh schlafen, Toni, du bist ja übermüdet. Aber geh schlafen, Toni. Ich halte diesen Vorschlag deiner Naivität und der Ratlosigkeit der Maiboms zugute. Ich? Die Bedrängnis eines Menschen benutzen, um den Wehrlosen übers Ohr zu hauen? Ihm zwingen, mir die Ernte eines Jahres gegen den halben Preis zu verkaufen, damit ich einen Wucherprofit einstreichen kann? Ach, so siehst du das an. Aber er kommt ja zu dir und kurz, er täuscht sich über mich und den Charakter der Firma. Gut. Du musst wissen, was du zu tun und zu lassen hast und damit punktum. Gute Nacht, Tom. Ich will nur noch rasch hinauf und Hanno einen Kuss geben. Was mich nur ärgert, ist der Gedanke, dass Maibom ja dennoch und in jedem Falle verkaufen muss, Tom. Und wenn er sich hier in der Stadt umsieht, so wird er schon Käufer finden. Er wird schon einen finden und das wird Hermann Hagenström sein. Ha, der Filou. Oh ja, man darf zweifeln, ob er die Sache von der Hand weisen würde. Siehst du wohl? Siehst du wohl? Siehst du wohl? Toni steigt die Treppe zur zweiten Etage hinan, geht an dem weiß-goldenen Geländer der Galerie entlang, durchschreitet ein Vorzimmer. Abend, Ida, du gute Seele. Na, wie geht's dir, du altes Möbel? Ei, ei, Tonichen, mein Kindchen. Möbel, mein Kindchen. So spät noch hier? Ida Jungmann sitzt und stopft Hannos Strümpfchen. Sie ist nun Anfang 50. Ja, ich war bei meinem Bruder. In Geschäften, die keinen Aufschub duldeten. Schläft er? Psch. Ja, er schläft. Er träumt. Von Zeit zu Zeit geht etwas Schmerzliches über dieses ganz von langem, hellbraunem Haar umrahmte Gesichtchen, das mit einem Erzittern des Kinns sich über die Mundpartie fortpflanzt, die zarten Nüstern vibrieren lässt und die Muskeln der schmalen Stirn in Bewegung versetzt. Du stopfst, Ida. Merkwürdig. Ich kenne dich eigentlich gar nicht anders. Ja, ja. Was das Jungchen alles zerreißt, seit er zur Schule geht. Aber er ist doch ein so stilles, sanftes Kind. Ja, ja, aber doch. Geht er denn gern zur Schule? Nein, nein, Tonichen. Hätte lieber noch bei mir weiterlernen wollen. Und die Herren kennen ihn ja auch nicht so von klein auf wie ich und wissen es nicht so, wie man ihn nehmen muss beim Lernen. Das Aufmerken wird ihm oft schwer und er wird rasch müde. Ach, der Arme. Hat er schon Schläge bekommen? Aber nein. Mei, Bursche Kochanie, Sie werden doch nicht so hartherzig sein wollen, wenn das Jungchen Sie so ansieht. Wie war es denn eigentlich, als er zum ersten Mal hinging? Hat er geweint? Ja, das hat er. Er weint so leicht, nicht laut, aber so in sich hinein. Und dann hat er deinen Herrn Bruder am Rock festhalten wollen. Ja, ja, das ist ein schwerer Moment, Ida. Glaub mir. Ach, ich weiß es wie gestern. Ich heulte. Ich versichere dich, ich heulte wie ein Kettenhund. Und warum? Weil ich es zu Hause so gut gehabt hatte, gerade wie Hanno. Die Kinder aus vornehmen Häusern weinten alle. Das ist mir sofort aufgefallen. Während die anderen sich gar nichts daraus machten und uns anglotzten und grinsten. Nein! Oh Gott! Was hat er? Nein! Nein! Oh! Der kleine Johann steht aufrecht in seinem Bettchen und seine weit geöffneten goldbraunen Augen blicken starr in eine gänzlich andere Welt hinein. Wie? Männlein da. So, so. Nur hören wir auf zu plappern. Will ich... Was sagst du? Mein Gärtlein gehen. Will mein Zwiebeln gießen. So, so. Schlaf nun, mein Jungchen. Leg dich. Steht. Ein Niesen. Er sagt seine Schulgedichte auf. Liebes Kindlein, auch ich bitte fürs Buckelig, Männlein. Der Senator, allein geblieben, blickt lange Zeit geradeaus zwischen den Portieren hindurch in das Dunkel des Salons. Wie bis zur Unkenntlichkeit verändert sein Gesicht sich ausnimmt, wenn er sich allein befindet. Wie eine Maske fällt die längst nur noch künstlich festgehaltene Miene der Wachheit, Umsicht, Liebenswürdigkeit und Energie von diesem Gesicht ab, um es in dem Zustand gequälter Müdigkeit zurückzulassen. Nicht, dass er in geringerem Maße als ehemals dort draußen eine wichtige und unentbehrliche Persönlichkeit darstellt. Senator Buddenburg ist, die Freunde wiederholen es und die Neider können es nicht leugnen, des Bürgermeisters rechte Hand. Aber ohne den Mut zu dem Versuch, auch sich selbst noch zu täuschen, vermag er von allen Gedanken, die schwer, wirr und ruhelos seinen Kopf erfüllen, nur den einen Verzweifelten festzuhalten, dass Thomas Buddenburg mit 42 Jahren ein ermatteter Mann ist. Dass aber die Firma Johann Buddenburg nicht mehr das ist, was sie war, das scheint eine so gassenläufige Wahrheit. Nee, nicht mehr das. Dass Frau Stutz in der Glockengießergasse, die wie erinnerlich einen Handel mit alten Kleidern betreibt und darum in den besten Kreisen verkehrt, es mittags ihrem Mann erzählen kann, wenn sie ihre Specksuppe verzehren. Er sollte auch seine Hemden nicht mehr zweimal täglich wechseln. Der Senator hat Anton erzählt. Dass Anton gekündigt ist, weißt du. Geht bergab. Er selbst ist es, Thomas weiß das, der zur Entstehung solcher Anschauungsweise am meisten beigetragen hat. Thomas Buddenburg ist immer noch ein reicher Mann und keiner der erlittenen Verluste hat die Existenz der Firma ernstlich in Frage stellen können. Natürlich, er fährt fort, in angemessener Weise zu repräsentieren, aber in seinem Privatleben fängt er an, in kleinlicher Weise zu sparen. Die Mahlzeiten im Hause zum Beispiel sind von einer Einfachheit, die im Gegensatz zu dem weiten Speisesaal mit seinem hohen und luxuriösen Plafond komisch wirkt. 100-mal schon hat er den kostspieligen Bau seines neuen Hauses verwünscht. Es ist die Vorstellung, sein Glück und sein Erfolg seien dahin. Diese Vorstellung, die mehr eine innere Wahrheit ist, als dass sie auf äußere Tatsachen gegründet wäre, was ihn in den Zustand einer argwöhnischen Verzagtheit versetzt und zu solchen Sparmaßnahmen treibt. Und diesen entspricht das freudlose Tempo, das der Geschäftsgang angenommen hat. Nicht umgekehrt. Oh, er weiß das. Nein, dies ist zu Ende. Es muss ein Ende gemacht werden. Ich verbummle, ich versumpfe. Nun, es ist in deine Hand gegeben, dich zu korrigieren. Lass sehen. Lass sehen. Die Pöppenrader Ernte. Den Wehrlosen übers Ohr hauen? Wucherprofit? Ausgezeichnet. Allein es fragt sich, ob dies die Gelegenheit ist, so laute Worte ins Gefecht zu führen. Konsul Hagenström würde sie nicht gesucht und würde sie nicht gefunden haben. Ist Thomas Buddenbrook ein Geschäftsmann, ein Mann der unbefangenen Tat oder ein skrupulöser Nachdenker? Das ist die Frage. Tja, das ist die Frage. Das ist von jeher, solange ich denken kann, meine Frage gewesen. Das Leben ist hart und das Geschäftsleben ist in seinem rücksichtslosen und unsentimentalen Verlaufe ein Abbild des großen und ganzen Lebens. Steht Thomas Buddenbrook mit beiden Beinen fest wie seine Väter in diesem harten und praktischen Leben? Oft genug von Jugend an hat Thomas Buddenbrook diesem Leben gegenüber sein Fühlen korrigieren müssen. Härte zufügen, Härte erleiden und es nicht als Härte, sondern als etwas Selbstverständliches empfinden. Tja, werde ich das niemals vollständig erlernen? Zeit seines Lebens hat Thomas Buddenbrook sich den Leuten als tätiger Mann präsentiert. Aber soweit er mit Recht dafür gilt, ist er es nicht nach Goethes Wahl und Wahrspruch aus bewusster Überlegung gewesen? Er hat ehemals Erfolge zu verzeichnen gehabt. Aber sind Sie nicht nur aus dem Enthusiasmus, der Schwungkraft hervorgegangen, die ich der Reflexion verdanke? Und da er nun da niederliegt, da seine Kräfte erschöpft sind, ist das nicht die notwendige Folge dieses unnatürlichen und aufreibenden Widerstreits in seinem Innern? Ach, dieses unhaltbaren Zustandes. Ob mein Vater, mein Großvater, mein Urgroßvater die Pöppenrader Ernte auf dem Halm gekauft haben würden? Ist doch gleich viel, gleich viel. Aber dass sie praktische Menschen gewesen sind, dass sie es voller, ganzer, stärker, unbefangener, natürlicher gewesen sind als ich, das ist es, was feststeht. Tja. Nun liegt die ganze Zimmerflucht im Lichte einzelner Gasflammen, wie nach einem Feste, wenn der letzte Gast soeben davongefahren. Der Senator durchmisst den Saal einmal der Länge nach, bleibt dann am Fenster stehen, blickt hinüber nach dem Pavillon, der seinen Garten abschließt, auf die weiß glänzende Terrasse mit den Obelisken, auf die regelmäßigen Kieswege, die abgezirkelten Beete und Rasenplätze. Aber diese ganze zierliche und ungestörte Symmetrie, weit entfernt ihn zu beruhigen, verletzt und reizt ihn. Wo will es mit mir hinaus? Ein Mann, der fest und zweifellos in seinem Berufe steht, kennt nur diesen, weiß nur von diesem und schätzt nur diesen. Nein, es muss ein Ende gemacht werden. Ich werde ja noch alberner als Christian. Es ist in meine Hand gegeben, mich zu korrigieren. Mit Gewalt. Mit Gewalt. Die Ernte. Die Pöppenrader Ernte auf dem Halm. Tja, ich werde es tun. Es ist ja wohl das, was man einen Coup nennt. Und das damit verbundene Risiko ergibt nur eine Widerlegung mehr aller moralischen Skrupeln. Nein, den Herren Strunk und Hagenström wird dieser Fang leider entgehen. Ich werde es tun. Ich werde es tun. Ist es Unachtsamkeit oder Absicht von des Senators Seite? Es fehlte nicht viel, so wäre er über eine Tatsache hinweggegangen, die nun aber durch Madame Permaneda, welche sich ja am treuesten mit den Familienpapieren beschäftigt, aller Welt verkündigt wird. Die Tatsache, dass in den Dokumenten der 7. Juli 1768 als Gründungstag der Firma Johann Buddenbrook angenommen ist und dass die 100. Wiederkehr dieses Tages bevorsteht. Ach, meine Liebe, ich wollte, wir könnten das ganz einfach ignorieren. Ignorieren, Tom? Unmöglich. Meinst du, du könntest diese Tatsache unterschlagen? Meinst du, die ganze Stadt könnte die Bedeutung dieses Tages vergessen? Ich sage nicht, dass es möglich ist. Ich sage, dass es mir lieber wäre. Sich seiner Väter zu erinnern, ist angenehm, wenn man sich einig mit ihnen weiß. Sich bewusst ist, immer in ihrem Sinne gehandelt zu haben. Kurz, ich bin wenig aufgelegt, Feste zu feiern. Du musst nicht so reden, Tom. Und du meinst es ja auch nicht so. Du bist jetzt nur ein bisschen nervös und ich weiß auch warum. Pöppenrade? Ach, Tom. Ich wollte, ich hätte schon wieder verkauft. Er sagt nicht mehr. Er spricht sich nicht aus. gegen wen auch. Was seinen Teilhaber anlangt, Herrn Markus, so ist dieser ein erstaunlicher Anblick. Zum ersten Mal in seinem Leben heftig geworden, als ihm Thomas von dem abgeschlossenen Geschäft mit Pöppenrade Mitteilung gemacht hat. Und hat jede Verantwortung und jede Beteiligung abgelehnt. Ja, Herr Senator. 100 Jahre. Herr Wenzel, der Barbier, ist natürlich der erste Gratulant am Morgen des 7. Juli. Und ungefähr die Hälfte davon, das darf ich wohl sagen, habe ich die werte Familie rasiert. Und da erlebt man wohl manches mit, wenn man immer der Erste ist, der den Chef zu sehen kriegt. Der selige Herr Konsul war auch immer des Morgens am gesprächigsten. Und dann fragte er mich wohl, Wenzel, fragte er, was halten Sie von dem Morgen? Soll ich verkaufen oder meinen Sie, dass er noch steigt? Ja. Ja, Wenzel, ich kann mir das Ganze auch ohne Sie nicht denken. Ihr Beruf hat wirklich sehr viel Reizvolles. Wenn Sie morgens mit Ihrer Tour fertig sind, dann sind Sie klüger als alle. Denn dann haben Sie die Chefs von ungefähr allen großen Häusern unter dem Messer gehabt und kennen die Laune von jedem Einzelnen. Und darum kann Sie jeder beneiden, denn das ist sehr interessant. Ja. Da ist was Wahres dran, Herr Senator. Was aber Herrn Senator seine eigene Laune betrifft, wenn ich so sagen darf. Herr Senator, sind heute Morgen wieder ein bisschen blass. So? Immer wenn der Senator spricht, muss Herr Wenzel das Messer von seinem Gesicht entfernen, was die Prozedur etwas in die Länge zieht. Aber geben Sie da über dem Kinn noch ein bisschen Schaum, ja? Das muss noch ein bisschen sauberer werden. Ja, natürlich, bitte. Ja, ich habe Kopfschmerzen. Und die werden nach menschlicher Voraussicht sicher nicht so schnell vorübergehen. Denn ich glaube, man wird mich heute etwas in Anspruch nehmen. Ja. Ja, das glaube ich auch, Herr Senator. Die Teilnahme ist groß. Sehen, Herr Senator, nachher mal gleich aus dem Fenster eine Menge Fahnen. Und unten liegen der Wullenweber und die Friederike Överdiek mit allen Wimpeln. Es ist nicht wahr, dass er Kopfschmerzen hat. Er ist nur müde und fühlt wieder kaum, dass der erste Morgenfriede der Nerven vorbei ist, den unbestimmten Gram auf sich lassen. Warum hat er gelogen? Ist es nicht beständig, als hätte er seinem Übelbefinden gegenüber ein schlechtes Gewissen? Aber jetzt ist keine Zeit, darüber nachzudenken. Als er ins Esszimmer tritt, kommt ihm Gerda entgegen. Ich bin schon stundenlang auf den Füßen. Woraus du schließen kannst, Thomas, wie enthusiastisch meine Glückwünsche sind. Sieh da, die 100 Jahre machen Eindruck auf dich. Den allertiefsten. Im Salon erwarten dich schon die wichtigsten Familienmitglieder. Und zwar mit einer Festgabe, an der ich ebenfalls nicht ganz unbeteiligt bin. Ihre Augen, diese rätselhaften Augen mit den bläulichen Schatten, lächeln heute. Dein Frühstück muss warten. Nun musst du die Rührung auf deinen leeren Magen wirken lassen. Höre, Thomas, dies ist natürlich nur der Anfang des Reigens von Visiten. Ja? Zu Anfang will ich aushalten, aber gegen Mittag ziehe ich mich zurück, das sage ich dir. Mein lieber Sohn, das ist ein schöner Tag. Ein schöner Tag. Thomas befindet eine Schwäche in ihrer Umarmung. Mama. Es ist, als ob in seinem Inneren sich etwas löse und ihn verlasse. Ein hinfälliges Bedürfnis erfüllt ihn in den Armen seiner Mutter an ihrer Brust, in dem zarten Parfum, das von der weichen Seide ihres Kleides ausgeht, mit geschlossenen Augen zu verharren, nichts mehr sehen und nichts mehr sagen zu müssen. Er richtet sich auf, um seinem Bruder die Hand zu reichen, der sie mit der halb zerstreuten und halb verlegenen Miene drückt, die ihm bei Festlichkeiten eigen ist. Ich gratuliere. Oh, komm her, Tom. Wir können es nun nicht mehr halten, Hanno und ich. Sie trägt die Gedenktafel, das Familiengeschenk, beinahe allein und bietet in ihrer begeisterten Überanstrengung das Bild einer verzückten Märtyrerin. Ihre Zungenspitze spielt mit einem halb verzweifelten, halb spitzbübischen Ausdruck an der Oberlippe. Ja, was ist denn das? Komm, lass mal los, wir wollen sie anlehnen. Es handelt sich um die Porträts der 4 Inhaber der Firma Buddenbrook. Eine stilisierte goldene Kornähre zieht sich zwischen den Bildern hin, unter denen in Golddruck die Zahlen 1768 und 1868 bedeutsam nebeneinander prangen. Oben aber ist der Spruch zu lesen: Mein Sohn, sei mit Lust bei den Geschäften am Tage. Aber mache nur solche, dass wir bei Nacht ruhig schlafen können. Die Hände auf dem Rücken betrachtet der Senator die Tafel längere Zeit. Ja. Eine ungestörte Nachtruhe ist eine gute Sache. Ich danke euch allen herzlich, meine Lieben. Tom, sieh doch! Ach komm, ans Fenster, Tom! Unter dem tiefblauen Sommerhimmel flattern die zweifarbigen Flaggen von allen Häusern, die ganze Fischgrube hinunter von der Breitenstraße bis zum Hafen, wo selbst der Wullenweber und die Friederike Överdiek ihrem Reeder zu Ehren unterm vollen Wimpelschmuck liegen. Und so ist die ganze Stadt. Ich bin schon spazieren gegangen, Tom. Auch Hagenströms haben geflaggt. Ha, sie können nicht anders. Ich würde ihnen die Fenster einwerfen. Thomas lächelt und sie zieht ihn ins Zimmer zurück an den Tisch. Und hier sind Telegramme, Tom. Nur von der auswärtigen Familie, die von den Geschäftsfreunden gehen ans Kontor. Von den Hamburgern. Von den Frankfurtern. Vom lieben Jürgen aus Wismar. Plötzlich errötet Toni tief. Er ist in seiner Art ein guter Mensch. Und sie schiebt ihrem Bruder ein Telegramm zu. Es ist gezeichnet Permaneder. Aber die Zeit vergeht. Ich möchte Tee trinken. Wollt ihr mir Gesellschaft leisten? Das Haus wird nachher wie ein Taubenschlag sein. Einen Augenblick noch, Thomas. Hanno möchte dir ein Gedicht aufsagen. Er muss gleich in die Privatstunde. Hanno muss auch während der Ferien Privatunterricht im Rechnen nehmen. Nachhilfestunden. Komm her, Hanno. Und nun, als ob niemand da wäre. Keine Aufregung. Hanno lehnt am Flügel, in seinem Matrosenanzug mit dem breiten Leinwandkragen, die zarten Beine gekreuzt, in einer Haltung voll Scheuer und unbewusster Grazie. Er hält die Lider ein wenig gesenkt, dass die langen Wimpern auf die bläuliche Umschattung seiner Augen fallen. Seine geschlossenen Lippen sind ein wenig verzerrt. Er hebt die Wimpern und sucht die Augen Idas. Ein übergroßes Bedürfnis befällt ihn, sich an sie zu schmiegen, sich von ihr fortbringen zu lassen. Nun, mein Sohn, lass hören. Ernst, die eine Braue emporgezogen, misst Thomas die Gestalt des kleinen Johann mit prüfendem, ja sogar kaltem Blick. Schäfers Sonntagslied von Uhland. Oh, mein Lieber, das ist nichts. Man hängt dort nicht am Klavier und faltet die Hände auf dem Bauche. Nun, frei stehen, frei sprechen, das ist das Erste. Hier, stell dich mal zwischen die Portieren. Und nun den Kopf hoch und die Arme ruhig hängen lassen. Hanno stellt sich auf die Schwelle zum Wohnzimmer und lässt die Arme hängen. Gehorsam erhebt er den Kopf, aber die Wimpern hält er so tief gesenkt, dass nichts von seinen Augen zu sehen ist. Wahrscheinlich schwimmen in ihnen schon Tränen. Das ist der Tag des Herrn. Einen Vortrag beginnt man mit einer Verbeugung, mein Sohn. Und dann viel lauter. Noch einmal bitte. Schäfers Sonntagslied. Das ist grausam. Und Thomas weiß das wohl, dass er dem Kinde damit den letzten Rest von Haltung und Widerstandskraft raubt. Aber der Junge soll ihn sich nicht rauben lassen. Er soll sich nicht beirren lassen. Hm? Also? Schäfers Sonntagslied. Aber mit Hanno ist es zu Ende. Sein Kopf hängt tief auf der Brust und seine kleine Hand, die blass und mit bläulichen Pulsadern aus dem mit einem Anker bestickten Matrosenärmel hervorsieht, zerrt krampfhaft an der Portiere. Ich bin allein auf weiter Flur. Jetzt ist es endgültig aus. Die Stimmung des Verses geht mit ihm durch. Im Empfangskontor wartet eine Abordnung der Speicherarbeiterschaft. Steuerbeamte kommen, um im Namen des Ressorts ihren Chef zu beglückwünschen. Es kommen Matrosen unter der Führung zweier Steuermänner. Es kommt Herr Stutz, dieser oder jener Nachbar, Blumenhändler Iversen. Das findet kein Ende. Als es 22:30 Uhr ist, meldet das Volkmädchen, dass die Senatorin im Salon die ersten Gäste empfange. Thomas verlässt das Kontor und eilt die Haupttreppe hinan. Droben verweilt er eine halbe Minute vor dem Spiegel, zieht einen Augenblick den Eau-de-Cologne-Duft seines Taschentuchs ein. Er ist bleich, obgleich sein Körper sich in Transpiration befindet. Seine Hände und Füße aber sind kalt. Die Empfänge im Kontor haben ihn beinahe schon abgenutzt. Er atmet tief und tritt ein, um in dem von Sonnenlicht erfüllten Gemach den Konsul Huneus, Holzgroßhändler und vielfacher Millionär, seine Gemahlin, ihre Tochter und deren Gatten, Herrn Senator Dr. Giesecke, zu begrüßen. Die Herrschaften sind zusammen von Travemünde hereingekommen, haben wie mehrere der ersten Familien heute ihre Badekur nur dem Buddenbrookschen Jubiläum zu Ehren unterbrochen. Man sitzt nicht 3 Minuten, als Konsul Överdiek mit Gattin eintrifft und als Konsul Huneus sich verabschiedet, begegnet er seinem Bruder, der 1 Million weniger besitzt, dafür aber Senator ist. Nun ist der Reigen eröffnet, die große weiße Tür mit dem Relief von musizierenden Amoretten darüber bleibt kaum einen Augenblick geschlossen, schließlich lässt man sie offen. Die Kommenden sind weit zahlreicher als die Gehenden. Konsul Hermann Hagenström hat für seinen schweren Körper eine Stütze am Treppengeländer gefunden, während seine Schwester Julchen sich mit ihrem Gatten Konsul August Möllendorf grüßend durch die Versammlung bewegt. Pastor Pringsheim kommt mit ausgebreiteten Armen und gänzlich verklärtem Angesicht die Treppe herauf. 11:30 Uhr. Die Hitze ist stark geworden. Die Dame des Hauses hat sich vor einer Viertelstunde zurückgezogen. Platz, Platz, Musik, Musik. Na, Kinder, jetzt passiert's. Alles drängt zum Geländer. Man staut sich vor den Türen zu Salon, Esszimmer und Rauchzimmer und lugt hinunter. Was geschieht? Konsul Peter Döhlmann hält mit der Kapelle vom Stadttheater seinen Einzug. Schon steigt er selbst im Triumph für die Treppe herauf, ein Paket mit Programmen in der Hand schwingend. Donnerwetter, Döhlmann! Ein hübscher Einfall, Peter. Gratuliere. Da muss man ja noch bleiben. Döhlmann, hier auch ein Programm. Und nun beginnt in dieser unmöglichen Akustik des riesigen Treppenhauses das Ständchen. Die Hitze hat noch zugenommen, aber den Schatten nachzuurteilen, die über das einfallende Licht an der Decke des Treppenhauses hinwegziehen, sind Wolken am Himmel. Einmal verweilt der Schatten ein wenig länger und unterdessen hört man mit leicht prasselndem Geräusch etwas Hartes auf die Scheiben des einfallenden Lichtes niederprallen. Ein paar Hagelkörner ohne Zweifel. Dann erfüllt wieder Sonnenlicht das Haus von oben bis unten. Es gibt einen Zustand der Depression, in dem alles, was uns unter normalen Umständen ärgert und eine gesunde Reaktion unseres Unwillens hervorruft, uns mit einem matten, dumpfen und schweigsamen Gramen niederdrückt. So grämt Thomas sich über das Versagen des kleinen Hanno, so grämt er sich über die Empfindungen, die die ganze Feierlichkeit in ihm bewirkt, und noch mehr über diejenigen, zu denen er sich beim besten Willen unfähig fühlt. Mehrere Male versucht er, sich aufzuraffen und sich zu sagen, dass dies ein schöner Tag sei, der ihn notwendig mit gehobener und freudiger Stimmung erfüllen müsse. Da, um 12:15 Uhr, überbringt der jüngste Lehrling des Kontors dem Senator eine Depesche. Auch heute, da doch die weitaus meisten Drahtnachrichten aus Glückwünschen bestehen, muss während der Geschäftszeit jede Depesche sofort und unter allen Umständen überbracht werden. Plötzlich erweitern sich Thomas' Augen so sehr, dass jeder, der es gesehen hätte, entsetzt zurückgefahren wäre. Er zieht die Luft so heftig ein, dass sie ihm nur seine Kehle austrocknet und ihn husten macht. Verständnislos, wie vom Schlage gerührt, schüttelt er unaufhörlich seinen Kopf hin und her. Das bisschen Hagel. Das bisschen Hagel. Das bisschen Hagel. In Pöppenrade. Dann geht sein Atem tiefer und ruhiger. Seine halbgeschlossenen Augen verschleiern sich mit einem fast gebrochenen Ausdruck. Und mit schwerem Kopfnicken wendet er sich zur Seite. Er öffnet die Türe zum leeren Saal und tritt ein. Langsam, gesenkten Hauptes, schreitet er über die spiegelnde Fußbodenfläche und lässt sich ganz hinten beim Fenster auf einem der dunkelroten Exofas nieder. Es ist kühl. Es ist gut so. Es ist gut so. Mit gelösten Gliedern und friedevollem Gesichtsausdruck ruht er 5 Minuten lang. Dann richtet er sich auf, faltet das Telegramm zusammen, schiebt es in die Brusttasche und steht auf, um zu seinen Gästen zu gehen. Permaneder, Tränentrieschke, der Staatsanwalt. Ja, zu den altbekannten Ausrufen ist ein neuer hinzugekommen, der Staatsanwalt. Donnerstags, wenn die Familie, umgeben von den ruhevoll lächelnden Götterstatuen der Tapete, beim Essen sitzt, wenn dann Direktor Hugo Weinschenk, verspätet wie immer, denn er ist mit Geschäften überhäuft, den Saal betritt und mit balancierenden Fäusten sich ungewöhnlich lebhaft in der Taille wiegend zu seinem Platze schreitet, so verstummt das Gespräch, so lagert sich eine peinliche, schwüle Stille über der Tafel, bis der Senator taktvoll allen aus der Verlegenheit hilft. Nun, wie steht die Angelegenheit, Weinschenk? Gut, gut. Wie nicht anders zu erwarten. Vortrefflich. Und wie geht's der Geige, Frau Senator? Er ist viel aufgeräumter als früher. Unangenehm ist nur der Umstand, dass er in seinem Freimut hier und da Geschichten vorbringt, die nicht ganz am Platze sind. Da erzählt er jetzt zum Beispiel die Anekdote von der Amme, die die Gesundheit des ihr anvertrauten Kindes dadurch beeinträchtigte, dass sie an Blähungen litt. Was ist das? Er ahmt den Hausarzt nach, der gerufen wurde. Wer stinkt hier so? Wer ist es, der hier so stinkt? In einer Weise, die er ohne Zweifel für humoristisch hält. Und spät oder nie bemerkt er, dass seine Gattin heftig errötet, dass die Konsulin Thomas und Gerda unbewegt dasitzen, die Damen Buttenburg aus der Breitenstraße durchbohrende Blicke tauschen und selbst Riekchen Severin am unteren Tischende beleidigt reinblickt. Was ist es mit Direktor Weinschenk? Dieser ernste, tätige und kernhafte Mann, dieser Mann, der abhold aller Geselligkeit und von rauer Außenseite mit zäher Pflichttreue nur seiner Arbeit zugetan ist, dieser Mann soll nicht einmal, nein, wiederholt, sich schwerer Fehltritte schuldig gemacht haben? Thomas, ich bitte dich. Unter vier Augen fragt es die Konsulin. Ich verstehe nichts. Was soll ich von der Sache halten? Tja, meine liebe Mutter, dass alles ganz in Ordnung ist, muss man leider bezweifeln. Aber dass Weinschenk in dem Umfang schuldig ist, wie gewisse Leute es wollen. Direktor Weinschenk sollte nach verschiedenen Bränden diesbezügliche Rückversicherungen abgeschlossen haben, zum Vorteil seiner eigenen Gesellschaft. Eine Usance, verstehst du? Das ist ein Manöver, das nicht ganz einwandfrei, aber dennoch nach stillschweigender Übereinkunft in der Geschäftswelt gang und gäbe ist. Die Grenzlinie zwischen Usance und Schlimmerem ist sehr schwer zu ziehen. Für einen günstigen Ausgang des Prozesses stehe ich aber deshalb durchaus nicht. Vielleicht würde Weinschenk in einer größeren Stadt freigesprochen werden, sehr gut möglich. Aber hier, wo alles auf Cliquenwesen und persönliche Interessen hinausläuft. Der Staatsanwalt aber ist Dr. Moritz Hagenström. Frau Permaneder geht die breite Straße entlang, sie geht in großer Eile. Etwas Aufgelöstes liegt in ihrer Haltung und nur flüchtig ist mit Haupt und Schultern die majestätische Würde angedeutet, die sonst auf der Straße ihre Gestaltung gibt. Bedrängt, gehetzt und in höchster Eile hat sie gleichsam nur ein wenig davon zusammengerafft, wie ein geschlagener König den Rest seiner Truppen an sich zieht, um sich mit ihm in die Arme der Flucht zu werfen. So biegt sie nun in die Fischergrube ein und eilt zum Haus ihres Bruders. Ach, sie sieht nicht gut aus. Ihre Oberlippe, diese etwas hervorstehende und gewölbte Oberlippe, die ehemals dazu beigetragen hatte, ihr Gesicht so hübsch zu machen, bebt jetzt. Ihre Augen sind angstvoll vergrößert und blicken mit einem exaltierten Zwinkern gleichsam vorwärts hastend geradeaus. Einen Augenblick, Thomas. Etwas Dringendes. Es duldet keinen Aufschub. Nun? Thomas fragt es, indem er eine Braue emporzieht. Tom, du musst es hergeben, vorläufig auslegen. Sie ringt die Hände in ihrem Pelzmuff. Du musst sie bitte stellen, die Kaution. Wir haben sie nicht. Woher sollten wir jetzt 25.000 Courantmark nehmen? Du wirst sie voll und ganz zurückbekommen. Du verstehst, es ist eingetreten, dass... Kurz, der Prozess ist auf dem Punkt, dass Hagenström die sofortige Verhaftung Weinschenks oder diese Kaution beantragt hat. Ist es wirklich so weit gekommen? Ja, dahin haben sie es gebracht, die Elenden, die Schurken. Und sie werden es noch weiterbringen, Tom. Sie werden es bis ans Ende führen. Toni, sprich aufrichtig. Glaubst du noch an seine Unschuld? Ach nein, Tom, wie könnte ich das wohl? Gerade ich, die so viel Böses erleben musste, ich habe es von Anfang an nicht recht gekonnt, obgleich ich mich so ehrlich bemüht habe. Das Leben, weißt du, macht es einem so furchtbar schwer, an die Unschuld irgendeines Menschen zu glauben. Ach nein, mich haben schon seit langem Zweifel an Weinschenks gutem Gewissen gequält. Und Erika selbst, sie ist irre an ihm geworden, sie hat es mir mit Weinen gestanden. Wir haben natürlich geschwiegen, aber selbst wenn er sich vergangen hat, er hat nicht für seine Tasche gearbeitet, sondern für die Versicherungsgesellschaft. Und dann, Herr, du mein Gott, es gibt doch Rücksichten zu beobachten in diesem Leben, Tom. Er hat nun einmal in unsere Familie hineingeheiratet. Er gehört nun einmal zu uns. Man kann einen von uns doch nicht ins Gefängnis sperren, grundgütiger Himmel. Du zuckst die Achseln, Tom. Du bist also willens, es hinzunehmen, dass dieses Geschmeiß sich erfrecht, der Sache die Krone aufzusetzen. Man muss doch etwas tun. Du bist doch des Bürgermeisters rechte Hand. Mein Gott, kann der Senat ihn denn nicht sofort begnadigen? Oh, Kind, was für Torheiten. Torheiten, Tom? Und Erika? Und sie hebt Thomas flehend den Muff entgegen, in dem ihre beiden Hände stecken. Ihr Mund verbreitert sich, ihr Kinn gerät in zitternde Bewegung. Und dich? Oh, Toni, Courage! Und gerührt und ergriffen von ihrer Hilflosigkeit, rückt er ihr nahe, um ihr tröstend das Haar zurückzustreichen. Jetzt stelle ich erst einmal die Kaution. Und noch ist ja Weinschenk nicht verurteilt. Nein, Tom, sie werden ihn verurteilen und einstecken. Und dann kommt eine schwere Zeit für Erika und mich. Ihre Mitgift ist nicht mehr da. Sie steckt in der Ausstattung, in den Möbeln und in den Bildern. Und beim Verkauf bekommt man kaum ein Viertel heraus. Und Weinschenk hat nichts zurückgelegt. Wir werden wieder zu Mutter ziehen, wenn sie es erlaubt, bis er wieder auf freiem Fuße ist. Und dann wird es beinahe noch schlimmer, denn wohin dann mit ihm und mit uns? Wir können einfach auf den Steinen sitzen. Auf den Steinen? Nun ja, das ist eine Redewendung, eine bildliche. Ach nein, es wird nicht gut gehen. Auf mich ist zu vieles herabgekommen. Ich weiß nicht, womit ich es verdient habe. Nun wird es Erika ergehen, wie es mir mit Grünlich und mit Permaneda ergangen ist. Aber jetzt kannst du es sehen, jetzt kannst du es aus nächster Nähe beurteilen, wie es ist, wie es kommt, wie es über einen hereinbricht. Kann man nun etwas dafür, Tom? Tom, ich bitte dich, kann man nun etwas dafür? Alles ist fehlgeschlagen und hat sich zum Unglück gewandt, was ich unternommen habe. Und ich habe so gute Absichten gehabt, Gott weiß es. Ich habe immer so innig gewünscht, es zu etwas zu bringen im Leben und ein bisschen Ehre einzulegen. Nun bricht auch dies zusammen. Das Letzte. Die alte Konsulin ist gestorben. Doppelseitige Lungenentzündung. Elisabeth Buddenbrook, geborene Kröger, ist sehr schwer gestorben. Je mehr sich ihr Zustand verschlimmerte, je mehr wandte sich ihr ganzes Interesse ihrer Krankheit zu, die sie mit einem offenkundigen, naiven Hass beobachtete. Sie, die ehemalige Weltdame, mit ihrer stillen, natürlichen und dauerhaften Liebe zum Wohlleben und zum Leben überhaupt, hatte ihre letzten Jahre mit Frömmigkeit und mit Wohltätigkeit erfüllt. Warum? Vielleicht nicht nur aus Pietät gegen ihren verstorbenen Gatten, sondern auch aus dem unbewussten Triebe, den Himmel mit ihrer starken Vitalität zu versöhnen und ihn zu veranlassen, ihr dereinst, trotz ihrer zähen Anhänglichkeit an das Leben, einen sanften Tod zu vergönnen? Aber sie konnte nicht sanft sterben. Diese Lungenentzündung ist in ihren aufrechten Körper eingebrochen, ohne dass irgendwelche seelische Vorarbeit ihr das Zerstörungswerk erleichtert hätte. Jene Minierarbeit des Leidens, die uns langsam und unter Schmerzen dem Leben entfremdet und in uns die süße Sehnsucht nach dem Ende, nach anderen Bedingungen oder nach dem Frieden erweckt. Durch die offene Türe sieht man im Sterbezimmer Madame Permaneda auf den Knien liegen. Sie befindet sich allein und kniet, ihre Trauergewänder um sich her auf dem Boden ausgebreitet, in der Nähe des Bettes, gebeugten Hauptes. Sie hört sehr wohl, dass Thomas und Gerda das Frühstückszimmer nebenan betreten, in dessen Mitte sie unwillkürlich stehen bleiben, um das Ende von Tonis Andacht abzuwarten. Aber sie beeilt sich deshalb nicht sonderlich, nimmt mit langsamer Feierlichkeit ihr Kleid zusammen, lässt ihr trockenes Räuspern hören und geht ihren Verwandten ohne eine Spur von Verwirrung in vollkommen würdiger Haltung entgegen. Es sind die prachtvollsten Kränze gekommen. Von allen Familien. Ach, einfach von aller Welt. Ich habe alles auf den Korridor hinausschaffen lassen. Ihr müsst es euch später ansehen. Es ist traurig schön. Atlasschleifen von dieser Größe. Und wie weit ist es mit dem Saal? Bald fertig, Tom. Fast bereit. Tapezierer Jakobs hat sich alle Mühe gegeben. Auch der Sarg ist vorhin angekommen. Aber ihr müsst nun ablegen, ihr Lieben. Man ist ins Frühstückszimmer hinübergegangen, um anhand eines Verzeichnisses das Inventar der Konsulin aufzuteilen. Auch Christian ist, wenn auch verspätet, hinzugekommen. Frau Permaneder ist mit außerordentlichem Eifer bei der Sache und hat, sobald der zukünftige Besitzer eines Dings nur ein wenig zweifelhaft ist, eine unvergleichliche Art zu sagen, nun, ich bin bereit, es zu übernehmen. Mit einer Miene, als verpflichte sie sich mit ihrer Opferwilligkeit die ganze Welt zu Danke. Sie erhält für sich und ihre Tochter weitaus den größten Teil des Ameublements. Als aber die Verteilung sich dem Silber, dem Weißzeug sowie den verschiedenen Speiseservicen zuwendet, beginnt Christian zum Erstaunen aller einen Eifer merken zu lassen, der sich fast wie Habsucht ausnimmt. Und ich? Ich bitte mich doch nicht ganz zu vergessen. Aber wozu denn um alles in der Welt? Jetzt gibt Christian eine Antwort, die bewirkt, dass Gerda Buddenbrook sich ihm eilig zuwendet und ihn mit einem rätselhaften Ausdruck in ihren Augen mustert, der Senator sehr rasch das Pince-Nez von der Nase nimmt und ihm starr ins Gesicht blickt und Frau Permaneder sogar die Hände faltet. Na, mit einem Wort? Ich denke, mich über kurz oder lang zu verheiraten. Er tut diesen Ausspruch mit einer Handbewegung, als werfe er seinem Bruder über den Tisch hin etwas zu, worauf er sich zurücklehnt und mit einer mürrischen, gleichsam beleidigten und merkwürdig zerstreuten Miene seine Augen haltlos umherschweifen lässt. Man muss gestehen, Christian, diese Pläne kommen etwas spät. Gesetzt natürlich, dass es reelle und ausführbare Pläne sind, nicht von der Art derer, die du aus Unüberlegtheit früher schon einmal der seligen Mutter vorgelegt hast. Meine Absichten sind dieselben geblieben. Das ist doch wohl unmöglich. Du hättest Mutters Tod abgewartet, um... Ja, ich habe diese Rücksicht genommen, ja. Du scheinst der Ansicht zu sein, Thomas, dass du allein alles Takt und Feingefühl der Welt in Pacht hast. Na, ich weiß nicht, was dich zu dieser Redensart berechtigt. Übrigens muss ich den Umfang deiner Rücksichtnahme bewundern. Am Tage nach Mutters Tode machst du Miene, den Ungehorsam gegen sie zu proklamieren. Weil das Gespräch darauf kam, Herrgott, Thomas, Mutter hat doch nicht unbedingt recht, sondern nur von ihrem Standpunkt aus, auf den ich Rücksicht genommen habe, solange sie lebte. Sie war eine alte Frau aus einer anderen Zeit mit einer anderen Anschauungsweise. Nun, so bemerke ich, dass diese Anschauungsweise in dem Punkte, der hier in Frage kommt, durchaus die meine ist. Darum kann ich mich nicht kümmern. Du wirst dich darum kümmern, mein Freund. Christian sieht ihn an. Nein, ich kann es nicht. Wenn ich dir sage, dass ich es nicht kann. Ich muss wissen, was ich zu tun habe. Ich bin ein erwachsener Mensch. Ach, das mit dem erwachsenen Menschen ist etwas sehr Äußerliches bei dir. Du weißt durchaus nicht, was du zu tun hast. Doch. Ich handle erstens als Ehrenmann. Du bedenkst ja nicht, wie die Sache liegt, Thomas. Hier sitzen Toni und Gerda. Wir können nicht ausführlich darüber reden. Ich hab dir doch gesagt, dass ich Verpflichtungen habe. Das letzte Kind, die kleine Gisela... Ich weiß von keiner kleinen Gisela und will von keiner wissen. Ich bin überzeugt, dass man dich belügt. Jedenfalls aber hast du einer Person gegenüber wie der, die du im Sinne hast, keine andere Verpflichtung als die gesetzliche, die du wie bisher weitererfüllen magst. Person, Thomas? Person? Du täuschst dich über sie. Aline ist... Schweig! Du bist so sehr jeden Schamgefühles bar. Es handelt sich, wie vielleicht erinnerlich, um Fräulein Puhvogel. Aline Puhvogel, jene alleinstehende Dame mit drei hübschen Kindern. Von den Hamburger Kaufherren stand Christian Buddenbrook nicht allein zu ihr in engen und kostspieligen Beziehungen. Dass nur du es über dich gewinnst, an dieser Stelle und unter diesen Umständen diesen Namen zu nennen. Dein Mangel an Takt ist abnorm. Er ist krankhaft. Ich begreife nicht, warum ich Alines Name nicht nennen soll. Christian ist so außerordentlich erregt, dass Gerda ihn mit wachsender Aufmerksamkeit betrachtet. Ich nenne ihn gerade. Wie du hörst, Thomas, ich gedenke, sie zu heiraten. Ich bin frei, ich bin mein eigener Herr. Ein Narr bist du. Der Tag der Testamentseröffnung wird dich lehren, wie weit du dein eigener Herr bist. Nun ja, ja. Du wirst wohl selbst am besten wissen, wer Mutter zu dieser Maßregel veranlasst hat. Dein Herz ist so voll Kälte gegen mich. Nicht ein einziges Mal im Krankenhaus hast du mich besucht, als ich mit Rheumatismus... Ach, ich habe Ernsteres zu bedenken als deine Krankheiten. Übrigens ist meine eigene Gesundheit... Nein, Thomas, deine Gesundheit ist prächtig. Du säßest dir nicht als der, der du bist, wenn sie nicht im Verhältnis zu meiner ganz ausgezeichnet wäre. Ich bin vielleicht kränker als du. Du wärst... Nein, also das ist stark. Toni Gerda, er sagt, er sei kränker als ich. Was? Hast du vielleicht mit Gelenkrheumatismus auf den Tod gelegen? Hast du nach jeder kleinsten Unregelmäßigkeit eine Qual in deinem Körper auszuhalten, die ganz unbeschreiblich ist? Sind vielleicht an deiner linken Seite alle Nerven zu kurz? Autoritäten haben mich versichert, dass es bei mir der Fall ist. Passieren dir vielleicht solche Dinge, dass, wenn du in der Dämmerung in dein Zimmer kommst, du auf deinem Sofa einen Mann sitzen siehst, der dir zunickt und der dabei überhaupt nicht vorhanden ist? Christian, was sprichst du da? Mein Gott, worüber streitet ihr euch eigentlich? Ihr tut, als sei es eine Ehre, der Kränkere zu sein. Wenn es darauf ankäme, so hätten leider Gerda und ich auch noch ein Wörtchen mitzureden. Und Mutter liegt nebenan. Und du begreifst nicht, Mensch, dass all diese Widrigkeiten Folgen und Ausgeburten deiner Laster sind? Deines Nichtstuns, deiner Selbstbeobachtung? Arbeite! Höre auf, deine Zustände zu hegen und zu pflegen und darüber zu reden. Wenn du verrückt wirst, und ich sage dir ausdrücklich, dass das nicht unmöglich ist, ich werde nicht imstande sein, eine Träne darüber zu vergießen. Du wirst auch keine Träne vergießen, wenn ich sterbe. Ach, du stirbst ja nicht. Ich sterbe nicht? Gut, gut. Ich sterbe also nicht. Wir werden ja sehen, wer von uns beiden früher stirbt. Du hast dir einen Platz im Leben erobert und da stehst du nun. Aber am schlimmsten ist dein Schweigen. Wenn du plötzlich verstummst und dich zurückziehst, vornehm und intakt und den anderen hilflos seiner Beschämung überlässt. Ach, wie satt ich das alles habe, dieses Taktgefühl und Feingefühl und Gleichgewicht, diese Haltung und Würde, wie sterbenssatt. Und dieses letzte Wort ist in einem solchen Grade echt, dass es tatsächlich etwas Niederschmetterndes hat. Ja, dass Thomas wirklich ein wenig zusammensinkt und mit müder Miene vor sich niederblickt. Ich bin geworden, wie ich bin, weil ich nicht werden wollte wie du. Wenn ich dich innerlich gemieden habe, so geschah dies, weil ich mich vor dir hüten muss. Weil dein Sein und Wesen eine Gefahr für mich ist. Übrigens haben wir uns weit von unserem Gegenstand entfernt. Du trägst dich mit Heiratsgedanken. Die Zinsen, die ich dir werde auszahlen können, werden von keiner ermutigenden Höhe sein. Alina hat manches zurückgelegt. Thomas schluckt hinunter und bezwingt sich. Zurückgelegt. Du gedenkst also, Mutters Erbe mit den Ersparnissen dieser Dame zu vermischen? Ja, ja. Ich sehne mich nach einem Heim und nach jemandem, der Mitleid mit mir hat, wenn ich krank bin. Du gedenkst ferner, die vorhandenen Kinder zu adoptieren bzw. zu legitimieren? Jawohl, ja. Sodass also dein Vermögen nach deinem Tode an jene Leute überginge? Thomas, Mutter liegt nebenan. Ja, ja. Das gehört sich doch so. Nun, das wirst du alles nicht tun. Solange ich über der Erde bin, geschieht das nicht. Nimm dich in Acht. Es ist genug Geld durch Unglück, Torheit und Niedertracht verloren gegangen, als dass du dich unterstehen dürftest, ein Viertel von Mutters Vermögen diesem Frauenzimmer und ihren Bastarden in den Schoß zu werfen. Und das, nachdem bereits ein anderes Viertel von Tiburtius erschlichen worden ist. Du hast der Familie genug der Blamage zugefügt, Mensch, als dass es noch nötig wäre, uns mit einer Kurtisane zu verschwägern und ihren Kindern unseren Namen zu geben. Und nun geht das Ganze schließlich in einen Wortstreit über, einen nichtigen, beklagenswerten Wortstreit. Und Mutter liegt nebenan, und Mutter liegt nebenan. Bis Christian endlich den Kampfplatz räumt und man dann endlich zur Erörterung der Frage kommt, auf die Toni so ängstlich wartet. Und Tom, kurz, das Haus, unser Haus hier, wie ist es damit? Und sie ringt heimlich die Hände. Das Haus, es gehört natürlich uns allen, dir, Christian und mir. Und komischerweise auch dem Pastor Tiburtius, denn der Hausanteil gehört zu Claras Erbe. Also ich allein habe nicht zu entscheiden, sondern bedarf eurer Zustimmung. Aber das Gegebene ist selbstverständlich, es so bald als möglich zu verkaufen. Er zuckt die Achseln. Dennoch geht etwas über sein Gesicht, als erschräke er über seine eigenen Worte. Hanno hat eine Zeit lang am Flügel geübt. Jetzt wirft er sich halb liegend auf die Chaiselongue, nestelt an dem Schifferknoten auf seiner Brust und indem seine Augen ohne etwas zu suchen seitwärts gleiten, gewahrt er auf dem Schreibtisch eine offene Ledermappe, die Mappe mit den Familienpapieren. Er stützt das Kinn in die Hand und betrachtet die Sachen ein Weilchen aus der Ferne. Ohne Zweifel hat Papa sich heute nach dem Frühstück damit beschäftigt. Hanno gleitet nachlässig von der Ottomane hinunter und geht zum Schreibtisch. Mit dem matt, kritischen und ein wenig verächtlichen Ernst einer vollkommenen Gleichgültigkeit mustert Hanno das große Schreibheft mit goldenem Schnitt. Seine Augen wandern über all diese männlichen und weiblichen Namen hin, die hier unter und nebeneinander stehen, zum Teil in altmodisch verschnörkelter Schrift. Er liest auch ganz zuletzt in Papas winziger, geschwind über das Papier hineilender Schrift unter denen seiner Eltern seinen eigenen Namen, Justus Johann Kaspar, geboren den 15. April 1861, was ihm einigen Spaß macht. Justus Johann Kaspar. Dann nimmt er mit nachlässigen Bewegungen Lineal und Feder zur Hand, legt das Lineal unter seinen Namen, lässt seine Augen nochmals über das ganze genealogische Gewimmel hingleiten und hierauf mit stiller Miene und gedankenloser Sorgfalt zieht er mit der Goldfeder einen schönen, sauberen Doppelstrich quer über das ganze Blatt hinüber. Nach Tisch ruft ihn der Vater zu sich. Was ist das? Woher kommt das? Hast du das getan? Hanno muss sich einen Augenblick besinnen, ob er es getan habe. Ja. Was heißt das? Was ficht dich an? Antworte! Wie kommst du zu dem Unfug? Ich glaubte... Es käme nichts mehr. Thomas, bin ich verrückt oder fantasiert vielleicht Gosch? Es kann nicht möglich sein. Es ist zu absurd, zu undenkbar, zu... Toni verstummt und hält ihre Schläfen mit beiden Händen. Der Senator zuckt die Achseln. Liebes Kind, noch ist nichts entschieden. Aber der Gedanke, die Möglichkeit ist aufgetaucht. Ein bisschen frappierend ist es, gewiss. Ich trat auch einen Schritt zurück, als Gosch es mir sagte. Aber undenkbar... Ich überlebe es nicht. Was geht vor? Schon hat sich ein Interessent für das Haus gefunden. Und das ist Herr Hagenström, Großhändler und königlich-portugiesischer Konsul. Als das erste Gerücht Frau Permaneder erreicht hat, ist sie wie gelähmt gewesen. Nun aber, da die Frage mehr und mehr an Form gewinnt, ja, da der Besuch Konsul Hagenströms in der Mengenstraße ganz einfach schon vor der Tür steht, nun rafft sie sich zusammen. Dies geschieht nicht, Thomas! Solange ich lebe, geschieht dies nicht. Wenn man seinen Hund verkauft, so sieht man danach, was für einen Herrn er bekommt. Und Mutters Haus? Unser Haus? Sie protestiert nicht, sie bäumt sich auf. Sie findet Worte, glühende und scharfschneidige Worte, und sie schwingt sie wie Brandfackeln und Beile. Das Landschaftszimmer! Aber ich frage dich, was eigentlich im Wege steht? Was im Wege steht, grundgütiger Gott, was im Wege steht? Berge sollten ihm im Wege stehen, diesem dicken Menschen Thomas. Berge! Aber er sieht sie nicht. Er kümmert sich nicht darum. Er hat kein Gefühl dafür. Seit Urzeiten sind Hagenströms unsere Widersacher. Als wir Kinder waren, habe ich ihn auf offener Straße geohrfeigt, wozu ich meine Gründe hatte. Und seine holdselige Schwester Julchen hat mich dafür beinahe zu Schanden gekratzt. Das sind Kindereien gut. Aber sie haben voll Hohn und Freude zugesehen, wenn wir Unglück hatten. Und meistens war ich diejenige, die ihnen dieses Vergnügen verschaffte. Gott hat es so gewollt. Aber inwiefern der Konsul dir geschäftlich geschadet und mit welcher Unverschämtheit er dich überflügelt hat, das musst du selbst am besten wissen, Tom. Darüber kann ich dich nicht belehren. Und als zu guter Letzt noch Erika eine gute Heirat machte, da hat es sie gewurmt. So lange, bis sie es fertiggebracht haben, den Direktor aus der Welt zu schaffen und einzusperren. Einzusperren! Durch die Hand ihres Bruders, dieses Katers, dieses Satans von Staatsanwalt. Und nun wollen sie sich erfrechen. Sie entblöden sich nicht. Höre, Toni, erstens haben wir in der Sache ja ernstlich gar nicht mehr mitzureden. Denn ich habe sie Gosch übergeben. Und es ist nun an ihm... Ich gebe ja zu, dass eine gewisse Ironie des Schicksals darin lässt. Ironie des Schicksals? Tja, Tom, das ist nun deine Art, dich auszudrücken. Ich aber nenne es eine Schmach, einen Faustschlag mitten ins Gesicht. Und das wäre es. So bedenke doch, was es bedeuten würde, Thomas. Es würde bedeuten, Buddenbrooks sind fertig. Sie sind endgültig abgetan, sie ziehen ab und Hagenströms rücken mit Kling und Klang an ihre Stelle. Nie, Thomas, niemals wirke ich mit bei diesem Schauspiel. Mag er nur kommen, lass ihn sich unterstehen, hierher zu kommen, um das Haus zu besichtigen. Ich empfange ihn nicht, das glaube mir. Ich verwehre ihm den Eintritt. Ja, das tue ich. Du wirst es machen, wie du es für klug hältst, meine Liebe. Und vorher überlegen, ob es nicht ratsam ist, den gesellschaftlichen Anstand aufmerksam zu wahren. Vermutlich glaubst du, dass Konsul Hagenström sich durch dein Benehmen tief getroffen fühlen würde. Nein, weit gefehlt, mein Kind. Er würde sich weder erfreuen noch erbosen darüber, sondern er würde erstaunt sein. Kühl und gleichgültig erstaunt. Die Sache ist doch die, Toni, dass du bei Hagenström dieselben Gefühle gegen dich und uns voraussetzt, die du gegen ihn hegst. Irrtum, Toni. Er hasst dich ja gar nicht. Warum sollte er dich hassen? Er hasst keinen Menschen. Er sitzt in Erfolg und Glück und ist voll Heiterkeit und Wohlwollen. Glaube mir das. Ich habe dir schon mehr als 10-mal versichert, dass er dich auf der Straße voll Liebenswürdigkeit grüßen würde, wenn du dich überwinden könntest, einmal nicht gar so kriegerisch und hochmütig in die Luft zu blicken. Er wundert sich darüber. 2 Minuten lang empfindet er ein ruhevolles und etwas mokantes Erstaunen. Unfähig, einen Mann, den niemand etwas anhaben kann, aus dem Gleichgewicht zu bringen. Was wirfst du ihm vor? Wenn er mich geschäftlich weit überflügelt hat und mir hier und da mit Erfolg in öffentlichen Angelegenheiten entgegentritt, schön und gut, so muss er denn wohl ein tüchtigerer Kaufmann und ein besserer Politiker sein als ich. Naja, durchaus keinen Grund, so sonderbar wütend zu lachen, wie du es da tust. Aber um auf das Haus zurückzukommen, so hat ja das alte Haus in der Menkstraße kaum noch eine tatsächliche Bedeutung für die Familie. Die ist allmählich auf das meine übergegangen. Ja. Ich sage das, um dich für jeden Fall zu trösten. Andererseits ist es ja klar, wodurch Hagenströms auf den Gedanken, dieses Haus zu kaufen, gekommen sind. Die Familie ist emporgekommen. Sie wächst. Sie ist mit Möllendorfs verschwägert und an Geld und Ansehen den Ersten gleich. Aber es fehlt ihnen etwas, etwas Äußerliches, worauf sie bislang mit Überlegenheit und Vorurteilslosigkeit verzichtet haben. Die historische Weihe sozusagen, das Legitime. Sie scheinen jetzt Appetit danach bekommen zu haben und sie verschaffen sich etwas davon, indem sie ein Haus beziehen wie dieses hier. Und Konsul Hagenström erscheint in der Mengstraße. Toni verfärbt sich. Eine Vision von Zitronensemmeln und von Trüffelwurst mit Gänseleberpastete sucht sie heim dabei und hätte beinahe die steinerne Würde ihrer Haltung erschüttert. Herr Konsul, seien Sie willkommen. Mein lieber Herr Gosch. Toni sitzt mit gekreuzten Armen und etwas emporgezogenen Schultern mit zur Schau gestelltem Gleichmut auf dem Sofa. Ja, der Gedanke ist mir gekommen und schnell zum Wunsch geworden. Dies Haus, falls nicht Herr Gosch ein gar zu gutes Geschäft damit machen will. Nicht wahr, gnädige Frau? Sein Gehaben ist frei, sorglos, behaglich und weltmännisch, was seinen Eindruck auf Frau Permaneder nicht verfehlt, besonders da er sich aus Courtoisie mit seinen Worten fast immer an sie wendet. Raum, mehr Raum. Mein Haus in der Sandstraße. Sie glauben es nicht, gnädige Frau, und Sie, Herr Senator, es wird uns effektiv zu eng. Wir können uns manchmal nicht mehr darin rühren. Ich rede nicht einmal von Gesellschaft, bewahre. Es ist effektiv nur die Familie nötig. Huneus, Möllendorfs, die Angehörigen meines Bruders Moritz, und wir befinden uns effektiv wie die Heringe. Also warum? Nicht wahr? Nun habe ich von Gott er spricht in dem Ton einer leichten Entrüstung, mit einem Ausdruck und mit Handbewegungen, welche besagen, Sie werden das einsehen. Ich brauche mir das nicht gefallen zu lassen. Ich wäre ja dumm, da es doch Gott sei Dank am nötigsten nicht fehlt, der Sache abzuhelfen. Ja, so habe ich warten wollen, bis Zerline und Bob ein Haus gebrauchen würden. Sie wissen, dass meine Tochter Zerline und Bob, der Älteste meines Bruders, des Staatsanwalts, seit Jahren verlobt sind. Die Hochzeit soll nun... Zustimmung herrscht im Zimmer. Und da vorteilhafte Heiraten zwischen Geschwisterkindern in der Stadt nichts Ungewöhnliches sind, hier, wie man sich denken kann, soll das Huneus-Hagenströmsche Vermögen nicht verzettelt werden, so nimmt niemand Anstoß daran. Man erkundigt sich nach den Plänen der jungen Herrschaften, die sogar schon die Hochzeitsreise betreffen. Ja, an die Riviera, nach Nizza und so weiter. Sie haben Lust dazu. Warum also nicht? Nicht wahr? Und Ihre jüngeren Kinder, Herr Konsul? Ja, auch der jüngeren Kinder wird Erwähnung getan. Konsul Hagenström selbst besitzt 5 und sein Bruder Moritz, deren 4 Söhne und Töchter. Ja, danke sehr. Alle wohlauf. Und warum sollen sie übrigens nicht wohlauf sein, nicht wahr? Und dann kommt er wieder auf das Anwachsen der Familie und die Enge in seinem Hause wie zu sprechen. Die Heringe. Effektiv, ja. Ja, dies hier ist etwas anderes. Das habe ich schon auf dem Wege hier herauf sehen können. Das Haus ist eine Perle. Eine Perle, ohne Frage. Gesetzt, dass der Vergleich bei diesen Dimensionen haltbar ist. Schon die Tapeten hier. Ich gestehe Ihnen, gnädige Frau, ich bewundere, während ich spreche, beständig die Tapeten. Ein charmantes Zimmer, effektiv. Wenn ich denke, hier haben Sie bislang Ihr Leben verbringen dürfen. Mit einigen Unterbrechungen, ja. Unterbrechungen. Dann wirft er einen Blick auf den Senator und Herrn Gosch, und da die beiden im Gespräch begriffen sind, rückt er seinen Sessel näher zu Frau Permanedas Sofasitz heran. Wie ist es, gnädige Frau? Mir scheint, wir haben früher schon einmal Geschäfte miteinander gemacht. Damals handelte es sich freilich nur um was noch gleich? Leckereien? Zuckerwerk? Wie? Toni steift ihren Hals noch mehr, denn sein Gesicht ist ihr unanständig und unerträglich nahe. Und jetzt um ein ganzes Haus? Ich erinnere mich nicht. Sie erinnern sich nicht? Nein, ich weiß ehrlich gesagt nichts von Zuckerwerk. Mir schwebt etwas vor von Zitronensemmeln mit fetter Wurst belegt, einem recht widerlichen Frühstücksbrot. Ich weiß nicht, ob es mir oder Ihnen gehörte. Nun, das ist gelogen, arme Toni. Wir waren Kinder damals. Aber das mit dem Haus ist ja ganz und gar Sache des Herrn Gosch. Und Senator Thomas Buddenbrook führt die Gäste durch das Haus seiner Väter. Er führt sie treppauf, treppab, zeigt ihnen alle Räumlichkeiten. Ja, selbst Küche und Keller. Was die Büros betrifft, so nimmt man Abstand davon einzutreten, da der Rundgang in die Arbeitszeit der Versicherungsgesellschaft fällt. Man erinnert sich der Versicherungsgesellschaft, an die hier vermietet ist und deren Direktor einst Herr Hugo Weinschenk, Schwager des Senators, war. Ein paar Worte über den neuen Direktor werden gewechselt. Ein ehrlicher Mann, ein grundehrlicher Mann, effektiv. Worauf der Senator verstummt. Als die Gäste gegangen sind, kommt Thomas zurück ins Landschaftszimmer. Toni sitzt in aufrechter Haltung am Fenster. Sie sieht ihn nicht an. Sie hört nicht auf zu stricken. Mit emporgezogenen Brauen blickt sie durch das Pincenez, das sie jetzt bei Handarbeiten gebrauchen muss, aber durchaus nicht richtig aufzusetzen versteht, steif und fest auf ihre Nadeln, die sie mit verwirrender Geschwindigkeit umeinander wirbelt. Die Lampe auf dem Tisch flackert. Dann und wann tritt eine hohe, weiße Figur ruhig lächelnd aus der Tapete und verschwindet wieder. Tja, ich habe ihn nun dem Makler Gosch überlassen. Ich denke, er wird das Ganze kaufen. Hier vorne wohnen und das hintere Terrain anderweitig verwerten. Oh gewiss, warum sollte er es nicht kaufen? Es läge effektiv kein vernünftiger Sinn darin. Pass auf, der Konsul wird hier alles möglichst konservieren. Er wird auch das Dominus Providebit über der Haustüre stehen lassen. Obgleich man billig sein und ihm zugestehen muss, dass nicht der Herr, sondern er ganz allein der Firma Strunk und Hagenström zu einem so erfreulichen Aufschwung verholfen hat. Die Räumung des alten Hauses in der Mengstraße beginnt. Christian bezieht eine Garçonwohnung in der Nähe des Clubs und die Damen Permaneda Weinschenk halten ihren Einzug in dem nicht ohne Anspruch auf Vornehmheit eingerichteten Stockwerk am Lindenplatze. An der Etagentür steht auf einem blanken Kupferschilde in zierlicher Schrift zu lesen: A. Permaneda Buddenbrook, Witwe. Frau Permaneda hatte ihrem Bruder Thomas gegenüber wiederholt eidlich beteuert, dass fortan keine Macht der Erde sie werde bewegen können, ihr Elternhaus auch nur mit einem Blicke wiederzusehen. Allein es ist unmöglich, dies innezuhalten. Und hier und da führt ihr Weg sie notwendig an den rasch aufs Vorteilhafteste vermieteten Läden und Schaufenstern des neu und luftig erbauten Rückgebäudes oder an der ehrwürdigen Giebelfassade andererseits vorüber, wo nun unter dem Dominus Providebit der Name Konsul Hermann Hagenströms zu lesen ist. Dann aber beginnt Frau Permaneda Buddenbrook auf offener Straße und angesichts noch so vieler Menschen einfach laut zu weinen. Sie legt den Kopf zurück, ähnlich einem Vogel, der zu singen anhebt, und stößt wiederholt einen Wehelaut, dessen Ausdruck aus Protest und Klage gemischt ist, hervor, worauf sie, ohne sich um irgendeinen Vorübergehenden zu bekümmern, sich ihren Tränen überlässt. Es ist noch ganz ihr unbedenkliches, erquickendes Kinderweinen, das ihr in allen Stürmen und Schiffbrüchen des Lebens treu geblieben ist. Mit einer Stickerei oder ihrem Buch verfolgt die Senatorin Gerda Buddenbrook den Gang des Musikunterrichts, den Herr Edmund Pfühl, Organist von St. Marien, dem kleinen Hanno, erteilt. Sie übertreffen alle meine Erwartungen, Herr Pfühl. Aber gehen Sie nicht zu weit? Gehen Sie nicht zu außerordentlich vor? Ihre Methode ist, wie mir scheint, eminent schöpferisch. Manchmal fängt Hanno wahrhaftig schon mit Versuchen an, zu fantasieren. Aber wenn er ihre Methode nicht verdient, wenn er nicht begabt genug dafür ist, so lernt er gar nichts. Er verdient sie. Manchmal betrachte ich seine Augen. Es liegt so vieles darin. Aber seinen Mund hält er verschlossen. Später einmal im Leben, das vielleicht seinen Mund immer fester verschließen wird, muss er eine Möglichkeit haben, zu reden. Gerda sieht ihn an, diesen vierschrötigen Musikanten mit seiner Fuchsperücke, seinen Beuteln unter den Augen, seinem gebauschten Schnurrbart. Dann reicht sie ihm die Hand. Haben Sie Dank, Pfühl. Sie meinen es gut. Und wir können noch gar nicht wissen, wie viel Sie an Hanno tun. Und Hannos Dankbarkeit für diesen Lehrer, seine Hingabe an seine Führerschaft ist ohnegleichen. Er, der trotz aller Nachhilfestunden in der Schule dumpf und ohne alle Hoffnung über seiner Rechentafel brütet, er begreift am Flügel alles, was Herr Pfühl ihm sagt. Er eignet es sich an, wie man nur das sich aneignen kann, was einem schon von jeher gehört hat. Am 15. April 1869, seinem 8. Geburtstage, spielt Hanno im Familienkreise vor. Er steigert eine Dissonanz bis zum Fortissimo. Er verweigert sich die Auflösung. Was würde sie sein, diese Auflösung, dieses Hineinsinken in H-Dur? Ein Glück ohnegleichen, der Friede, die Seligkeit, das Himmelreich. Noch nicht. Noch nicht. Noch ein letztes, allerletztes Auskosten dieser drängenden, treibenden Sehnsucht, weil er weiß, das Glück ist nur ein Augenblick. Dann ist die Wonne nicht mehr zurückzuhalten. Überwältigt sinkt sein Kopf auf die Schulter nieder, seine Augen schließen sich und ein wehmütiges Lächeln unaussprechlicher Beseligung umspielt seinen Mund. Es ist unmöglich, dass die Wirkung, die dieses Spiel auf Hanno selbst ausübt, sich auch auf die Zuhörer erstreckt. Wie spielt der Junge? Wie spielt das Kind? Madame Permaneda zum Beispiel hat von dem ganzen Aufwand nicht das Allermindeste verstanden. Wohl aber hat sie Hannos Lächeln, das zur Seite sinken seines kleinen, zärtlich geliebten Kopfes gesehen. Gerda, Tom, er wird ein Mozart, ein Meyerbeer, ein... Und in Ermangelung eines dritten Namens von ähnlicher Bedeutung beschränkt sie sich darauf, ihren Neffen, der mit noch ganz abwesenden Augen dasitzt, mit Küssen zu bedecken. Genug, Tony, genug. Ich bitte dich, was setzest du ihm in den Kopf? Senator Thomas Buddenbrook ist in seinem Herzen nicht einverstanden mit dem Wesen und der Entwicklung Hannos. Er hatte einst allem Kopfschütteln verblüffter Philister zum Trotz Gerda Arnoldsen heimgeführt, weil er sich stark und frei genug gefühlt hatte, einen distinguierteren Geschmack an den Tag zu legen als den allgemein üblichen. Aber soll nun das Kind, dieser lange vergebens ersehnte Erbe, der doch äußerlich manche Abzeichen seiner Familie trägt, soll er der ganzen Umgebung, in der er zu leben und zu wirken berufen, ja seinem Vater selbst, innerlich fremd und befremdend gegenüberstehen? Gerdas Geigenspiel hat für Thomas bislang eine reizvolle Beigabe mehr zu ihrem eigenartigen Wesen bedeutet, übereinstimmend mit ihren seltsamen, nah beieinander stehenden Augen, die er liebt, ihrem schweren, dunkelroten Haar und ihrer ganzen außerordentlichen Erscheinung. Jetzt aber, wo er sehen muss, wie die Leidenschaft der Musik, die ihm fremd ist, so früh schon, so von Anbeginn und vom Grund aus sich auch seines Sohnes bemächtigt, wird sie ihm zu einer feindlichen Macht, die sich zwischen ihn und das Kind stellt. Gelegentlich der Mahlzeiten, er hat ja während des Tages nur wenig Muße, mit dem Kind zusammenzutreffen, behandelt er ihn mit einer freundschaftlichen Kordialität. Nun, Kamerad, wie geht's? Was haben wir getrieben? Gelernt? Thomas lässt sich nichts merken von der Sorge, mit der er die zunehmende Entfremdung zwischen sich und dem kleinen Sohn beobachtet. Gelernt? Nichts an Thomas verrät etwas von dem schmerzlichen Zusammenziehen seines Inneren, wenn das Kind einfach einen scheuen Blick aus seinen goldbraunen, umschatteten Augen zu ihm hingleiten lässt, der nicht einmal sein Gesicht erreicht. Klavier gespielt? Das ist recht. Aber nicht zu viel, sonst haben wir keine Lust mehr zum Übrigen und bleiben Ostern sitzen. Nie hat Thomas Buddenbrook geglaubt, dass das Wesen der Musik seiner Familie so gänzlich fremd sei, wie es jetzt den Anschein gewinnt. Sein Großvater hatte gern ein wenig die Flöte geblasen, und er selbst hat immer mit Wohlgefallen auf hübsche Melodien gelauscht, die munter stimmende Schwunghaftigkeit oder einige beschauliche Grazie an den Tag legen. Gibt er aber seinem Geschmack an irgendeinem derartigen Gebilde Ausdruck, dann kann er gewärtig sein, dass Gerda die Achseln zuckt. Wie ist es möglich, mein Freund? Ein Ding so ganz ohne musikalischen Wert. Ach, Liebste, dieses Trumpfen auf den musikalischen Wert. Er hasst diesen musikalischen Wert. Scheint mir eine ziemlich dünkelhafte und geschmacklose Sache zu sein. Thomas, ein für allemal. Von der Musik als Kunst wirst du niemals etwas verstehen. Und so intelligent du bist, wirst du niemals einsehen, dass sie mehr ist als ein kleiner Nachtischspaß und Ohrenschmaus. Wie fremd dir die Musik ist, kannst du schon daraus ersehen, dass dein musikalischer Geschmack ja deinem sonstigen Geschmack gar nicht entspricht. Was freut dich in der Musik? Der Geist eines gewissen faden Optimismus, den du wäre in einem Buche eingeschlossen, empört und ärgerlich belustigt in eine Ecke werfen würdest. Geht es in der Welt etwa zu wie in einer hübschen Melodie? Das ist läppischer Idealismus. In der Musik geht dir der Sinn für das Banale ab, der dir doch sonst nicht fehlt. Und dieser Sinn ist das Kriterium des Verständnisses in der Kunst. Er versteht sie. Er versteht, was sie sagt. Aber er vermag ihr mit dem Gefühl nicht zu folgen und nicht zu begreifen, warum Melodien, die ihn ermuntern oder rühren, null und nichtig seien und Musikstücke, die ihn herb und verworren anmuten, musikalischen Wert besitzen sollen. Thomas Buddenbrook steht vor einem Tempel, von dessen Schwelle Gerda ihn mit unnachsichtiger Gebärde verweist. Und kummervoll sieht er, wie sie mit dem Kinde darin entschwindet. Die Ehe des Senators Thomas Buddenbrook hat als Gesprächsgegenstand genommen in der Stadt niemals an Reiz verloren. Der Altersunterschied zwischen den beiden ist ja gar keiner. Höchstens 3 Jahre, das weiß ich. Tja, an Jahren, mein Lieber. Aber wenn ich mir die beiden so ansehe, dann finde ich, dass dies ein stark alternder... Schon etwas beleibter. Allerdings beleibter Mann ist. Mit einer jungen Frau zur Seite. Verfallen Sie der aus, Jean. Das ist trotz der Eitelkeit, mit der er sich zurechtstürzt. Ja, zu komisch. Der einzig richtige Ausdruck. Während Sie sich schon in den... wie lange ist das schon her mit der Heirat? In den 18 Jahren... fast gar nicht verändert hat. Stimmt. Ja, es stimmt. Gerda erscheint gleichsam konserviert in der nervösen Kälte, in der sie lebt und die sie ausströmt. Schöne Person. Na, aber ich habe ihr ja noch nie so ganz getraut. Stille Wasser. Mancher hat's faustig hinter den Ohren. Und da die Leute doch wünschen, sich die ganze Sache ein Stückchen näher zu bringen, so führt ihre bescheidene Fantasie zu der Annahme, dass die schöne Gerda ihren alternden Mann nun ein wenig betrüge. Sie passen gut auf und es dauert nicht lange, bis sie einig sind. Also dieser Leutnant von Trutha, der da dauernd ins Haus Buddenbrook kommt. Zur Dame des Hauses. Ich finde doch, dass Gerda Buddenbrook in ihrem Verhältnis zu diesem Leutnant, gelinde gesagt, die Grenzen des Sitzens überschreitet. Gelinde gesagt, ja. René Maria von Trutha steht als Sekondeleutnant bei einem der Infanteriebataillone, die in der Stadt garnisonieren. Gerda Buddenbrook und der junge, eigenartige Offizier haben einander, wie sich versteht, auf dem Gebiete der Musik gefunden. Herr von Trutha spielt Klavier, Geige, Bratsche, Violoncello und Flöte, alles vortrefflich. Und oft wird dem Senator der kommende Besuch durch Herrn von Trothas Burschen angekündigt, der den Cellokasten auf dem Rücken schleppend am Privatkontor vorübergeht und im Hause verschwindet. Dann sitzt Thomas an seinem Schreibtisch und wartet, bis er auch ihn selbst, den Freund seiner Frau, ins Haus eintreten sieht, bis über ihm im Salon die Harmonien aufwogen. Schlimmer aber, das eigentlich Qualvolle, ist die Lautlosigkeit, die folgt, die dann dort oben im Salon so lange, lange herrscht. Es ist eine hinterhältige, schweigende, verschweigende Stille. Dann sitzt Thomas Buddenbrook und ängstigt sich so sehr, dass er manchmal leise ächzt. Was fürchtet Thomas? Nichts, nichts Nennbares. Ach, hätte er sich gegen etwas Handgreifliches, Einfaches und Brutales zur Wehr setzen dürfen. Er neide den Leuten dort draußen die Schlichtheit des Bildes, das sie sich von der Sache machen. Aber während er hier den Kopf in den Händen sitzt und qualvoll horcht, weiß er allzu wohl, dass Betrug und Ehebruch nicht geeignete Worte sind, die singenden und abgründig stillen Dinge zu bezeichnen, die sich dort oben begeben. Manchmal, wenn er seine Augen auf den Porträts seiner Väter ruhen lässt, auf der Gedenktafel, man erinnere sich, dem Jubiläumsgeschenk, dann sagt er sich, dass dies, was jetzt vorgehe, nur noch gefehlt habe, um allem die Krone aufzusetzen, dass sein Name, sein Familienleben in das Geschrei der Leute komme. Aber dieser Gedanke tut ihm fast wohl, weil er ihm einfach fasslich und gesund, ausdenkbar und aussprechbar erscheint im Vergleich mit dem Brüten über diesem schimpflichen Rätsel, diesem mysteriösen Skandal zu seinen Häupten. Er erträgt es nicht länger, er verlässt das Kontor und geht in sein Ankleidekabinett hinauf, um die Stirn mit Eau de Cologne zu waschen, steigt dann wieder ins erste Stockwerk hinab, entschlossen, das Schweigen im Salon um jeden Preis zu brechen. Er hält den schwarz-goldenen Griff der weißen Türe schon erfasst. Und er weicht zurück. Er geht über die Gesindetreppe ins Erdgeschoss hinab. Er macht sich auf der Diele mit dem ausgestopften Bären zu schaffen. Voll Scham und Gram, niedergedrückt und umhergetrieben von dieser Furcht vor dem Heimlichen und vor dem öffentlichen Skandal. Nun, Hanno, was treibst du? Ich arbeite, Papa. Ich will zu Ida, um ihr vorzuübersetzen. Wie geht's? Was hast du auf? Und immer mit gesenkten Wimpern, aber rasch und sichtlich angestrengt, mit einer korrekten Antwort aufzuwarten, antwortet Hanno. Wir haben eine Nähpostpräparation, eine kaufmännische Rechnung ins Reine zu schreiben, französische Grammatik, deutsche Aufsatzkorrektur, die Flüsse von Nordamerika. Hanno schweigt, unglücklich darüber, dass er zuletzt nicht und gesagt und die Stimme mit Entschiedenheit gesenkt hat, denn er weiß nun nichts mehr zu nennen und seine ganze Antwort ist wieder zum Ärger des Vaters abrupt und ungeschlossen. Mehr nicht. Er sagt es so bestimmt er kann, wenn auch ohne aufzublicken. Aber sein Vater scheint nicht darauf zu achten. Er hält Hannos freie Hand in seinen Händen und spielt damit zerstreut. Und dann plötzlich vernimmt Hanno etwas, was in gar keinem Zusammenhang mit dem Vorhergegangenen steht. Nun ist der Leutnant schon 2 Stunden bei Mama. Hanno. Und siehe da, bei diesem Klang schlägt der kleine Johann seine goldbraunen Augen auf und richtet sie so groß, klar und liebevoll wie noch niemals auf seines Vaters Gesicht. Das eine ist sicher, und sie fühlen es beide, dass in diesen Sekunden, während ihre Blicke ineinander ruhen, jede Fremdheit und Kälte, jedes Missverständnis zwischen ihnen dahinsinkt, dass Thomas Buddenbrook, wie hier so überall, wo es sich nicht um Energie, Tüchtigkeit und helläugige Frische, sondern um Furcht und Leiden handelt, des Vertrauens und der Hingabe seines Sohnes gewiss sein kann. Aber Thomas Buddenbrook achtet dessen nicht. Er sträubt sich, dessen zu achten. Strenger als jemals zieht er Hanno in dieser Zeit zu praktischen Vorübungen für sein künftiges, tätiges Leben heran. Begreife doch, dass deine Indifferenz mich quält. Bist du nun entschlossen? Ja, ja, das ist keine Antwort. Das ist wieder keine Antwort. Du wirst gänzlich auf dich selbst gestellt sein. Wenn du leben willst und sogar gut leben, so wirst du arbeiten müssen. Schwer, hart, härter noch, als ich arbeiten musste. Denn es ist an dem, dass Thomas Buddenbrook, 48 Jahre alt, mit seinem nahen Tode zu rechnen beginnt. Die Zigaretten, lieber Herr Senator, ich muss sie Ihnen... Sehen Sie, lieber Dr. Langhals... Mir die Zigaretten zu verbieten, ist Ihre Pflicht. Eine sehr leichte und sehr angenehme Pflicht, wahrhaftig. Das Verbot innezuhalten, das ist meine Sache. Dabei dürfen Sie zusehen. Nein, wir wollen zusammen an meiner Gesundheit arbeiten. Aber die Rollen sind zu ungerecht verteilt. Mir fällt ein zu großer Anteil an dieser Arbeit zu. Nein, lachen Sie nicht. Das ist kein Witz. Man ist so fürchterlich allein. Ich rauche. Und er präsentiert dem Doktor sein Zigarettenetui. Darf ich bitten? Manchmal setzt sich Thomas in den von Weinlaub gänzlich eingehüllten Pavillon und blickt, ohne etwas zu sehen, über den Garten hin auf die rote Rückwand seines Hauses. Und hier ist es in diesem Pavillon, in dem kleinen Schaukelstuhl aus gelbem Rohr, wo er eines Tages 4 volle Stunden lang mit wachsender Ergriffenheit in einem Buche liest, das halb gesucht, halb zufällig in seine Hände geraten ist. Er liest und eine große und dankbare Zufriedenheit erfüllt ihn. Er empfindet die unvergleichliche Genugtuung, zu sehen, wie ein gewaltig überlegenes Hirn sich des Lebens, dieses so starken, grausamen und höhnischen Lebens, bemächtigt, um es zu bezwingen und zu verurteilen. Er empfindet die Genugtuung des Leidenden, der von der Kälte und Härte des Lebens beständig sein Leiden schamvoll und bösen Gewissens versteckt hielt und plötzlich aus der Hand eines Großen und Weisen die grundsätzliche und feierliche Berechtigung erhält, an der Welt zu leiden. Was ist der Tod? Er fühlt die Antwort, er besitzt sie zu innerst. Der Tod ist ein Glück, so tief, dass es nur in begnadeten Augenblicken wie diesem ganz zu ermessen ist. Es ist die Rückkunft von einem unsäglich peinlichen Irrgang. Einen beklagenswerten Unglücksfall macht der Tod wieder gut. Ende und Auflösung? 3-mal erbarmungswürdig jeder, der diese nichtigen Begriffe als Schrecknisse empfindet. Was wird enden und was sich auflösen? Dieser mein Leib, diese meine Persönlichkeit und Individualität, dieses schwerfällige, störrische, fehlerhafte und hassenswerte Hindernis, etwas anderes und Besseres zu sein. Ist nicht jeder Mensch ein Missgriff und Fehltritt? Gerät er nicht in eine peinvolle Haft, so wie er geboren wird? Gefängnis, Gefängnis, Schranken und Bande überall. Durch die Gitterfenster seiner Individualität starrt der Mensch hoffnungslos auf die Ringmauern der äußeren Umstände, bis der Tod kommt und ihn zur Heimkehr und Freiheit ruft. Individualität. Ach, was man ist, kann und hat, scheint arm, grau, unzulänglich und langweilig. Was man aber nicht ist, nicht kann und nicht hat, das eben ist es, worauf man mit jenem sehnsüchtigen Neide blickt, der zu Liebe wird, weil er sich fürchtet, zum Hass zu werden. Ich trage den Keim, den Ansatz, die Möglichkeit zu allen Befähigungen und Betätigungen der Welt in mir. Wo könnte ich sein, wenn ich nicht hier wäre? Wer, was, wie könnte ich sein, wenn ich nicht ich wäre? Wenn diese meine persönliche Erscheinung mich nicht abschlösse und mein Bewusstsein von dem aller derer trennte, die nicht ich sind? Organismus. Blinde, unbedachte, bedauerliche Eruption des drängenden Willens. Besser wahrhaftig, dieser Wille webt frei in Raum und zeitloser Nacht, als dass er in einem Kerker schmachtet, der von dem zitternden und wankenden Flämmchen des Intellektes notdürftig erhellt wird. In meinem Sohne habe ich fortzuleben gehofft? In einer noch ängstlicheren, schwächeren, schwankenderen Persönlichkeit? Kindische, irregeführte Torheit. Was soll mir ein Sohn? Ich brauche keinen Sohn. Wo ich sein werde, wenn ich tot bin? Aber es ist so leuchtend klar, so überwältigend einfach. In allen denen werde ich sein, die je und je ich gesagt haben, sagen und sagen werden. Besonders aber in denen, die es voller, kräftiger, fröhlicher sagen. Habe ich je das Leben gehasst? Dieses reine, grausame und starke Leben? Torheit und Missverständnis. Nur mich habe ich gehasst, dafür, dass ich es nicht ertragen konnte. Aber ich liebe euch. Ich liebe euch alle, ihr Glücklichen. Und bald werde ich aufhören, durch eine enge Haft von euch ausgeschlossen zu sein. Bald wird das in mir, was euch liebt, wird meine Liebe zu euch frei werden und bei und in euch sein. Bei und in euch allen. Hanno übt auf dem Flügel und als er dann aus dem Salon gehen will, stößt er mit seinem Vater und einem Herrn in langem schwarzen Überrock zusammen. Hanno? Ja, Papa? Ich habe mit diesem Herrn Wichtiges zu arbeiten. Du stellst dich, wenn ich bitten darf, vor diese Tür. Er weist auf den Eingang zum Rauchzimmer. Und gibst Acht, dass niemand, hörst du, absolut niemand uns stört. Ja, Papa. Und Hanno stellt sich vor die Tür, die sich hinter den beiden Herren schließt. Er steht dort, hält mit einer Hand den Schifferknoten auf seiner Brust erfasst, scheuert mit der Zunge an einem Zahn, dem er misstraut, und horcht auf die ernsten und gedämpften Stimmen, die aus dem Rauchzimmer zu ihm dringen. Unter zusammengezogenen Brauen blicken seine goldbraunen, von bläulichen Schatten umlagerten Augen zur Seite, blinzelnd mit einem abgestoßenen und grüblerischen Ausdruck. Hannochen, mein Jungchen, wo bleibst du? Was wirst du hier herumzustehen haben? Dann kommt der jüngste Lehrling aus dem Kontor, eine Depesche in der Hand, und jedes Mal streckt Hanno seinen Arm in dem blauen, mit einem Anker bestickten Matrosenärmel waagrecht vor der Tür aus. Niemand darf hinein. Papa macht sein Testament. Herr Dr. Langhals, der Nachfolger des alten Hausarztes Dr. Grabo, lässt seine schönen Augen spielen wie eine Frau. Die Nerven, Herr Senator. An allem sind bloß die Nerven schuld. Und hier und da lässt auch die Blutzirkulation ein wenig zu wünschen übrig. Sie sollten dieses Jahr noch ein bisschen ausspannen. Wir haben Ende September. Travemünde ist noch in Betrieb. Fahren Sie hin, Herr Senator. 14 Tage oder 3 Wochen reparieren schon manches. Und Thomas Buddenbrook fährt an die See. Er fährt, indes der Regen auf das Verdeck des Wagens trommelt, auf der Landstraße dahin, die nur eine Pfütze ist, sitzt fröstelnd in seinen Mantel gehüllt mit müde blickenden, geröteten Augen, und die lang ausgezogenen Spitzen seines Schnurrbartes überragen starr seine weißlichen Wangen. So fährt er in den Kurgarten ein, in dessen verschwemmtem Kies die Räder knirschen. Und der Regen lässt nicht nach, er zerwühlt den Boden und tanzt den springenden Tropfen auf der See, die vom Südwest überschauert, vom Strande zurückweicht. Die Dampfer ziehen wie Schatten und Geisterschiffe vorüber und verschwinden am verwischten Horizont. Hier und da besucht Frau Permaneder ihren Bruder. Dann gehen die beiden zum Möwenstein spazieren, wo Toni einst mit Morten Schwarzkopf gegangen war, wobei Toni aus für Thomas unbekannten Gründen jedes Mal in eine begeisterte und unbestimmt aufrührerische Stimmung gerät. Sie betont wiederholt die Freiheit und Gleichheit aller Menschen, verwirft kurzerhand jede Rangordnung der Stände, lässt harte Worte gegen Privilegien und Willkür fallen und verlangt ausdrücklich, dass dem Verdienste seine Krone werde. Und dann kommt sie auf ihr Leben zu sprechen. Ich bin ja schließlich keine Gans mehr. Ich weiß, wie es im Leben zugeht. Wenn ich denke... Sie spricht gut. Sie unterhält ihren Bruder aufs Beste. Sie weiß, dass sie bewegte und arge Schicksale gehabt hat. Aber all das hat ihr keinerlei Schwere und Müdigkeit hinterlassen. Und im Grunde glaubt sie gar nicht daran. Allein da es allseitig anerkannte Tatsache scheint, so nutzt sie es auch, indem sie damit prahlt und mit gewaltig ernsthafter Miene darüber redet. Als sie hinauf zum Möwenstein kommen, bricht schon die Dämmerung herein. Nebeneinander blicken sie auf die trüb bewegte See hinaus. Breite Wellen, wie sie daherkommen und zerschellen, daherkommen und zerschellen, eine nach der anderen, endlos, zwecklos, öde und irr. Und doch wirkt es beruhigend und tröstlich, wie das Einfache und Notwendige. Mehr und mehr habe ich die See lieben gelernt. Vielleicht zog ich ehemals das Gebirge nur vor, weil es in weiter Ferne lag. Ich kenne den Blick, mit dem man dem einen und jenen, mit dem man dem anderen huldigt. Sichere, trotzige, glückliche Augen, die voll sind von Festigkeit und Unternehmungslust, schweifen von Gipfel zu Gipfel. Aber auf die Weite des Meeres, das mit diesem mystischen und lähmenden Fatalismus seine Wogen heranwälzt, träumt ein verschleierter, hoffnungsloser und wissender Blick, der irgendwo einstmals tief in traurige Wirrnisse sah. Gesundheit und Krankheit, das ist der Unterschied. Man klettert keck in die wundervolle Vielfalt der ragenden, zerklüfteten Erscheinungen hinein, um seine Lebenskraft zu erproben, von der noch nichts verausgabt wurde. Aber man ruht an der weiten Einfachheit der äußeren Dinge. Müde, wie man ist, von der Wirrnis der Inneren. Frau Permaneder verstummt so eingeschüchtert und unangenehm berührt, wie harmlose Leute verstummen, wenn in Gesellschaft plötzlich etwas Gutes und Ernstes ausgesprochen wird. Dergleichen sagt man doch nicht. So denkt sie, indem sie fest ins Weite sieht, um Thomas' Augen nicht zu begegnen. Und um ihm in der Stille abzubitten, dass sie sich für ihn schämt, zieht sie seinen Arm in den ihrigen. Man schreibt Januar 1875. Das Pflaster ist nass und schmutzig und von den Giebeln trieft es. Vor dem Portal des Rathauses ist die Doppelwache aufgezogen, denn der Senat ist versammelt. Aber es hat noch gute Weile, bis sie den Senatoren beim Herauskommen zu salutieren haben würden. Die Sitzung dauert erst 3/4 Stunden. Sie würden wohl vorher noch abgelöst werden. Plötzlich vernehmen die Soldaten ein diskretes, warnendes Zischen und schon leuchtet im Portal der rote Frack des Ratsdieners Uhlefeld auf, welcher mit Dreispitz und Degen in äußerster Geschäftigkeit zum Vorschein kommt, während drinnen auf den hallenden Fliesen schon nahende Schritte sich hören lassen. Die Infanteristen machen Front, ziehen die Absätze zusammen, steifen das Genick, blähen die Brust, setzen das Gewehr bei Fuß und präsentieren es mit ein paar prompt zusammenklappenden Griffen. Zwischen ihnen hindurch schreitet ziemlich geschwind mit gelüftetem Zylinder ein kaum mittelgroßer Herr, der eine seiner hellen Brauen emporgezogen hält. Senator Buddenbrook verlässt heute lange vor Schluss der Sitzung das Rathaus. Korrekt, tadellos, sauber und elegant geht er mit dem etwas hüpfenden Schritt, der ihm eigen ist, die breite Straße entlang, indem er beständig nach allen Seiten zu grüßen hat. Er trägt weiße Glacé-Handschuhe und hält seinen Stock mit silberner Krücke unter dem Arm. Hinter den dicken Revers seines Pelzes sieht man die weiße Frackkrawatte. Aber er sieht übernächtigt aus. Verschiedene Leute bemerken im Vorübergehen... Mein Diener, Herr Senator. Tag, Herr Stutt. Apache wohl Tränen in den Augen. Dass dem Senator plötzlich Tränen in die geröteten Augen steigen, dass er die Lippen auf eine ganz sonderbare, behutsame und verzerrte Weise geschlossen hält. Na nun, Buddenbrook, du schwänzt die Sitzung, das ist aber mal was Neues. Ach, du bist es. Du, ich kann minutenlang nichts sehen. Ich habe wahnsinnige Schmerzen. Ja, Schmerzen, wo? Zahnschmerzen. Seit gestern schon. Aha. Ich war aber noch nicht beim Arzt, weil ich die Sitzung nicht... Aber jetzt konnte ich es nicht mehr aushalten. Ich bin auf dem Wege zu Brecht. Ein brennender, bohrender Schmerz, der ihm Fieberhitze ins Gesicht und Tränen in die Augen treibt. Nehmen Sie Platz. Ein Moment. Es ist Josephus, der Papagei, der im Hintergrund des Wartezimmers in seinem blanken Bauer sitzt und ihm mit kleinen, giftigen Augen schief und tückisch entgegenstarrt. So, bitte, Herr Senator. Ja? Bitte. Thomas geht ins Operationszimmer, ohne zu lachen. Ein schwerer Fall, denkt Herr Brecht und verfärbt sich. Ja, es geht mir sehr schlecht, ich glaube... Ja, wir müssen zur Extraktion schreiten. Ja, bitte, schreiten Sie. Ja. Brecht sagt es und erbleicht noch mehr. So. So. Hm. Nun bitte ich den Herrn Senator, still zu halten und den Mund sehr weit zu öffnen, bitte. Thomas Buddenbrook hält mit beiden Händen die Sammetarmpolster fest umfasst. Er empfindet kaum das Ansetzen und Zugreifen der Zange, bemerkt dann aber an dem Knirschen in seinem Munde sowie an dem wachsenden, immer wütender werdenden Druck, dem sein ganzer Kopf ausgesetzt ist, dass alles auf dem besten Wege ist. Gott befohlen, denkt er. Herrn Brechts bebende Kraftanstrengung teilt sich Thomas ganzem Körper mit. Er wird ein wenig von seinem Sitz emporgehoben. Plötzlich gibt es ihm einen furchtbaren Stoß, eine Erschütterung, als werde ihm das Genick gebrochen. Herr Brecht ist zurückgetreten, er lehnt am Instrumentenschrank und sieht aus wie der Tod. Die Krone. Ja, ich dachte mir's. Was dachten Sie sich? Was ist mit der Krone? Die Krone ist abgebrochen, Herr Senator. Ich fürchte, der Zahn ist sehr defekt. Aber es war meine Pflicht, das Experiment zu wagen. Was nun? Überlassen Sie alles mir, Herr Senator. Was muss geschehen? Die Wurzeln müssen entfernt werden, vermittels des Hebels. Es sind vier. Vier? Also ist viermaliges Ansetzen und Ziehen nötig? Leider, Herr Senator. Na, für heute ist es genug. Er will sich rasch erheben, bleibt aber trotzdem sitzen und legt den Kopf zurück. Lieber Herr, Sie dürfen nur Menschliches verlangen. Ich stehe nicht auf den festesten Füßen. Für diesmal jedenfalls bin ich fertig. Wollen Sie die Güte haben, das Fenster da einen Augenblick zu öffnen? Dies tut Herr Brecht. Dann geht der Senator, begleitet von dem bedauernden Achselzucken, an das der schneebleiche Herr Brecht seine letzten Kräfte verausgabt. Ein Moment, bitte. Thomas Buddenbrook beginnt, das Trottoir hinunterzugehen. Nach 20 Schritten befällt ihn eine Übelkeit. Und dann geschieht ihm Folgendes. Es ist genau, als werde sein Gehirn ergriffen und von einer unwiderstehlichen Kraft mit wachsender, fürchterlich wachsender Geschwindigkeit in großen, kleineren und immer kleineren konzentrischen Kreisen herumgeschwungen und schließlich mit einer unmäßigen, brutalen und erbarmungslosen Wucht gegen den steinharten Mittelpunkt dieser Kreise geschleudert. Er vollführt eine halbe Drehung und schlägt mit ausgestreckten Armen vornüber auf das nasse Pflaster. Da die Straße stark abfällt, befindet sich sein Oberkörper ziemlich viel tiefer als seine Füße. Er ist aufs Gesicht gefallen, unter dem sofort eine Blutlache sich auszubreiten beginnt. Sein Hut rollt ein Stück des Fahrdammes hinunter. Sein Pelz ist mit Kot und Schneewasser bespritzt. Seine Hände in den weißen Glacé-Handschuhen liegen ausgestreckt in einer Pfütze. Zorn. Senator Buddenbrook an einem Zorn gestorben. Zum Donnerwetter, darum stirbt man doch nicht. Er hat Schmerzen gehabt. Herr Brecht hat ihm die Krone abgebrochen und daraufhin ist er auf der Straße einfach umgefallen. Schon ist denn dergleichen erhört? Aber das ist nun gleich, es ist seine Angelegenheit. Was man zunächst in der Stadt zu tun hat, ist dies, dass man Kränze schickt, große Kränze, teure Kränze, Kränze, mit denen man Ehre einlegen kann, die in den Zeitungsartikeln erwähnt werden würden und denen man ansieht, dass sie von loyalen und zahlungsfähigen Leuten kommen. Sie werden geschickt, sie strömen von allen Seiten herbei, Kränze aus Lorbeer, aus Silber, mit schwarzen Schleifen und solchen in den Farben der Stadt und Palmenwedel, ungeheure Palmenwedel. Alle Blumenhandlungen in der Stadt machen Geschäfte großen Stils, nicht zum wenigsten das von Iversen gegenüber dem Buddenburgschen Hause. Frau Iversen schellt mehrmals des Tages am Windfang und bringt Arrangements. Einmal fragt sie, ob sie nicht vielleicht ein wenig hinauf dürfe und den Herrn Senator sehen. Ja, das darf sie. Sie geht schwer, denn sie ist guter Hoffnung, wie gewöhnlich. Ihre Erscheinung ist mit den Jahren ein bisschen gemein geworden, aber die malaiischen Wangenknochen und die schmal geschnittenen Augen sind immer noch reizvoll und man sieht wohl, dass sie einstmals außerordentlich hübsch gewesen sein muss. Sie bleibt nahe der Türe stehen und blickt von da blinzelnd zur Bahre hinüber. Frau Iversen, bitte, kommen Sie doch näher. Madame Permaneder liebt solche Besuche. Nun wagt sich Frau Iversen ein Stückchen näher auf der parkettierten Fußbodenfläche vorwärts. Sie steht, die Hände auf ihrem hervortretenden Leibe gefaltet und blickt mit ihren schmalen, schwarzen Augen auf die Pflanzen, die Armleuchter, die Schleifen, all die weiße Seide und in Thomas Buddenbrooks Angesicht. Es wäre schwer, den Ausdruck ihrer bleichen und verwischten Wöchnerinnenzüge beim Namen zu nennen. Schließlich sagt sie: Ja. Schluchzt einmal, ein einziges Mal, ganz kurz und undeutlich auf und wendet sich zum Gehen. Die Dinge liegen so, dass liquidiert werden, dass die Firma verschwinden soll, und zwar binnen eines Jahres. Dies ist des Senators letztwillige Bestimmung. Doch was Herrn Stefan Kistenmarkers, des Testamentsvollstreckers, Übereifer nicht verdirbt, das vollbringt die Saumseligkeit des alten, einst vom Prokuristen zum Teilhaber erhobenen Herrn Markus, von dem man sich in der Stadt erzählt, dass er zur Winterzeit, bevor er ausgehe, nicht nur Paletot und Hut, sondern auch seinen Spazierstock sorgfältig am Ofen wärme. Kurzum, die Verluste häufen sich, die Lager, die Speicher werden mit großem Schaden zu Gelde gemacht. Thomas Buddenbrook hatte auf dem Papier ein Vermögen von 6 × 150.000 Mark hinterlassen. Ein Jahr nach der Testamentseröffnung stellt sich heraus, dass mit dieser Summe im Entferntesten nicht zu rechnen ist. Fräulein Clementine, die neue Jungfer der Senatorin Gerda Buddenbrook, macht sich am Frühstückstisch für Hanno zu schaffen. Die alte Ida Jungmann, 40 Jahre im Buddenbrookschen Hause, ist, als die Senatorin das große Haus in der Fischergrube verkauft hat und in die hübsche kleine Villa vorm Burgtore übergesiedelt ist, in ihre westpreußische Heimat zurückgekehrt, um bei Verwandten den Feierabend ihres Lebens zu verbringen. Die Wahrheit zu sagen, so wurde Ida Jungmann von der Senatorin entlassen. Ida Jungmann, der die Sorge für Hanno obgelegen hatte, sie wurde entlassen. Obgleich Madame Permaneder mit der nämlichen Beredsamkeit für sie bat, mit der sie für das große alte Haus in der Mengstraße und für das große neue in der Fischergrube gebeten hatte. Wie spät ist es eigentlich, Clementine? Er fragt es, wiewohl er es sehr genau weiß. 7:45. Sie müssen wohl zusehen, dass Sie fortkommen, Hanno. Und damit setzt sie die dampfende Tasse Schokolade an Hannos Platz und schiebt ihm Brotkorb und Butter, Salz und Eierbecher zu. Das heiße Getränk tut entsetzlich weh an einem Backenzahn, den Herr Brecht gerade in Behandlung hat. Ja. Er lässt die Hälfte stehen, verschmäht auch das Ei, lässt mit verzerrtem Munde einen leisen Laut vernehmen, den man als Adieu deuten mag. 10, 9, 8 Minuten nur noch. Eilt durch den Vorgarten und rechts die winterliche Allee entlang. Das Burgtor erst, und dabei ist es bereits 8:04. In kaltem Schweiß, in Schmerz, Übelkeit und Not kämpft er sich durch die Straßen, späht nach allen Seiten, ob nicht vielleicht noch andere Schüler zu sehen seien. Nein, schon 8 Uhr, es kommt keiner mehr. Leute kommen an ihm vorbei, begeben sich an ihre Geschäfte, nichts droht ihnen. Manche erwidern seinen neidischen, klagenden Blick, mustern seine aufgelöste Erscheinung und lächeln. Oh, dieses Lächeln der Ungeängstigten. Er hätte ihnen zuschreien mögen, ihr Lächeln, meine Herrschaften. Sie könnten bedenken, dass es innig wünschenswert wäre, vor dem geschlossenen Hoftore tot umzufallen. Die Schulglocke. ohne mehr über irgendwelche Kräfte zum Laufen zu verfügen, lässt er seinen Oberkörper einfach nach vorne fallen, wobei die Beine wohl oder übel das Hinstürzen vermeiden müssen, und erreicht das Schultor, als das Klingeln schon verstummt ist. Na, Herr Buddenbrook. Danke. Herr Schlemihl, der Kustos, lässt den Schüler Buddenbrook doch noch hindurchschlüpfen. Vielleicht ist er gerettet. Es gilt, sich nun ungesehen ins Klassenzimmer zu stehlen, dort leise das Ende der Andacht abzuwarten, die in der Turnhalle abgehalten wird. Das Schulzimmer ist leer. Hanno zuckt zusammen und siehe da, hinter der hintersten Bank kommt der Oberkörper Kais des Grafen Mölln zum Vorschein. Ich zog mich dorthin zurück, weil er sich für ein Stück Leerkörper hielt, als sie kam. Er trägt einen Anzug von unbestimmter Farbe, an dem hier und da ein Knopf fehlt und dessen Gesäß von einem großen Flicken gebildet wird. Nein, Kai, um mich so zu erschrecken, bist du auch zu spät gekommen? Bewahre, ich bin schon lange hier. Am Montagmorgen kann man es ja nicht erwarten, endlich wieder in die Anstalt zu gelangen. Wie du selbst am besten weißt, mein Lieber. Nein, ich bin nur zum Spaß hier oben geblieben. Der tiefe Oberlehrer hatte die Aufsicht und achtete es nicht für Raub, das Volk zur Andacht hinunterzutreiben. Da machte ich es so, dass ich mich immer dicht hinter seinem Rücken hielt. Na, wie er sich auch dreht und um sich lugte, der Mystiker. Ich war immer dicht hinter seinem Rücken, bis er wegging. Und so konnte ich oben bleiben. Aber du wirst rennen müssen, wie? Das Haar klebt dir an den Schläfen. Und Kai, Graf Möll, nimmt ein Lineal von der Schulbank und lockert damit ernst und sorgsam das Haar Hannos. Du hast also die Zeit verschlafen. Übrigens sitze ich hier auf Adolf Totenhaupts Platz, auf des Primus geweihtem Platz. Nun, für diesmal macht es wohl nichts. Also, die Zeit verschlafen. Ich war ja in der Oper gestern Abend mit Mama. Ah, richtig. War es so schön? Mhm. Du hast es doch gut. Das solltest du bedenken, Hanno. Sieh, ich bin noch nie im Theater gewesen und es besteht auf lange Zeit hinaus nicht die geringste Aussicht, dass ich jemals hineinkomme. Wenn nur der Katzenjammer nicht wäre. Ja, den Zustand kenne ich ohnehin. Na, wart mal, deine Sachen. Und Kai bückt sich nach Hut und Überzieher des Freundes, die neben der Bank auf dem Boden liegen, und trägt sie leise auf den Korridor hinaus. Hanno blickt trostlos vor sich hin. Katzenjammer, ja. Gestern am Sonntag, nachdem er sich mehrere Tage vorher von Herrn Brecht hatte malträtieren lassen müssen, hat er zur Belohnung mit seiner Mutter den Lohengrin hören dürfen. Die Schulaufgaben hatte er kurz entschlossen auf jenseits des Sonntagabends geschoben. Was bedeutete der Montag? War es wahrscheinlich, dass er jemals anbrechen würde? Man glaubt an keinen Montag, wenn man am Sonntagabend den Lohengrin hören soll. Dann hast du die Metamorphosenverse wohl nicht sehr genau im Kopf? Nein. Oder bist du vielleicht auf das Geographie-Extemporale präpariert? Ich bin gar nichts und kann gar nichts. Also auch nicht Chemie und Englisch? Mm-mm. Alright. Wir sind Herzensfreunde und Waffenbrüder. Tja, heute kann's vergnüglich werden, Hanno. Wenn ich noch einen Tadel bekomme, bleibe ich sitzen. Warten wir's ab. Ha! Cäsar geht aus! Mir haben stets Gefahren im Rücken nur gedroht. Aber Kai ist es ebenfalls schlecht zumute. Wenn Sie die Stirn des Cäsars werden sehen... Das Volk. Herr, mein Gott, wie rasch die fertig sind mit dem Gebet. Es kommt heran, mit Schlürfen, Stampfen und einem Gewirr von männlichen Stimmen, diskanten und sich überschlagenden Wechselorganen, flutet über die Treppen herauf, ergießt sich über den Korridor und strömt auch in diesen Raum. Totenhaupt, was heißt denn Deziderat Patula Jovis Arbore Glandis? Totenhaupt, der Primus, weiß alles. Das liegt zum Teil an seinem stillen, leidenschaftlichen Fleiß, zum Teil aber auch daran, dass die Lehrer sich hüten, ihn etwas zu fragen, was er vielleicht nicht hätte wissen können. Es hätte sie schmerzlich berührt und beschämt, es hätte sie in ihrem Glauben an menschliche Vollkommenheit erschüttert, ein Verstummen Totenhaupts zu erleben. Totenhaupt, hörst du? Totenhaupt macht gerade seine Eintragung im Klassenbuch. Eichen vom Baume des Jupiter. Das ist die Eiche. Ja, ich weiß selbst nicht recht. Sag mir nur ein bisschen ein, Totenhaupt, wenn ich drankomme. Nachdem Hanno mit düsterem Blick des Primus unachtsames und unverbindliches Nicken betrachtet hat, schiebt er sich seitwärts aus der Bank und steht auf. Oberlehrer Dr. Mantelsack, Ordinarius der Klasse, tritt ein. Geht rasch zum Katheder, nimmt hier Aufstellung und sieht ein wenig zum Fenster hinaus. Ja, ja. Setzt euch. Und Dr. Mantelsack lächelt einige Schüler zutraulich an. Eine Bewegung der Erleichterung läuft durch den Raum. Es kommt so viel. Es kommt alles darauf an, ob Dr. Mantelsack guter Laune ist oder nicht. Denn man weiß, dass er sich seinen Stimmungen unbewusst und ohne die geringste Selbstkritik überlässt. Er ist von einer ganz ausnehmenden, grenzenlos naiven Ungerechtigkeit. Und seine Gunst ist hold und flatterhaft wie das Glück. Stets hat er ein paar Lieblinge, die er mit Du und mit Vornamen nennt und die es gut haben wie im Paradiese. Diesen Glückseligen pflegt Dr. Mantelsack die Fehler ganz leicht und zierlich anzustreichen, sodass ihre Arbeiten auch bei großer Mangelhaftigkeit einen reinlichen Aspekt behalten. In anderen Heften aber fährt er mit breiter und zorniger Feder umher, sodass sie einen abschreckenden, verwahrlosten Eindruck machen. Und da er die Fehler nicht zählt, sondern die Zensuren je nach der Menge von roter Tinte erteilt, so gehen seine Günstlinge mit großem Vorteil aus der Sache hervor. Bei diesem Verfahren denkt Dr. Mantelsack sich nicht das Geringste und ahnt nichts von Parteilichkeit. Hätte jemand den traurigen Mut besessen, dagegen zu protestieren, so wäre er der Aussicht verlustig gegangen, jemals geduzt und mit Vornamen genannt zu werden. Und diese Hoffnung lässt niemand fahren. Dr. Mantelsack hat nun schon sehr lange in seinem Notizbuch geblättert und Hanno Buddenbrook sitzt vornübergebeugt und ringt unter dem Tisch die Hände. Der Buchstabe B ist an der Reihe, denkt Hanno. Die Sekunden dehnen sich martervoll. Buddenbrook, jetzt sagt er gleich Buddenbrook, denkt Hanno. Edgar? Was? Wie war das? Edgar? Ach, das ist Lüders. Der dicke Lüders dort am Fenster. Der Buchstabe L, der nicht im Entferntesten an der Reihe ist. Dann ist es möglich? Dr. Mantelsack ist so guter Laune, dass er sich einfach einen Liebling herausgreift und sich gar nicht drum kümmert, wer ordnungsgemäß vorgenommen werden muss? Hanno wechselt einen glücklichen Blick mit Kai und fängt an, seine Glieder ein wenig abzuspannen und auszuruhen. Bitte, Aurea prima satas de tas. Der dicke Lüders steht auf. Obwohl er einen vorzüglichen Platz innehat und mit Bequemlichkeit hätte ablesen können, ist er auch hierzu zu träge. Er fühlt sich zu sicher im Paradiese. Ich hab gestern wegen Kopfschmerzen nicht lernen können. Oh, du lässt mich im Stich, Edgar. Du willst mir die Verse vom goldenen Zeitalter nicht sprechen? Wie jammerschade, mein Freund. Hattest du Kopfschmerzen? Aber mich dünkt, du hättest mir das zu Beginn der Stunde sagen sollen, bevor ich dich aufrief. Hattest du nicht schon neulich Kopfschmerzen gehabt? Du solltest etwas dagegen tun, Edgar. Tim, wollen Sie ihn vertreten? Lüders setzt sich. In diesem Augenblick ist er allgemein verhasst. Man sieht deutlich, dass des Ordinarius Laune beträchtlich gesunken ist und dass Lüders vielleicht schon in der nächsten Stunde würde mit Nachnamen genannt werden. Tim rückt hastig sein offenes Buch zurecht. Aurea prima satis de tas quae vindice... Vindice nullo. Tim beginnt laut abzulesen. Hanno wechselt wieder einen glücklichen Blick mit Kai. Aber nun verlässt Dr. Mantelsack das Katheder, Lust wandelt gemächlich durch die Klasse und stellt sich, seinen Ovid in der Hand, dicht neben Tim, der mit kurzen, unsichtbaren Bewegungen sein Buch beiseite geräumt hat, nun aber nicht weiter kann. Nun, Tim, jetzt geht es auf einmal nicht mehr. Und Tim greift sich nach dem Kopf, rollt die Augen, atmet heftig. Ich bin so verwirrt, wenn Sie bei mir stehen, Herr Doktor. Tim sagt es mit irrem Lächeln und auch Dr. Mantelsack lächelt, er lächelt geschmeichelt. Nun sammeln Sie sich und fahren Sie fort. Damit wandelt er zum Katheder zurück. Und Tim sammelt sich, er zieht sein Buch wieder vor sich hin, öffnet es, indem er sichtlich nach Fassung ringend im Zimmer umherblickt, senkt dann den Kopf und hat sich wieder gefunden. Höhner metus quaberant nec verba minatia fixo. Ich bin befriedigt. Sie haben gut gelernt, das steht außer Zweifel. Über die Bindungen sind Sie sich klar. Und dennoch haben Sie eigentlich nicht Hexameter gesprochen, Tim. Ich habe den Eindruck, als ob Sie das Ganze wie Prosa auswendig gelernt hätten. Aber wie gesagt, Sie sind fleißig gewesen. Sie können sich setzen. Wer immer strebend sich bemüht... Und Tim setzt sich, stolz und strahlend, während Dr. Mantelsack eine wohl befriedigende Note hinter seinen Namen schreibt. Das Merkwürdige aber ist, dass in diesem Augenblick nicht nur der Lehrer, sondern Tim selbst und seine sämtlichen Kameraden der Ansicht sind, dass Tim wirklich und wahrhaftig ein fleißiger Schüler sei, der seine gute Note vollauf verdient habe. Auch Hanno Buddenbrook ist außerstande, sich diesem Eindruck zu entziehen, obgleich er fühlt, wie etwas in ihm sich mit Widerwillen dagegen wehrt. Mumme? Also Mumme, Gott sei gelobt. Nun ist Hanno wohl in Sicherheit. Zum dritten Mal werden die Verse wohl kaum rezitiert werden müssen. Und bei der Neupräparation ist der Buchstabe B erst kürzlich an der Reihe gewesen. Noch einmal, Aurea Prima. Aurea Prima est etas que... Que vindice nullo. Que vindice nullo sponte sua sine lege fidem retunque colebat. Nun, pöna metus faberant. Pöna metus quaberant nec verba minatia fixo aere legebantur. Aere legebantur. Los, nec suplex. Tobati mebant judicis ora sui sederant sine edici tutti. Das ist vollständig ungenügend, Mumme. Setzen Sie sich. Sie sind eine traurige Figur. Dessen können Sie versichert sein, Sie Kretin. Dumm und faul ist zu viel des Guten. Mumme versinkt. Er sieht aus wie das Unglück. Und es gibt in diesem Augenblick niemanden im Zimmer, der ihn nicht verachtet hätte. Abermals steigt ein Widerwille, eine Art von Brechreiz in Hanno Buddenbrook auf und schnürt ihm die Kehle zusammen. Gleichzeitig aber beobachtet er mit entsetzlicher Klarheit, was vor sich geht. Mantelsack malt heftig ein Zeichen von böser Bedeutung hinter Mummes Namen und sieht sich dann finster in seinem Notizbuch um. Geht aus Zorn zur Tagesordnung über, sieht nach, wer eigentlich an der Reihe ist, klar. Und gänzlich überwältigt von dieser Erkenntnis, Buddenbrook, hört er auch schon seinen Namen, hört ihn wie in einem bösen Traum. Dr. Mantelsack hat Buddenbrook gesagt, der Schall ist noch in der Luft und dennoch glaubt Hanno nicht daran. Herr Buddenbrook, ich bin versucht, Sie hier sitzen zu lassen, aber ich fürchte allzu sehr, Ihnen damit eine Wohltat zu erweisen. Diese Bemerkung enthält zwei Witze. Erstens denjenigen, dass Dr. Mantelsack Hanno mit Herr anredet und zweitens den mit der Wohltat. Wollen Sie die Güte haben? Im Begriff, eine unsinnige und lächerliche Entschuldigung vorzubringen, gewahrt Hanno plötzlich, dass sein Vordermann Kilian ihm das offene Buch hinhält. Und Hanno starrt dorthin und fängt an, abzulesen. Aurea prima sata est etas, quae vindice nullo, sponte sua sine lege fidem rectumque colebat. Mit verzogenen Brauen und Lippen liest er von dem goldenen Zeitalter, das zuerst entsprossen war und ohne Rächer, aus freiem Willen, ohne Gesetzesvorschrift, Treue und Recht gepflegt hatte. Pöna metusque aberrant. Strafe und Furcht waren nicht vorhanden. Er liest mit gequältem und angeekeltem Gesichtsausdruck, liest mit Willen schlecht und unzusammenhängend, arbeitet sich scheinbar nur mühsam vorwärts, immer gewärtig, dass der Ordinarius alles entdecken und sich auf ihn stürzen werde. Der diebische Genuss, das offene Buch vor sich zu sehen, verursacht ein Prickeln auf seiner Haut. Aber er ist voll Widerwillens und betrügt mit Absicht so schlecht wie möglich, nur um den Betrug dadurch weniger gemein zu machen. Oh, Buddenbrook. Sie, Takuises, Sie entschuldigen wohl ausnahmsweise das klassische Du. Er ist überzeugt, Mantelsack habe alles gesehen. Seine Lippen sind ganz weiß. Wissen Sie, was Sie getan haben? Sie haben die Schönheit in den Staub gezogen. Sie sind ein amusisches Geschöpf, Buddenbrook. Man sieht es Ihnen an der Nase an. Wenn ich mich frage, ob Sie die ganze Zeit gehustet oder erhabene Verse gesprochen haben, so neige ich mir der ersteren Ansicht zu. Tim hat wenig rhythmisches Gefühl entwickelt, aber gegen Sie ist er ein Genie, ein Rhapsode. Setzen Sie sich, Unseliger. Sie haben gelernt, gewiss, und Sie haben sich wohl nach Kräften bemüht. Hören Sie, erzählt man sich nicht, dass Sie musikalisch sind, dass Sie Klavier spielen? Wie ist das möglich? Nun, es ist gut, setzen Sie sich. Sie mögen fleißig gewesen sein, es ist gut. Und Mantelsack schreibt eine befriedigende Note in sein Taschenbuch und Hanno setzt sich. Wie es vorhin bei dem Rhapsoden Tim gewesen ist, so ist es auch jetzt. Er kann nicht umhin, sich durch das Lob, das in Dr. Mantelsacks Worten enthalten gewesen ist, aufrichtig getroffen zu fühlen. Er ist in diesem Augenblick ernstlich der Meinung, dass er ein etwas unbegabter, aber fleißiger Schüler sei, der verhältnismäßig mit Ehren aus der Sache hervorgegangen ist. Und er empfindet deutlich, dass seine sämtlichen Klassengenossen, Hans-Hermann Kilian, sein Vordermann nicht ausgeschlossen, eben derselben Anschauung huldigen. Wieder regt sich etwas wie Übelkeit in ihm. Zu ermattet, um nachzudenken, schließt er bleich und zitternd die Augen. Nun zur Neupräparation. Petersen, übersetzen. Unberührt. Petersen übersetzt, indem er dann und wann einen Blick auf die andere Seite seines Buches wirft, dorthin, wo er eigentlich gar nichts zu suchen hat. Er tut dies mit Geschick, er tut, als störe ihn dort etwas, fährt mit der Hand darüber hin und bläst darauf, als gälte es ein Staubfäserchen oder dergleichen zu entfernen, das ihn inkommodiert. Und doch erfolgt nun das Entsetzliche. Der Ordinarius verlässt das Katheter und geht auf Petersen zu. Sie haben einen Schlüssel im Buche, eine Übersetzung. Einen Schlüssel? Ich? Nein. Petersen ist ein Junge mit außerordentlich schönen blauen Augen, die jetzt angstvoll flackern. Sie haben keinen Schlüssel im Buche? Nein, Herr Oberlehrer, Herr Doktor, einen Schlüssel? Sie befinden sich im Irrtum. Petersen redet, wie man eigentlich nicht zu reden pflegt. Seine Angst bewirkt, dass er ordentlich gewählt spricht, in der Absicht, dadurch den Ordinarius zu erschüttern. Ich betrüge nicht. Ich bin immer ehrlich gewesen. Mein Lebtag. Geben Sie mir Ihr Buch. Petersen klammert sich an sein Buch, erhebt es beschwörend mit beiden Händen empor. Ich bin immer ehrlich gewesen. Geben Sie mir das Buch. Da erschlafft Petersen. Sein Gesicht wird ganz grau. Das Klassenbuch. Adolf Totenhaupt bringt dienstbeflissen das Klassenbuch und Petersen erhält einen Tadel wegen versuchten Betruges, was ihn auf lange Zeit hinaus vernichtet und die Unmöglichkeit seiner Versetzung zu Ostern besiegelt. Sie sind der Schandfleck der Klasse. Petersen setzt sich und ist gerichtet. Man sieht deutlich, wie sein Nebenmann ein Stück von ihm wegrückt. Alle betrachten ihn mit einem Gemisch von Ekel, Mitleid und Grauen. Er ist gestürzt, einsam, vollkommen verlassen. Darum, dass er ertappt worden ist. Es gibt nur eine Meinung in der Klasse, und das ist die, dass er wirklich der Schandfleck der Klasse sei. Man akzeptiert Petersens Fall ebenso widerstandslos, wie man Timms und Buddenbrooks Erfolge und das Unglück des armen Mumme anerkannt und akzeptiert hat. Und Hanno tut desgleichen. Aber seine goldbraunen, bläulich umschatteten Augen sind ganz voll Abscheu, Widerstand und Furcht. Der Nächste. Quint, übersetzen Sie. Patula Jovis abore clandes. Nun, weiß nicht mal, was Patula Jovis abore clandes heißt, ja? Buttenbrock, übersetzen Sie. Die Eicheln vom Baum des Jupiter. Er sagt es, ohne aufzublicken, und erhält ein freundliches Kopfnicken dafür. So hat es kommen sollen für Hanno. Sogar ein Kopfnicken hat er bekommen. Nun, was sagst du jetzt, Hanno? Wenn sie die Stirn des Cäsars werden sehen. Du hast dein unerhörtes Glück gehabt. Ach, mir ist übel, Kai. Ich will es gar nicht, das Glück. Es macht mir übel. Und Kai weiß, dass er in Hannos Lage genauso empfunden haben würde. Kai und Hanno gehen nebeneinander die komfortable Treppe hinunter. Ihre Freundschaft ist seit langem in der ganzen Schule bekannt. Auf seinen Spaziergängen mit Ida Jungmann hatte Hanno den kleinen Grafen Mölln schon vor der Schulzeit flüchtig zu sehen bekommen. Draußen vorm Burgtor nämlich war irgendwo ein kleines Gehöft, ein winziges, fast wertloses Anwesen. Man gewann, blickte man hin, den Eindruck eines Misthaufens, einer Anzahl Hühner und eines armseligen, kartenartigen Gebäudes. Dies ist das Herrenhaus, hier wohnt Kais Vater, Eberhard Graf Mölln. Es gibt außer ihm und seinem Sohn weit und breit keinen Grafen Mölln mehr im Lande. Die einzelnen Zweige der ehemals reichen und mächtigen Familie sind nach und nach verdorrt, abgestorben und vermodert. Mutterlos, denn die Gräfin war an seiner Geburt gestorben, ist der kleine Kai hier wild wie ein Tier unter Hühnern und Hunden herangewachsen. Und hier von fern und mit großer Scheu hatte Hanno ihn gesehen, wie er gleich einem Kaninchen im Kohle umhersprang. In der Schulstube hat er ihn dann wiedergefunden und seine Scheu vor dem verwilderten Äußeren des kleinen Kai hat wohl anfangs fortbestanden, aber nicht lange. So hat ein sicherer Instinkt ihn die unsoignierte Hülle durchschauen lassen, hat ihn auf die nie ganz sauberen, aber schmal und außerordentlich edel gebildeten Hände die weiße Stirn, diese länglich geschnittenen hellblauen Augen achten lassen, die mit einer Art zorniger Befremdung dreinblicken. Und dieser kleine, verwahrloste Gesell hat mit einem Feuer, einer stürmisch-aggressiven Männlichkeit um die Gunst des stillen, elegant gekleideten Hanno geworben, der gar nicht zu widerstehen war. Sieh, da kommt der liebe Gott. Der Lust wandelt in seinem Garten. Ein netter Garten. Er kann nicht zu lachen aufhören, hält sein Taschentuch vor den Mund und blickt darüber hinweg auf den, den Kai als lieben Gott bezeichnet hat. Es ist Direktor Wulicke. Er ist entsetzlich, im Lächeln wie im Zorne. Die ungeheure Autorität, die in seinen Händen liegt, macht ihn schauerlich launenhaft und unberechenbar. Ist er doch imstande, etwas Scherzhaftes zu sagen und fürchterlich zu werden, wenn man lacht? Es bleibt nichts übrig, als ihn im Staube zu verehren und durch eine wahnsinnige Demut vielleicht zu verhüten, dass er einen nicht dahinraffe in seinem Grimm und nicht zermalme in seiner großen Gerechtigkeit. Durch den Anblick des lieben Gottes, der noch eine Weile alles in bleichen Schrecken versetzt, indem er mit fürchterlichem Brummen nach verschiedenen Richtungen auf das Butterbrotpapier zeigt, das hier und da auf den Fliesen liegt, ist Kai in vorzügliche Laune geraten. Er zieht Hanno mit sich fort zu einem der Tore, durch das die Lehrer, die zur zweiten Stunde kommen, den Hof beschreiten, und fängt an, sich ungeheuer tief vor den blassen und dürftigen Seminaristen zu verbeugen, die vorübergehen, um sich zu ihren Sextanern und Septimanern auf die hinteren Höfe zu begeben. Guten Tag auch, Gott zum Gruße. Er bückt sich übermäßig, lässt die Arme hängen und blickt von unten herauf hingebungsvoll zu den armen Gesellen empor. Die Pause ist zu Ende. Sofort beginnen die Schüler von allen Seiten zu den Eingängen zusammenzuströmen. Hanno lacht noch auf der Treppe so sehr, dass seine Klassengenossen ihn kalt, befremdet und sogar ein wenig angewidert von so viel Albernheit ins Gesicht blicken. Es wird nicht einmal ein wenig stiller in der Klasse. Alles schwatzt und lacht voll Freude auf den Tanz, der jetzt bevorsteht. Graf Mölln ist mit eigenen literarischen Versuchen beschäftigt. Hanno sitzt still und sieht dem Spektakel zu. Doch hinten sitzt Wasservogel und grunzt genau wie ein Schwein, ohne dass man sehen kann, dass die Laute aus seinem Inneren kommen. Und als dann schließlich der Kandidat Modersohn eintritt, kann er trotz heftiger Anstrengungen die Türe nicht hinter sich schließen, weil ein dicker Tannenzapfen in der Spalte steckt. Kandidat Modersohn ist in furchtbarer Verlegenheit. Er öffnet den Mund, als wolle er etwas sagen, aber er findet nicht die Worte, die nötig wären. Jetzt tritt er auf eine Knallerbse von seltener Qualität. Er fährt hastig zusammen, lächelt dann in seiner Not, tut, als sei nichts geschehen und stellt sich vor die mittlere Bankreihe, indem er sich nach seiner Gewohnheit schief gebückt mit einer Handfläche auf die vorderste Pultplatte stützt. Aber man kennt diese seine Lieblingsstellung und darum hat man diese Stelle des Tisches mit Tinte beschmiert, sodass Herr Modersohn sich nun seine ganze kleine, ungeschickte Hand besudelt. Er tut, als bemerke er es nicht, legt die nasse, geschwärzte Hand auf den Rücken, blinzelt und sagt: Ordnung in der Klasse! Lässt zu wünschen übrig! Hanno liebt den Kandidaten Modersohn in diesem Augenblick und blickt unbeweglich in dessen hilflos verzogenes Gesicht. Erbsen gegen die Fensterscheibe geworfen. Das Klassenbuch verlangt er nicht, um jemanden einzuschreiben, sondern, obgleich er bereits 5 oder 6 Unterrichtsstunden in dieser Klasse erteilt hat, kennt er doch die Schüler bis auf einige wenige noch nicht und ist genötigt, die Namen aufs Geratewohl aus dem Verzeichnis abzulesen. Vettermann, wollen Sie bitte das Gedicht aufsagen? Dabei sitzt Vettermann groß und breit an seinem Platze und schnellt mit unglaublicher Geschicklichkeit Erbsen durch die ganze Stube. Herr Modersohn blinzelt und buchstabiert sich aus der Liste einen neuen Namen zusammen. Perlemann. Sie werden mir eine Strafarbeit anfertigen. Wiederholen Sie Ihr Lachen. So werden Sie mich eine Tafel einschreiben müssen. In der Tat, der Schüler Buddenbrook hat gelacht, wie die anderen. Als aber Herr Modersohn ihn anherrscht, wird er ruhig und blickt still und finster auf den Kandidaten. Er sieht in diesem Augenblick alles an ihm, seine braunen, blanken, hoffnungslosen Augen, seine ganze armselige und verzweifelte Gestalt. Er sieht auch in sein Inneres hinein. Hanno Buddenbrook nämlich ist beinahe der Einzige, den Herr Modersohn mit Namen kennt und nur deshalb, weil er sich durch stilles Verhalten von den anderen unterschieden hat. Und diese seine Sanftmut nützt nun Herr Modersohn dazu aus, ihn unaufhörlich die Autorität fühlen zu lassen, die er den Lauten und Frechen gegenüber nicht geltend zu machen wagt. Selbst das Mitleid wird einem auf Erden unmöglich gemacht durch die Gemeinheit. Ich nehme nicht daran teil, Sie zu quälen und auszubeuten, Herr Kandidat Modersohn, weil ich das brutal, hässlich und gewöhnlich finde. Und wie antworten Sie mir? Aber so ist es. So ist es. So wird es immer und überall sich verhalten. Und Furcht und Übelkeit steigen in ihm auf. Und dass ich sie obendrein so widerlich, deutlich durchschauen muss. Endlich findet sich einer, der es übernehmen will, die englischen Verse aufzusagen. Monkey little merry fellow, sour nature's punchinello. Es gibt eine Menge Strophen und der Schüler Quint liest sie aus seinem Buch hervor. Ruhe, Ruhe, auf! Jemand hat eine Spieluhr mitgebracht. Und jetzt vollzieht sich etwas Fürchterliches. Die Tür geht auf. Es ist der liebe Gott. Herr Modersohn ist aschfahl geworden und zerrt den Armstuhl vom Katheder hinunter, indem er ihn mit seinem Schnupftuch abwischt. Die Schüler emporgeschnellt wie ein Mann pressen die Arme an die Flanken, beugen die Köpfe und beißen sich auf die Zungen vor rasender Devotion. Direktor Wulicke mustert eine Weile die salutierenden Kolonnen, worauf er die Arme mit den trichterförmigen, schmutzigen Manschetten erhebt und sie mit weit gespreizten Fingern senkt, wie jemand, der voll in die Tasten greift. Setzt euch! Der liebe Gott duzt jedermann. Die Schüler versinken. Bitte nur fortzufahren. Und das klingt genauso entsetzlich, als hätte er gesagt, wir werden ja sehen. Und wehe demjenigen. Totenhaupt, fahren Sie bitte fort. Monkey little merry fellow. Sour. Aber Herr Modersohn kann unmöglich die ganze Stunde lang Adolf Totenhaupt ausfragen, der alles weiß. Da The Monkey in Gegenwart des Direktors nicht mehr abgelesen werden kann, so geht es jammervoll. Ach, beiden Teilen geht es schlecht. Wie bislang nur die Schüler geprüft und begutachtet wurden, so geht es nun auch dem Lehrer. Der Kandidat bietet einen traurigen Anblick. Und als dann Ivanhoe an die Reihe kommt, kann eigentlich nur der junge Graf Mölln übersetzen, weil bei ihm ein privates Interesse für den Roman da ist. Auch Hanno versagt. Und sonst ging es immer so gut. Herr Modersohn ringt seine kleinen, ungeschickten, mit Tinte besudelten Hände. Und sonst ging es immer so gut. Und sonst ging es immer so gut. Aber der liebe Gott steht fürchterlich aufgerichtet mit verschränkten Armen vor seinem Stuhl. Das Klassenbuch. Herr Modersohn kann nicht eingeschrieben werden, aber er ist schlimmer dran als alle anderen. Er steht da, fahl, gebrochen und abgetan. Hanno Buddenbrock aber ist ebenfalls unter den Getadelten. Ich will euch die Karriere schon verderben. Hannos Versetzung zu Ostern ist nun endgültig unmöglich. Mit müden Augen fährt er in seinen Überzieher, indem er seine Zunge an dem kranken Backenzahn scheuert. Verzeih, Hanno, dass ich eben Ivanhoe besetzt habe und nicht lieber stillschwieg und mich auch einschreiben ließ. Habe ich vorhin nicht auch gesagt, was Patula Jovis Arbore Glandis heißt? Das ist nun schon so, Kai. Man muss es gut sein lassen. Tja, das muss man wohl. Also der liebe Gott will dir die Karriere verderben. Dann musst du dich wohl da rein ergeben, Hanno. Und wenn es ein unerforschlicher Wille die ist... Die Karriere, was für ein liebes Wort. Herrn Modersohns Karriere ist nun auch dahin. Er wird nie Oberlehrer werden, der Arme. Ja, es gibt Hilfslehrer und Oberlehrer, aber Lehrer gibt es nicht. Dies ist nun etwas, was man nicht so leicht verstehen kann, weil es nur für ganz Erwachsene ist und für solche, die vom Leben gereift sind. Man könnte sagen, jemand ist ein Lehrer oder er ist keiner. Aber wie jemand ein Oberlehrer sein kann, das versteht man nicht. Man könnte damit vor den lieben Gott hintreten oder vor Herrn Dr. Mantelsack und es ihnen auseinandersetzen. Was würde geschehen? Sie würden es als Beleidigung nehmen und einen wegen Unbotmäßigkeit vernichten, während man doch eine sehr viel höhere Meinung von ihrem Beruf an den Tag gelegt hätte, als sie sie selber besitzen. Na, lass sie. Komm, es sind lauter Nashörner. Nun erzählst du mir ein bisschen von deinem Klavierspiel, ja? Ich will nämlich etwas Wunderbares schreiben. Etwas Wunderbares. Hab schon vorhin in der Stunde damit angefangen. Ach, Herrgott! Wollte die Anstalt uns erst aus ihrer liebenden Umarmung entlassen. Tja, und was dann? Nein, lass nur, Kai. Dann wäre es auch noch so. Was soll man anfangen? Seit Vater tot ist, haben Stefan Kistenmacker und Pringsheim es übernommen, mich tagtäglich zu fragen, was ich werden will. Ich weiß es nicht. Ich kann nichts antworten. Ich kann nichts werden. Ich fürchte mich vor dem Ganzen. Nein. Wie kann man so verzagt reden? Du mit deiner Musik. Ach, was ist mit meiner Musik, Kai? Es ist nichts damit. Soll ich umherreisen und spielen? Erstens würden sie es mir nicht erlauben. Und zweitens werde ich nie genug dazu können. Ich kann beinahe nichts. Ich kann nur ein bisschen fantasieren, wenn ich allein bin. Und dann stelle ich mir das Umherreisen auch schrecklich vor. Hanno. Mit dir ist das so anders. Du hast mehr Mut. Du gehst hier herum und lachst über das Ganze und hast ihnen etwas entgegenzuhalten. Du willst schreiben. Willst den Leuten Schönes und Merkwürdiges erzählen. Gut, das ist etwas. Und du wirst sicher berühmt werden. Du bist so geschickt. Woran liegt es? Du bist lustiger. Manchmal in der Stunde sehen wir uns an, wie vorhin bei Herrn Mantelsack, als Petersen von uns allen, die abgelesen hatten, der Einzige einen Tadel bekam. Wir denken dasselbe. Aber du schneidest deine Fratze und bist stolz. Ich kann das nicht. Ich werde so müde davon. Neulich nach der Konfirmationsstunde hat Pringsheim zu jemandem gesagt, man müsse mich aufgeben. Ich stamme aus einer verrotteten Familie. Hat er das gesagt? Ja. Er meint meinen Onkel Christian damit, der in Hamburg in einer Anstalt sitzt. Pringsheim hat sicher recht. Man sollte mich nur aufgeben. Ich wäre so dankbar dafür. Nein, es ist nichts mit mir. Ich kann nichts wollen. Ich will nicht einmal berühmt werden. Ich habe Angst davor. Genau als wäre ein Unrecht dabei. Ich möchte schlafen. Und nichts mehr wissen. Ich möchte sterben, Kai. Mit dem Typhus ist es folgendermaßen bestellt. Der Mensch fühlt eine seelische Missstimmung in sich entstehen, die sich rasch vertieft und zu einer hinfälligen Verzweiflung wird. Zu gleicher Zeit bemächtigt sich seiner eine physische Mattigkeit. Bei gewissen Individuen wird die Diagnose durch besondere Umstände erschwert. Gesetz zum Beispiel, dass die Anfangssymptome, Verstimmung, Mattigkeit, Kopfschmerzen, schon meistens vorhanden waren, als der Patient noch die Hoffnung der Seinen in völliger Gesundheit umherging. Ein tüchtiger Arzt von soliden Kenntnissen, wie zum Beispiel Herr Dr. Langhals, der hübsche Dr. Langhals, wird gleichwohl bald in der Lage sein, die Sache bei ihrem richtigen Namen zu nennen. Das Erscheinen der fatalen roten Flecke auf der Brust und dem Bauche gibt ja völlige Gewissheit. Doch eines weiß er nicht. Was eine Frage betrifft, so tappt er im Dunkel. Über ein Entweder-Oder schwebt er bis zur dritten Woche in völliger Unentschiedenheit. Er weiß nicht, ob die Krankheit, die er Typhus nennt, in diesem Falle die unangenehme Folge einer Infektion, oder ob sie ganz einfach eine Form der Auflösung ist, das Gewand des Todes selbst, der ebenso gut in einer anderen Maske erscheinen könnte und gegen den kein Kraut gewachsen ist. Mit dem Typhus ist es folgendermaßen bestellt. In die fernen Fieberträume des Kranken wird das Leben hineingerufen. Hart und frisch wird diese unverkennbare, ermunternde Stimme den Geist erreichen, auf dem fremden, heißen Wege, der in den Schatten, die Kühle, den Frieden führt. Aufhorchend wird der Mensch diese helle, muntere, ein wenig höhnische Mahnung zur Umkehr und Rückkehr vernehmen, die aus jener Gegend zu ihm dringt, die er so weit zurückgelassen und schon vergessen hatte. Wallt es dann auf in ihm, wie ein Gefühl der feigen Pflichtversäumnis, der Scham, der erneuten Energie, des Mutes und der Freude, der Liebe und Zugehörigkeit zu dem spöttischen, bunten und brutalen Getriebe, das er im Rücken gelassen, wie weit er auch auf dem fremden, heißen Pfade fortgeirrt sein mag, er wird umkehren und leben. Aber zuckt er zusammen vor Furcht und Abneigung bei der Stimme des Lebens, die er vernimmt, bewirkt diese Erinnerung, dieser lustige, herausfordernde Laut, dass er den Kopf schüttelt und in Abwehr die Hände hinter sich streckt und sich vorwärts flüchtet auf dem Wege, der sich ihm zum Entrinnen eröffnet hat? Nein, es ist klar. Dann wird er sterben. Nein, es ist nicht recht, Gerda. Nicht recht. Sesemi Weichbrot, sagt es die alte Lehrerin Tonis und Gerdas. Vorm Hause rauscht der Regen in den halb entblätterten Bäumen der Allee. Manchmal kommen Windstöße und treiben ihn gegen die Fensterscheiben. Es ist wahr, dass du vieles verloren hast hier. Nein, sie hat alles verloren. Wir dürfen nicht egoistisch sein, Sesemi. Gerda will gehen und sie geht. Es ist eine kleine Familienzusammenkunft, um Abschied zu nehmen. Abschied von Gerda Buddenbrook, die im Begriff steht, die Stadt zu verlassen und nach Amsterdam zurückzukehren, um wie ehemals mit ihrem alten Vater Duos zu spielen. Keine Verpflichtung hält sie mehr zurück. Es tut mir leid, dass ich mich von Christian nicht verabschieden kann. Womit die Rede auf Christian kommt. Es ist wenig Aussicht vorhanden, dass er je aus der Anstalt, in der er sitzt, wieder hervorgehen wird. Obgleich es wohl nicht so schlimm um ihn steht, dass er nicht hätte in Freiheit umhergehen können. Aber seiner Gattin ist der gegenwärtige Zustand allzu angenehm. Puhvogel. Aline Puhvogel. Sie ist mit dem Arzt Christians im Bunde, natürlich. Voraussichtlich wird Christian seine Tage in der Anstalt beschließen. Aber gleich nach Christians Heirat habe ich dieser Person ja einen Brief geschrieben, der mit der Anrede... einen ganz außerordentlich feindseligen Brief hat Toni dieser Aline Puhvogel geschrieben, der mit der Anrede Madame begann und in sorgfältig vergifteten Worten die Erklärung enthielt, dass Frau Permaneder weder Aline Puhvogel, nunmehr verehelichte Buddenbrook, noch deren Kinder jemals als Verwandte anzuerkennen gesonnen sei. Diese Kinder einer Kurtisane, die gar nicht einmal Christians Kinder sind und die nun den Namen Buddenbrook tragen. Als einzige. Ach, Hanno. Es liegt wie ein schweres Geheimnis über Hannos letzter Krankheit, die in schrecklicher Weise vor sich gegangen sein muss. Und dann ruft man sich die letzte Episode ins Gedächtnis zurück, den Besuch dieses kleinen, abgerissenen Grafen, der sich beinahe mit Gewalt den Weg zum Krankenzimmer gebahnt hat. Hanno hatte gelächelt, als er seine Stimme vernahm. Obgleich er sonst niemanden mehr erkannte. Und Kai hat ihm unaufhörlich beide Hände geküsst. Er hat ihm die Hände geküsst? Hände geküsst? Hände geküsst? Ja, viele Male. Hierüber denken alle eine Weile nach. Ich habe ihn so geliebt. Ihr wisst nicht, wie sehr ich ihn geliebt habe. Mehr als ihr alle. Ja, verzeih, Gerda, du bist die Mutter. Ach, er war ein Engel. Nun ist er ein Engel. Hanno, kleiner Hanno. Tom, Vater, Großvater und die anderen alle. Wo sind sie? Man sieht sie nicht mehr. Ach, es ist so hart und traurig. Es gibt ein Wiedersehen. Ja, so sagt man. Ach, es gibt Stunden, Friederike, wo es kein Trost ist. Gott strafe mich. Wo man irre wird an der Gerechtigkeit, an der Güte, an allem. Das Leben, wisst ihr, zerbricht so manches in uns. Es lässt so manchen Glauben zu Schanden werden. Ein Wiedersehen, wenn es so wäre. Nun aber kommt Sesemi Weichbrot am Tisch in die Höhe, so hoch sie nur irgend kann. Sie stellt sich auf die Zehenspitzen, reckt den Hals. Es ist so. Sie steht da, eine Siegerin in dem guten Streite, den sie Zeit ihres Lebens gegen die Anfechtungen von Seiten ihrer Lehrerinnen Vernunft geführt hat. Bucklig, winzig und bebend vor Überzeugung. Eine kleine, strafende, begeisterte Prophetin. Sie hörten Buddenbrooks, ein Hörspiel nach dem Roman von Thomas Mann. Hörspielbearbeitung Palmer. Regie Wolfgang Liebeneiner. Es sprachen Erzähler Gerd Westphal, Johann Buddenbrook Senior, Hans Tügel, Madame Antoinette Lotte Brackebusch, Konsul Johann Buddenbrook Dieter Borsche. Konsulin Elisabeth Buddenbrook, Lil Dagova. Christian, Ruben Herzberg. Christian als Erwachsener, Horst Tappert. Und viele andere. Technik, Reinhard Krawulski und Friedhelm Ort.